auf Zehenspitzen runter ans Ufer, am Ozean stehen, mich von ihm anbrüllen lassen, und ich brülle zurück. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Hallo. Wir sind da, ja. Abend. Seid ihr alle da? Genau. Seid ihr alle da? Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Internationalen Tag zur Bekämpfung von Hetze. Ja, von der Vereinten Nationen ausgerufen, ist heute der Tag zur Bekämpfung von Hetze. Nicht Hass und Hetze im Netze, nur die Hetze heute. Ja, was ist denn mit der Hetze? Hetze kommt dann zur Anwendung, wenn oft aus politischem Gewinnstreben Angst und Spaltung gefördert werden. Nein, sie ziehen immense Kosten für Gemeinschaften und Gesellschaft nach sich. Sie schürt Gewalt, verschärft Spannungen und behindert Bemühungen um Vermittlung und Dialog. Sie ist eines der Warnzeichen für Völkermord und andere Gräuelverbrechen. Aber, ja, könnt ihr euch jetzt ja selber mal überlegen, wer hier rumhetzt und wer nicht. Damit willkommen bei den Weltraumaffen. Ich habe immer gesagt, hätte doch besser aufgepasst, dann wäre das nicht passiert. Also ich hetze nicht rum. Einstieg. Genau, nicht verwetzen mit Hitze, das ist auch böse. Ne? Also nächster Lockdown wegen Hitze, aber vielleicht auch irgendwann wegen Hetze, wer weiß. Ja, das mit diesen Hitzeschutzgesetzen. I can't even. Ich weiß nicht, ob wir dazu was drin haben. Hat ja, ich glaube, ja. Letzte Woche die Runde gemacht. So. Haben wieder so einiges. Aber lass uns doch mal mit was Spannendem einsteigen, was nicht irgendwie einen sperrigen Titel hat und sicher und total allem, irre, super. Ja. Ist doch Absicht, ne? Ja, alles, was mit Statistik zu tun hat, ist immer sehr interessant. Tja, aber was meint ihr denn, worum geht's hier? Es geht darum, dass wir irgendwie verschleiern müssen, wie die demografische Zusammensetzung in Deutschland ist. Ja, oder welche Straftaten von wem irgendwie ausgeführt werden oder so. So falsch. Junge auch Leute falsch. Haben weniger Wohnraum als Alte und müssen deshalb irgendwie. Auch das stimmt nicht. Es geht um den Tod. Aha. Oha. Ist der Tod jetzt auch statistisch unbequem geworden? Korrekt. Aha. Ich rufe auch den Zusatzpunkt 8, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bevölkerungsstatistikgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes und Personenstands- und dienstrechtlicher Regelungen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten vereinbart. Ich sehe, es sind alle soweit. Dann eröffne ich die Aussprache mit Dunja Kreiser für die SPD-Fraktion. Ja, 23.13 Uhr, da hat sich das zugetragen. Fast zur Geisterstunde. Aber echt. Ein komisches Thema irgendwie. Das kleine Wort Infektionsschutzgesetz, was gerade schon gefallen ist, sollte einen kleinen Anhaltspunkt geben, worum es hier geht. Geht es etwa über irgendwas, ja. Ne? Genau. Über Irgendwaslichkeit. Die Überlichkeit. Die Überheblichkeit, irgendwie geht's auch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, heute liegt uns ein Gesetzentwurf vor, der Änderungen in den Fachbereichen Statistik, Infektionsschutz, Personenstandswesen und Dienstrecht vorsieht. Einige dieser Bereiche wurden zuletzt erst vor 10 Jahren neu gefasst. Eine Modernisierung ist längst überfällig. Wir verbessern mit diesem Entwurf zum einen das Bevölkerungsstatistikgesetz. Die Sterbefallzahlen wurden unter der Corona-Pandemie nicht vollständig erfasst. Nur einige Bundesländer haben diese Daten auskömmlich registriert. Zukünftig werden diese Sterbefallzahlen durch unsere Standesämter schneller und regelmäßig erfasst und bundesweit aufgenommen. Mit den Vorschriften im Gesetzentwurf vermeiden wir doppelte Meldewege. Auf dieser Grundlage sichern wir eine Aktualität der Zahlen und können zum Frau Beispiel... Frau Kollegin, einen Moment. Also ein bisschen leiser Unterhaltung wäre dann schon gut. Das ist anstrengend, dagegen anzureden. Ja, ist ja auch schon spät, Frau Präsidentin. Das stimmt. Mit diesen Vorschriften im Gesetzentwurf vermeiden wir doppelte Meldewege. Auf diese Grundlage sichern wir die Aktualität der Zahlen und können zum Beispiel eine mögliche überdurchschnittliche Sterblichkeit feststellen und liefern damit auch den Ländern Daten zu überdurchschnittlichen Sterblichkeit, die aufgrund von Klimaveränderung, zum Beispiel Hitze, anderen belastbaren Umweltbedingungen oder krankheitsbedingten Geschehen auftreten können. Mit dem zukünftigen. Kennen wir ja, der fortgeschrittene Klimawandel der letzten 3 Jahre, ne? Aber ja, war in den letzten 3 Jahren besonders schlimm. Das die, waren die jetzt die. Tote, Kältetote, Umwelttote, von Ästen erschlagen, ne? Das waren jetzt die Gründe. Das waren jetzt Tornados die Gründe. Zerrissen. Also, die Sachen, die sie jetzt gerade genannt hat, das sind die Gründe, warum so viele Leute sterben. Ja, Klima vor allen Dingen, ne? Und dann Gesundheit. Weitere Gründe gibt es nicht. Klima und Gesundheit. Nach aktuellen Monitoring der Sterbefallzahlen können wir regionale Begebenheiten und Krankheitsgeschehen besser bewerten. Vollständige und aktuelle statistische Zahlen und Daten dienen nicht nur dem Zweck, vor die Lage zu kommen, verehrte Damen und Herren, und zum Beispiel zum Schutz der Bevölkerung, um die Überlastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden. Nein, sie dienen vor allen Dingen auch der Demokratie. Der Demokratie deshalb. Sie dienen der Demokratie. Ja, und vor die Gesundheitslage kommen. Ne? Also wir müssen merken, wenn es irgendwo die Leute anfangen zu sterben, dass wir dann schon mal wissen, dass wir dann wieder unsere Gesellschaft ausknipsen müssen oder was, wegen unserem Gesundheitssystem, damit es nicht überlastet wird. Ne? Stichwort. Oder weil die Sonne scheint. Flatten the curve und ja, kann. Nochmal 2 Wochen durchhalten, dann können wir alle zusammen Weihnachten feiern. Und die Demokratie wird auch geschützt. Das hören wir jetzt, wie die Demokratie dadurch geschützt wird. Deshalb, wenn man sich noch über Desinformationskampagnen und die Verbreitung von Falschmeldungen in den Corona-Pandemie-Zeiten erinnert, meine Güte, ja, das war so schlimm. Ne? Nun, da war ja wohl die Regierung nicht ganz unschuldig dran. Siehe, nein, das kann eine Ansteckung verhindern. Nein, das kann. Eine Erkrankung verhindern, nein, das kann einen schweren Fall. Naja, es kann in einigen ganz guten Fällen vielleicht. Nee, hat keiner Desinformationen gestreut von euch, hat keiner hysterische Hamsterkäufe an Impfstoff gemacht und so. Nee, nee. Mhm. Tja, die eine der besten Sachen war ja noch die Einleitung der ganzen Sache, wo die Tagesschau, glaube ich, rausgetwittert hat. Es gehen derzeit diverse Meldungen rum, dass aufgrund von Corona demnächst irgendwelche Grundrechtseinschnitte gemacht werden. Das ist alles Fake News und ja, ne? Das ist irgendein Ministerium. Also, ja, das Innenministerium. Ja, oder aber Gesundheit. Das, irgendein Ministerium auf jeden Fall, ja. Ne, die Desinformation wurde eingeläutet quasi. Mhm. Daten, vollständig erhobene statistische Daten widerlegen Fake News. Und ich bedanke mich hiermit auch einmal bei unserem Statistischen Bundesamt. Liebe Grüße nach Wiesbaden. Ja, haben die eigentlich bis heute mal irgendwie sich die Mühe gegeben, zu ermitteln, wie viele jetzt Zufallsfunde waren von diesen Corona-Erkrankten im Krankenhaus auf Intensiv? Hat sich ja bis heute keiner darum gekümmert, dass er rauskommt. Es geht ja darum, was in der Zukunft ist. Ne? Die Vergangenheit können die auch nicht mehr ändern. Ne? Wichtig ist, dass die in der Zukunft gleich die groben Instrumente in die Hand zu kriegen, um alles kaputt zu schlagen. Das kann ja nicht sein, dass da wieder so rumdiskutiert wird. Wie schnell sich Krankheits- und Infektionsverläufe verändern, haben wir leider in den letzten Jahren sehr deutlich erfahren müssen. Die Anpassungen im Infektionsschutzgesetz sind weitere ganz wichtige Schritte der Erfassung von epidemiologischen Daten. Die Meldepflicht zum Beispiel von Candida auris, einem Hefepilz, der zu einer Ohrenentzündung führt, eventuell mit Todesfolgen, und den respiratorischen Syncytias-Virus, besser bekannt als RSV, welcher bei Kindern zu starken Atemwegserkrankungen führt, dient in erster Linie zur Entlastung des Gesundheitssystems. Die hohe Anzahl der erkrankten Kinder hat zu einer deutlichen Überlastung pädiatrischer Kliniken geführt. Wir wollen mit der Früherkennung den öffentlichen Gesundheitsdienst frühzeitig und zielgerecht befähigen, konkrete Maßnahmen gegen das Ausbruchsgeschehen einzuführen. Aber was nutzt das, wenn ich das vorher weiß, wenn dann hinterher nicht genug Fiebersaft und Hustenmittel und Antibiotika da sind, Dunja? Was hilft das? Man kann die Schulen früher schließen, damit die sich nicht anstecken. Ah ja, gut, gut. Genau, man kann weiter gegen ganz viele Falschmeldungen und Desinformation kämpfen, ne? Weil ja jetzt wieder ein neues Impfstoffmittel gegen dieses RSV entwickelt wird und da gibt es auch wieder sehr viel Kritik daran, wegen dem Zulassungsprozess und den Nebenwirkungen und so. Also kann man sich schön weiter über Desinformation aufregen. Das ist doch auch gut. Die Tatsache, dass irgendwelche Atemwegserkrankungen zunehmen bei Kindern, hat natürlich auch überhaupt nichts damit zu tun, dass sie mit Maske rumlaufen mussten und bei jedem Wetter irgendwie mit offenem Fenster in der Schule sitzen müssen. Chris, das hilft der Demokratie nicht, was du da machst. Das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Und da spielt zum Beispiel auch die nunmehr namentliche Meldung von Malaria eine Rolle. Im Zuge der Klimaveränderung ist eine Zunahme der Malaria-Infektion in Europa und ja, auch in Deutschland durch die Anopheles-Mücke zu erwarten. Wir wollen mit der Registrierung Übertragungswege und gegebenenfalls Zusammenhänge in weiteren Fällen herstellen und unsere Bevölkerung schützen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit einem weiteren Schritt im Gesetzentwurf schließen wir eine Lücke im Pluralismus. Bisher kann die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes bezogen auf das Geschlecht nur in Ausprägung männlich und weiblich nachweisen. Nun wird die statistische Fortschreibung der Bevölkerung nach allen gesetzlich Ausprägungen des Geschlechtereintrages möglich sein. Ein Fehler, der in den letzten Jahren im Personenstandsrecht werden damit nun behoben. Wir wollen eine endlich diverse Tote. Ja. Wahnsinn. Darauf haben wir doch alle gewartet, oder? Kann man denn damit auch Straftäter finden, die als ein anderes Geschlecht sind, eine Straftat begangen haben und dann sich transistiert haben oder so? Geht man die damit auch wohl? Nee, darum geht's hier nicht. Nee, ne? Ja, wäre auch mal was Wesentliches gewesen. Vielfältige, tolerante und demokratische Gesellschaft und Diskriminierung auf allen Ebenen entgegenwirken. Auf allen Ebenen. In diesem Fall beim Tod. Endlich keine Diskriminierung mehr, wenn die Leute sterben. Da müssen sie nicht so wie diese ganzen Leute hier aus der, was war das, Bronzezeit oder so, die nicht-binären. In Deutschland werden die Leute richtig geführt, so wie ich das gehört. Da müssen wir nicht gucken, was die für Grabbeigaben bekommen haben. Sondern es steht schon vorher eingetragen. Ist das nicht gut? Die Leute sollten so ein gusseisernes M, W oder D mit ins Grab gelegt bekommen, damit Archäologen in der Zukunft sie nicht misgendern. Eine weitere und wichtige Anpassung finden wir im Bereich des Bundesbeamtengesetzes. Ja, es ist relativ viel, was wir mit diesem statistischen Gesetzesänderung verändern. Aufgrund der erheblichen gewachsenen politischen Bedeutung der Fragen in den Bereichen Migration und Cybersicherheit werden die Ämter der Leitung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, und des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, in den Kreis der politischen Beamtinnen und Beamten aufgenommen. Die Leitung von BSI und des BAMFs stellen politische Schlüsselstellen dar, die vergleichbar mit der von Bundespolizei und Bundeskriminalamt sind. Gerade das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nimmt sehr wichtige Aufgaben in der Cyber- und Informationssicherheit unseres Landes wahr. Na, wer hat es verstanden? Was denn ja, schon, ist? Aber was hat das mit dem Gesetz zu tun? Was hat das mit dem Statistikgesetz zu tun? Das ist irgendwie. Ja, man möchte absichern, dass dort nur allerbeste Arbeit von Beamten geleistet wird. In Wirklichkeit will man natürlich schön seine Leute an den Trog führen, lebenslange Arbeitsplätze, große Pensionen. Nee, lebenslang sind die da nicht, wenn das so ist, wie die da meint, dass das politisch jetzt besetzt wird. Politisch besetzt heißt so viel wie, das sind dann keine Beamten mehr, die diese Laufbahn dahinter sich haben, wo wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen haben. Da kommt wieder der Schwager und der Trauzeuge hin. Ah, okay. Nee, vor allen Dingen sind es halt Leute, die aus den Parteien kommen. Also, die anderen kommen zwar häufig auch aus den Parteien, aber insofern ist es halt wirklich so, dass die halt, ja, politisch besetzt sind. Also jeder bringt halt seine damit und das ist nicht so wie in diesen anderen Bereichen, dass die dann auch mal bleiben, wenn sich die Regierung wechselt oder so. So ist es zumindest gedacht. Weil das halt, ja, dann halt normale Beamte halt sind und nicht diese politischen, von denen sie hier sprechen, aber das sollen dann jetzt politische werden. Das bedeutet dann so viel wie jedes Mal anders und halt eben nicht Im Sinne von, ja, hier, wir sind das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wir kümmern uns um Sicherheit in der Informationstechnik, sondern das ist dann, ja, wir sind das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das, was unsere Regierung hier gerade vorgesehen hat, das setzen wir jetzt um. Ne? Also politisch halt. Und das ist schon eine Änderung auf jeden Fall. Und auch nicht ganz ohne Brisanz, finde ich, nach dem, was da passiert ist mit diesem Chef vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, den sie ja, der von Herrn Böhmermann da quasi abgedreht wurde, weil das war ja auch keiner von der SPD oder so. Das war, soweit ich weiß, ein CDU-Mann. Aber das geht da halt in diesem Bereich, aber den haben sie jetzt halt irgendwie losgekriegt. Obwohl die Sachen, die man ihm vorgeworfen hat, halt nicht stimmten. Und jetzt ändert man hier mal eben so ein Gesetz, damit man in Zukunft dann sich die Mühe eigentlich nicht mehr machen muss, die Leute dann irgendwie loszuwerden, weil dann bringt halt jeder nach jedem Regierungswechsel halt seinen politischen Beamten dahin. Ja, Spitze. Die Griffel an der Macht. Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Integrität und Zuverlässigkeit des BSI ist unerlässlich. Zudem ist für diese Aufgabenerfüllung das Vertrauen der politisch verantwortlichen Aufsichtsbehörden in die Leitung essentiell. Nö, das machen wir schon. Daher ist die Regelung des Wo nimmst du denn diesen Glauben her, dass euch noch irgendjemand da draußen groß vertraut? Hast du dir mal Umfragen angeguckt? Lebst du eventuell im obersten Stockwerk des Elfenbeinturms? Aber was? Die Leute vertrauen doch auch dem Journalismus nicht mehr, außer natürlich den öffentlich-rechtlichen Medien. Den vertrauen sie doch. Und die vertrauen ja auch der Politik nicht mehr, aber die vertrauen doch den guten linken Parteien noch. Für die anderen Sachen braucht man auch nicht mit Messer und Gabel. Es ist wie in Wandlitz, ey. Wie in Wandlitz. Zusammenhalt. Denk doch mal, kann derjenige, der da rumknispelt, bitte sich muten. Danke. Das ist wie das ja, völlig abgehoben, völlig ohne Kontakt. Ja, 23.19 Uhr Bundestag. Schon richtig und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch zulässig. Als letzten Punkt möchte ich noch hinzufügen, dass wir mit dem Gesetzentwurf und der damit einhergehenden Änderung des Besoldungsgesetzes endlich den rechtlichen Rahmen für die Stellen für Juniorprofessoren und Professoren in unseren Hochschulen des Bundes schaffen. Schon 2018 war diese Gleichstellung mit den Universitäten vorgesehen. Jetzt kommt endlich der Rechtsrahmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen ein Land, das handlungsfähig, leistungsfähig ist, auch in Krisenzeiten. Wir wollen vor die Lage kommen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir die Erfassung und Bereitstellung von vollständigen, umfassenden und zeitnahen Informationen über den Zustand und die Entwicklung unserer Bevölkerung, um daraus die bestmögliche politische Entscheidung ableiten zu können. Ich bedanke mich deshalb auch für die Zustimmung und für die Protokollgabe unserer Kolleginnen und Kollegen der Union und spreche hier im Namen der Ampelkoalitionäre. Meine Kolleginnen und Kollegen haben ihre Rede zu Protokoll gegeben. Ich bitte um Zustimmung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, und da sieht man jetzt auch, wie das alles zusammenhängt, nämlich quasi, ja, wir wollen Politik machen mit den Toten und den Lebendigen und mit allen. Hauptsache, wir können das irgendwie einordnen. Und sie wollen vor das Lager kommen. Ja. Was für ein Lager, hat sie nicht gesagt. Vor die Lage. Weil die wissen ich ja ganz genau, die wissen ja wie üblich genau, wo alles hinführt. Ne? Und deswegen, und was man da politisch zu tun hat, das ist ja auch vollkommen klar. Ne? Ist ja alles vollkommen klar. Also gebt uns Macht, ansonsten sterben die Leute und alles bestens. Also die Daten waren zwar schlecht während der Corona-Zeit, aber es wäre ja nicht so gewesen, dass man das nicht auch hätte machen können, bessere Daten erheben. Man hat sogar das Gefühl gehabt, bei manchen Sachen wollten die gar keine Daten erheben, keine besseren. Das drängt sich förmlich auf. Aber das ist sicher Desinformation gewesen. Ja, es gibt ja noch so eine andere Partei im im Bundestag, nämlich diese CDU. Und die hätten jetzt gestern einen Grundgesetzkonvent in Berlin, glaube ich. Und hier haben wir jetzt eine Einschätzung der Politikwissenschaftlerin, unter anderem zur kontroversen Sprache in der Union. Hilfe! Ja, natürlich ist viel Energie im Raum. Vor allen Dingen sind es Menschen, die nicht der CDU angehören, die hier Impulsreferate gehalten haben. Nachher gibt es ja noch 10 Fachkommissionen, die hier miteinander diskutieren und weitere Ergebnisse erarbeiten werden. Wir werden gleich zu den Bündnisgrünen rüberschalten, die heute ihren kleinen Parteitag haben. Ich hatte das für 11 Uhr angekündigt, meine Damen und Herren. Da verschiebt sich der Anfang ein wenig. Deswegen habe ich noch die Gelegenheit, hier bei der CDU mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach zu sprechen. Frau Reuschenbach, wir haben jetzt hier diese Impulsreferate gehört. Gerade der junge Mann hat doch ganz imposante Dinge hier vorgetragen, wie man wieder CDU wählen könnte, seiner Meinung nach. Ja, in der Tat, eine junge Stimme, eine Stimme oder Stimmen, die in der CDU nicht so oft zu hören sind, wo das Wählerpotenzial schwierig ist, wo man nicht hat überzeugen können, insbesondere bei der letzten Bundestagswahl. Wir haben hier 2 große Forderungen, würde ich mal herausgreifen, gehört, nämlich zum einen den Hinweis darauf, dass Klimaschutz wirklich ein zentrales Anliegen auch der CDU sein muss, weil ansonsten auch in vielen anderen Politikfeldern die Handlungsspielräume enger werden, weil man Visionen, Ideen nicht umsetzen kann, wenn sie sich dann untermangeln. Sie wird nach der CDU gefragt, aber sie betet erstmal das Mantra der Grünen runter. Ich bin dafür übrigens, dass wir einen offiziellen Problem-Pony-Counter einrichten, so immer so bing und dann zählt die Zahl auch jedes Mal. Wenn wir so ein Problem-Pony haben. Das ist doch eine Unverschämtheit. Das sind keine Medien, das ist Erziehung. Ja, aber es stimmt ja irgendwie. Die CDU hat sich ja entschlossen, mehr auf Klima und den Scheiß zu achten. Ja, aber sie sagt ja, die müssen, weil sonst durch die Apokalypse die anderen politischen Spielräume kleiner werden. Also das ist ganz... Ja, und die jungen Leute, die brauchen das Framing. Ja. Die sind die Zukunft. Und das war ja auch im Endeffekt das, womit sie das der CDU verkauft haben, das ganze Zeug. So, eure Wähler sind zu alt, die sterben alle weg und ihr müsst an die jungen Leute ran. Die jungen Leute wollen die Welt retten und deswegen rettet man mit. Das ist ja im Prinzip der Sales Pitch gewesen, den sie der CDU gegeben haben, wo sie ja bis heute dran festhalten an dem Kram. Insofern ist die Dame jetzt nicht so weit weg von dem, was man ja wirklich versucht hat, denen halt zu verkaufen. Ne? Und was ja scheinbar in vielen Stellen auch funktioniert hat. Ja, aber ich fand es auch schon gut, dass es eingeleitet wurde direkt mit, ja, wir wollten eigentlich schon lange zu den Grünen rumschalten, aber geht leider noch nicht. Ja, wir späten es mal wieder. Leiden. Und dann gab es auch anknüpfend an die parteiinterne Debatte der letzten Tage auch den Hinweis darauf, dass rechtspopulistische Sprache einen Anti-Ampel-Kurs alleine nicht überzeugen können, sondern dass das gefordert wird von jungen Menschen zu sagen, wir wollen Inhalte, wir wollen Programmatik, wir wollen wissen, wofür ihr steht. Das muss der Kurs sein und nicht einfach nur zu sagen, wir sind dagegen oder die Ampel macht. Wir wollen Inhalte, ja, ja. Das ist dann so ein großer Pappbecher, wo draußen dran steht, wir wollen Inhalte. Nee, die Inhalte, die sie wollen, sind halt genau die gleichen, die sie bei Grünen, FDP, SPD auch kriegen. Das ist das große Problem. Die jungen Leute wollen ja überall das Gleiche. Nur, dass die junge Union, sage ich schon, dass die CDU überhaupt keine Chance hat, junge Wähler in irgendeiner Form anzusprechen, großflächig, weil sie ja schon mit AfD, FDP, CDU in den faschistischen Korb kommt. Das wird hier leider von der Dame irgendwie verschwiegen. Naja, es gibt ja auch schon auch genug junge Leute, die konservativ sind. Also kommt darauf an, wo man. Aber wählen die dann CDU? Mit 14 vielleicht nicht mehr, aber mit 14 noch nicht, aber also ja. Ja, wählen die CDU, das ist eine gute Frage, ja. Zumal sie ja von allen Leuten auch erzählt kriegen, dass das ja nichts gebracht hat die letzten Jahre. Nicht gut. Diese Diskussion mit der rechtspopulistischen Sprache, da möchte ich nochmal nachhaken. Also der Vergleich oder die Aussage von Herrn Merz mit dem Pascha, das war vielleicht unglücklich, der ein oder andere mag das kritisieren, aber treibt das wirklich Menschen dazu, jetzt eher AfD zu wählen als die CDU? Ja, zu dem Pascha übrigens, das habe ich jetzt nicht eingereicht, aber diese Woche war Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Thilo Jung. Ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemand gesehen hat, aber ich war sehr überrascht, dass sie da an einer Stelle irgendwie davon redet, von dem Flüchtlingsheim bei ihr in Düsseldorf und dann irgendwie meint, dass man den Männern da hätte beibringen müssen, was für Gesetze in Deutschland gelten und so. Wo ich mir dann auch wieder so dachte, ja, Marie-Agnes, und das, was du da beschreibst, das ist genau das kleine Pascha-Ding. Nur, dass man es nicht mit diesem Namen benannt hat. Und das ist dann wieder der ganze Unterschied, oder was? Man hat nicht kleine Paschas gesagt. Das Problem ist genau das gleiche, was man anspricht, wenn man sich drum kümmern muss und so. Aber der hat kleine Paschas gesagt. Und kannst Marie du bitte aufhören, das P-Wort zu sagen? Es ist kein Grund, solche rassistische Sprache zu benutzen, ganz genau. So. Okay, kleine P-Wörter, ja. Da weiß erst recht keiner, was ich meine. P-Wörter Paprika. Genau, oder, das ne? ist so das Ziel der Postmodernisten, dass keiner mehr weiß, wo unten und oben ist. Wir helfen ja nur. Jo. Ich helfe. Ja, und die guten Leute dürfen die Probleme halt ansprechen, die müssen halt nur die richtige Sprache benutzen. Ja. Und wundern sich dann, wenn an dem Tag, wo sie die Probleme dann ansprechen wollen, trotzdem die anderen sich entschieden haben, dass sie es alles blöd finden müssen, weil du sonst Macht kriegst, die ihnen eigentlich gehört, und dann bist du halt auch wieder einer von den Bösen. Naja, du weißt doch auch, man darf auch nichts Schlechtes über sogenannte Großfamilien oder Clans sagen. Auch nicht, wenn die sich in der Essener Innenstadt versuchen, mit 500 Mann irgendwie gegenseitig totzuprügeln. Das ist halt, unser Land wird sich ändern. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Genau. Apropos Großfamilie, der Ebel ist gerade gekommen. Alleine in einer Fernsehsendung, wir wissen alle, die politischen Debatten sind impulsiv, sind emotional, da darf auch mal eine Äußerung irgendwie ein bisschen zu weit geraten, aber es ist die Gesamtheit der Äußerung. Wenn Sie sich mal Zitate aus den vergangenen Wochen von Mitgliedern, von auch führenden Christdemokraten anschauen, da wurde gewettert gegen eine grüne Meinungselite, Markus Söder, der von der CSU, man ist ja nun mal auch eine Fraktions- und Parteigemeinschaft, sagte etwas von einer zwanghaften Veganisierung, die in Deutschland stattfindet. Friedrich Merz hat gesagt, gendergerechte Sprache würde der AfD jede Woche in den Medien, würde jede Woche hunderte Stimmen zur AfD bringen. Und die Gesamtheit dieser Sprachbilder ist tatsächlich richtig, würde ich sagen. Jede einzelne dieser angesprochenen Dinge ist ein ernsthaftes Problem. Und das ist ja nicht so, weil die CDU sich das überlegt hat, dass wir eine Zwangsveganisierung hier haben, sondern das ist ja so, dass, ne, wir das ja an allen Ecken und Enden, das muss ja so sein, das reicht ja nicht. Dass man den Leuten das selber überlässt oder meinetwegen auch meint, dass es irgendwie moralisch nicht gut ist, Fleisch zu essen oder so. Das können die Leute ja meinetwegen behaupten, wenn das ihre Überzeugung ist. Sondern es ist ja immer so, dass die Welt untergeht, wenn wir das jetzt nicht alle machen. Und mit Freiwilligkeit haben wir es ja mal 3 Minuten lang versucht. Das hat ja nicht funktioniert. Das ist ja immer das Sprachbild, was da gewählt wird. Stichwort die Sprache. Aber wenn das doch von anderen Leuten so wahrgenommen wird, dann ist es verkehrt und die sind dann die Bösen, die das dann wahrnehmen, ja. Da ist sich die Forschung einig, geeignet, im Grunde rechtspopulistische Sprache salonfähig zu machen. Sie trägt sie in die Mitte des demokratischen Diskurses. Da ist die Forschung sich einig. Ist sich einig, genau. Die Forschung ist sich dann leider gar nicht einig. Die Forschung ist sich aber bei einer Sache einig, und zwar, dass während Corona der totalitäre Impuls herausgekommen ist und von den Regierungen mitgetragen worden sind. Und deswegen machen sich manche Leute Sorgen um die Politiker in Berlin, ob man um die eine Mauer bauen muss. Oder ist sie in Berlin? Nee, die ist bei der CDU, verdammt. Nee, die ist gerade in Berlin. Ja, das ist doch in Berlin. Die lehrt Strafe Berlin. Die lehrt ja auch in Berlin. An der Freien Universität. Die forschen. Natürlich. Also ich bin mir einig, dass sie Unsinn redet. Ja, Unsinn, Stufe 14. In die Mitte des demokratischen Diskurses, und wir sehen das etwa unter anderem darin, dass wir inzwischen 27% Menschen haben in Deutschland, die sagen, die AfD ist, und das obwohl es rechtsextreme Einstufungen gibt, etwa durch den Verfassungsschutz, die sagen, die AfD ist eine normale Partei wie jede andere auch. Also wir sehen Normalisierungseffekte einerseits, und andererseits sehen wir tatsächlich auch, und dazu gibt es viele Daten auch zu den Landtagswahlen, wenn Sie mal an die letzte bayerische Landtagswahl etwa denken, dass tatsächlich solche Sprache geeignet ist, am Ende Stimmen zum Original zu bringen und womöglich für die CDU zumindest auch dazu führen können, dass man in der politischen Mitte Stimmen verliert, dort, wo man potenziell mit Grünen, mit FDP und SPD um Wählerinnen und Wähler konkurriert. Das ist ein so arrogant, so dumm, so nichts verstanden im Elfenbeinturm. Ja, der Witz ist ja, dass es diese Forschung, von der sie spricht, ja wirklich gibt. Es gibt ja diese ganzen Linksextremen, die da in der Soziologie rumhocken und solche Meinungsartikel schreiben. Fellatieren. Ja, also das sehen wir ja häufiger. Ne? Und es ist ja auch lustig, dass das immer nur in eine Richtung funktioniert. Ne? Es ist nicht so, dass dieses Ding von wegen, ja, hallo, hier sind die Grünen, wir wollen Gerechtigkeit für alle. Ne, dass das irgendwelche extremistischen Positionen irgendwie in die Mitte der Gesellschaft getragen hat, dadurch, dass dann so CDUs oder so sich denken, ja, stimmt ja eigentlich, ne, ist ja eigentlich voll gemein so, dass wir keine Frauenquote haben oder solche Sachen, das ist ja alles so ungerecht und wir müssen da was ändern und so weiter, ne? Aber das ist nicht so, dass damit irgendwelche Sachen normalisiert wurden oder so und dass dann auch die Leute, die wirklich darauf ein Augenmerk richten auf diese Sachen und die das richtig finden, dass die dann das Original in Anführungsstrichen wählen, das passiert auch nicht. Ne? Das geht immer nur in eine Richtung. Und die Tatsache, die ja auch schon benannt wurde von Merz, was er gerade selber angesprochen hat, dieses Ding von wegen, dass die Leute dann sagen, ja, die AfD ist einfach die normale Partei, weil die halt die Letzten sind, die sich noch hinstellen und sagen, es gibt zwei Geschlechter und wir brauchen diese Neusprechrederei nicht. Ne, dass das vielleicht irgendwie ein Problem ist, dass die Einzigen sind, die das sagen und dass sie deswegen wie die einzigen noch geistig klaren Menschen wirken, dass das vielleicht das Problem ist, warum die normalisiert werden und die Leute, die wählen, vollkommen egal, wie viele Beispiele es da gibt für Leute, die Scheiße reden. Ne, und wie viele Landesverbände, von denen es gibt, die sie nur nicht mal eine Landesliste aufstellen können, lauter solche Sachen, die andere Parteien schon ruiniert haben, komplett weggeixt haben und so, was denen irgendwie nicht schadet. Ich stimme Chris zu 100% zu. Also zu 100%, weil das Ding ist einfach, dieses Schmierentheater, was da läuft, von Berlin aus organisiert, das ist jetzt dann auch wirklich mal fertig. Also die Welle kommt. Und komplett Europa um Deutschland herum guckt auf Deutschland und denkt, Deutschland ist wieder krank. Es ist wieder der kranke Mann von Europa. Und zwar nicht, weil die Blauen kommen, sondern weil die Scheiße von den Linken in Berlin verzapft wird und die CDU absolut keinen Rückgrat hat und auch keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Gar nicht mehr. So sieht's aus. Also wenn ich mich mit Ausländern unterhalte oder mit anderen Leuten, die natürlich Nazis sind und so. Ich, keine Ahnung. Aber die CDU ja, das bringt trotzdem noch an vielen Orten über 20%, über 30% zusammen. Darfst du auch nicht vergessen. Also, ja, aber dieser Shaming von rechts oder rechtsextrem, das funktioniert eben auch nur eine Weile scheinbar. Das ist mein Eindruck. Das lässt jetzt eben nach. Das ist oft genug behauptet worden. Es ist oft genug gezeigt worden, dass nicht so viel dran ist. Ja, und dann muss man immer gucken, wie sie dann reagieren, wenn sie in Verantwortung sind. Also, jetzt müssen die Arschgeigen aber halt noch kapieren, dass ihre Waffe stumpf ist. Ja, möglicherweise. Die hacken immer drauf, ne? Dann passiert nichts. Eine interessante Analyse, denn wenn man die Menschen fragt, die gewillt sind, AfD zu wählen, dann sagen sie als allererstes Thema, es gibt zu viele Asylanten in Deutschland, das muss abgestellt werden. Als zweites Thema sagen sie diese Gendersprache, dieses nicht mehr normal reden wie wir Menschen, das macht es aus, weswegen ich dann an der Stelle, nur mal kurz, zu viele Asylleute. Ich kenne einen Haufen Ausländer, Fachkräfte aus dem Ausland, 6- und 7-stelliges Einkommen. Okay? Und die sagen alle, lass hier bitte weniger Ausländer rein. So. Und die haben alle keinen deutschen Pass. Meine fucking Fresse. Und auch das Framing, hier von Asylanten zu sprechen, ist zutiefst unehrlich. Abel, du bist, glaube ich, ein bisschen laut. Ja, ich habe ihn in meinem Mix für die Leute schon leiser gestellt. Aber ja. ist derjenige wie Friedrich Merz, der das in einem, der das anspricht, ist derjenige, der die Menschen zur AfD treibt, oder sind es nicht die Menschen, die in der Tat mit ihrem Glauben gegen den Duden zum Beispiel zu gendern zu müssen, das sind ja überhaupt wenig Menschen, teilweise sitzen sie in der Regierung, nämlich mit den Grünen zum Beispiel, ist das nicht tatsächlich eine Ursachenumkehr? Die Leute sind einfach genervt davon, und wenn das jemand anspricht, ist er doch nicht derjenige, der die Menschen zur AfD treibt. Also ich glaube, da müssen Na, was meint er? Gibt es ihm recht oder eher nicht? Sie hat bloß eine eigene Theorie. Nee, ist völlig weit hergeholt. Völliger Unsinn. Die Grünen sind doch gut. Wir jetzt eine ganze Menge nochmal auseinander basteln. Also erstens, ich glaube, etwas ansprechen im politischen Diskurs ist überhaupt nicht das, was hier in Zweifel steht. Im Gegenteil, hart in der Sache, verbindlich im Ton ist sicherlich das, was die politische Debatte immer brauchen kann. Und natürlich muss eine Oppositionspartei, zumal die führende Oppositionskraft, auch Kritik üben können an der Ampel und an ihrem Kurs. Zweitens aber im Grunde nochmal also, die liebe Dame stares in dysgenics in my face. Und wenn sie sich so mit Clownschminke vollmalt, kann ich sie als Frau nicht ernst nehmen. Die soll weniger Kriegsbemalung sich ins Gesicht malen und mehr Konfirmationsbias in ihren eigenen Recherchen untersuchen. Einfach mal gucken, was die Gegenseite behauptet. Mal ein Buch von den Menschen lesen, die sagen, du bist doof. So, das einfach mal machen. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, was sie dort macht. Das ist Weiß ich nicht. Das ist die Radfahrerhaltung. Nach unten treten, nach oben ducken. Ich glaube, solche Bücher liegen an der Uni nicht aus. Und wenn, dann würde sie wahrscheinlich das gar nicht identifizieren können, was jetzt wirklich, weil die, ich gehe mal davon aus, dass die Leute halt glauben, wirklich ihre Opposition sind halt Neonazis. Das ist ihre Opposition. Und alle anderen sind halt potenzielle Verbündete, entweder von ihr oder von den Neonazis. Eins von beiden. Ja, die wird gucken, wenn ich die Türken, die Neonazis und die Afghanen und die FDPler alle miteinander versammle, Freikorps in Stuttgart bilden auf Berlin marschieren. Dann wird die gucken. In meinem neuen Roman natürlich und in Minecraft. An die Daten, die Sie bemüht haben, wenn wir uns etwa die Ergebnisse des letzten Deutschland-Trends anschauen, dann ist es gerade zum Beispiel nicht gendergerechte Sprache, die die AfD-Wählerinnen und Wähler bewegt. Es ist Migration, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist immer noch das Thema, mit dem die AfD mit großem Abstand am stärksten mobilisieren kann. Wir wissen aus der Forschung zur Partei, dass weite Teile der AfD-Anhängerschaft, insbesondere der Stammwählerinnen und Stammwähler, gefestigt migrationsfeindliche Einstellungen unterhält. Also da trifft man sich auch in gemeinsamen Überzeugungen. Und an zweiter Stelle steht inzwischen Energie und Klima. Das ist etwas, was wir in den Debatten um das Gebäude-Energiegesetz gesehen haben. Ein bisschen Robert Habeck und die Grünen wirklich zum neuen Feindbild stilisiert, was wir aus den Reihen der AfD Stilisiert. Ne? Der Habeck kommt vorbei und sagt einfach nur, wie es sein muss. Und dann sind da diese bösen Menschen und sagen, du bist jetzt unser Feindbild. Hast du dieses Video von der Schulze gesehen, wo sie Habeck in Schutz nimmt, von der Katharina Schulze? Ja, ich glaube schon. Wo sie sagt, wer hat denn die erneuerbaren Energien entfesselt? Der Robert! Ja, er hat es durch den Winter geholfen. Halt auch wirklich. Ach, ja. Er hat es durch den Winter geholfen, war mein Lieblingsspruch. Das war, glaube ich, auch sehr gut. Ja, ich fand das von dem Entfesseln der erneuerbaren Energien am geilsten. Ja, den Freiheitsenergie. Dann hat er da so wie so einem Marvel-Film geschwebt und hat die Windenergie freigesetzt und es hat geblitzt und so. Die Sprache liegt mit gerade mal 10% der Nennung wirklich weit, weit abgeschlagen. Insofern muss man schon die Frage stellen, ob gerade aus Sicht der Union das die Themen sind, die man groß machen will. Ist das das, wo man auch programmatisch liefern will? Oder öffnet man damit womöglich nicht sogar... Oder hat man vielleicht wirklich ein Problem mit der Verschandelung unserer Sprache und totalitärer Diskursbeherrschung durch kleine Gruppen? Vielleicht sogar auch bei der CDU. Vielleicht haben die das Thema gar nicht bei der AfD aufgesammelt, sondern es waren genug Leute in der CDU, übrigens Google mal Werteunion, die gesagt haben, du, das mit dem Gendern finde ich nicht richtig. Und so wie das den Leuten aufgedrückt wird, finde ich auch nicht richtig. Sie sieht hier nur ihre Automatismen am Berg, diese Was passiert dann, Maschine? Merz sagt Paschas und dann fällt der Ball runter, geht über die Wippe, zieht an dem Seil und das Wasser, das sind dann Stimmen für die AfD. Das aber Ihre Analyse ist doch jetzt gewesen, vor allen Dingen, dass die AfD nicht mit dem Thema Gendersprache punkten kann. Ja, das haben sie doch auch gar nicht vor. Das ist ja eben der sichere Hafen, dass das da nicht passiert, so ungefähr. Da braucht man doch, das ist doch kein Thema für die Leute, dass sie dann deswegen da hingehen oder so. Vielleicht ist es. Ja, das ist sicher nicht entscheidend so, oder so. Aber, das ist aber, nicht so das große Ding, das ist natürlich klar. Also die Leute ärgern sich vielleicht. Ja, ich meine, dass die Analyse so komisch ist, dass man eben von so einer eigentlich Bestätigung einer These auf eine Nichtbestätigung und dann beurteilt man das gleich oder so. Das ist doch Blödsinn irgendwie. Ja, weil ja das Migrationsthema ja auch nur Asyl ist. Ne, das ist nur, das ist ja das Ding, was du jetzt hier gerade versuchst zu konstruieren, dass das ja nur die Leute sind, die anderen Leute hassen halt und die CDU soll jetzt, meine ich, auch noch die Leute alle hassen, weil dann gewinnen nur die hassenden Hasser, die am lautesten hassen. Ist ja auch verboten jetzt, diese Hetze und so weiter. Das muss man ja auch. Inwiefern CDU und AfD nicht doch auch in bestimmten Feldern gemeinsame Positionen teilen? Ich glaube tatsächlich, die großen Antworten auf andere Fragen, Inflation, Wohnungsbau, soziale Gerechtigkeitsfragen wie sichere Arbeitsplätze, Rente, das sind die Fragen, wo eine Partei wie die CDU... Ja, sind das vielleicht... Fragen, da soll die CDU punkten. Und das sind auch alles Fragen, die nichts mit Migration zu tun haben. Ne? Absolut gar nichts. Und den, ja, ganzen Corona-Kram und dieser ganzen Solidarität und Zeug, ne, dass dadurch entsteht keine Inflation. Ein bisschen. Das ist nur wegen Putin, ne? Putin druckt einfach so viel Euros, dass ganz viel Inflation ist. Ja, genau, wo denkst du hin? CDU wieder Antworten liefern muss und wo sie auch zurück kann zu etwas, wo sie immer noch im Vergleich zu allen anderen Parteien die stärksten Kompetenzwerte erzielen kann, nämlich Stabilitätsanker zu sein. Als Stabilitätsanker biete ich mich an. Ich mache den Lindner zum Führer und dann wird der erstmal liberalisieren und dann entlassen wir 75% der Menschen, die vom Staat abhängig sind und überführen sie in anständige Arbeit in die freie Wirtschaft. Dann ist nämlich Deutschland nicht mehr so stark als Staat. Wir können einen neuen Hitler verhindern und von Deutschland geht nie wieder ein Krieg aus. Und dann kann die EU-Sachen machen und gut ist. Aber warum willst du das mit so einem Clown wie Lindner machen? Weil der einfach zu kontrollieren ist als Puppe. Das ist der Ebeltau-Clan. Hm? Genau. Ja, und hier haben wir den Herrn Füchs, der auch eingeladen war. Das ist ja der Chef von so einer grünen nahen Think Tank, Zentrum für liberale Moderne. Und den haben sie sich auch eingeladen. Also die CDU macht das irgendwie mit diesen anderen Leuten einladen, die ihnen dann erzählen können, was sie tun sollen. Und der hat hier Folgendes gesagt. Gleichzeitig, also Klimawandel, Einwanderungsgesellschaft, Geschlechterrevolution übrigens auch, das ist eine der großen grundlegenden Veränderungen. Die können Sie nicht aufhalten, Sie müssen sie gestalten. Und die zweite, der zweite Spagat... Alter, warum kann der Orban das, warum können die Polen das, warum können alle islamischen Staaten das? Ja, das waren nicht so die besten Beispiele, oder? Naja, aber er sagt, das kann man nicht aufhalten. Doch, man kann. Also es ist keine Naturgewalt, will ich damit sagen. Und man muss sich ja auch nicht ohne Gegenwehr hinstellen und ja, denen man müsste jetzt alles erstmal durchgehen definieren, lassen. Was damit gemeint ist. Weil es ja auch schon wieder so ein Ding. Das kann er sich so schön... Keine Frauen in Männersport, keine Männer im Frauensport, keine Männer in Frauensaunen, keine Frauen in Männersaunen und so weiter und ja, so dafür fort. Muss man aber lass nicht die Kinder in dafür Ruhe. Dafür muss man aber nicht in... Dafür braucht man aber kein, na hier muslimisches, autoritäres Land irgendwie, um sowas zu verhindern. Zweite Herausforderung, Sie müssen sich hart gegenüber der AfD abgrenzen. Friedrich Merz hat das jetzt mehrfach getan. Sie müssen zu ihrem besten politischen Selbstmord begehen? Die holen sich also im Grünen und lassen sich Tipps geben, wie sie sein sollen. Das ist so unterirdisch. Ja, da hast du den Merz, der sich hier ruhig belehren lässt. So wunderbar. Ja, der ist das gewohnt von BlackRock. Da kommen immer wieder Leute und erzählen dann was über die Psyche der Kunden oder sowas wahrscheinlich. Ja, da muss er zuhören und lernen, aber in dem Fall. Keine Zusammenarbeit, sondern Sie sollten sich auch davor hüten, das Vokabular der AfD zu übernehmen. Ja, genau, und übernehmt keine Talking Points, haltet die Fresse und nickt alles ab, was die Baerbock sagt. Das ist so Leute auf unsere Fresse, was aus Demokratie geworden ist in diesem Land. Ja, liberale Moderne ist das aber nicht. Das ist illiberale Postmoderne, was die Grünen machen. Und gleichzeitig müssen Sie natürlich als eine Partei der rechten Mitte sich gegenüber den Grünen abgrenzen. Und zwar ohne eine blödsinnige Äquidistanz zwischen AfD und Grünen. Die AfD ist unser gemeinsamer Gegner. Ey, das ist, ich höre dem Chefideologen hier, der hier, wie hieß das, Volkskammer zu, wie er den Blockparteileuten sagt, was sie zu machen haben. Die AfD ist unser gemeinsamer Gegner. Ja. Wenn du das dann glaubst als CDU, wie gesagt, dann kannst du dir auch gleich einen Zinksack bestellen, weil wenn deine paar Wähler dann in ein paar Jahren irgendwie den Weg alles Irdischen gehen, dann hast du dich erledigt. Gegner einer offenen Gesellschaft, die Grünen sind ihr potenzieller Koalitionspartner. Doch, mit wem wollen sie denn regieren? Ich meine... Ja, nachdem wir ihnen die AfD verboten haben, mit wem wollen sie denn regieren? Hä? Ist es so lächerlich. Jemand, wenn da jemand Eier hätte, also so ein Franz Josef Strauß hätte den Typ schon quer in den Arm genommen und rausgetragen. Also die CDU kann er mit allem spielen. Da ist doch in dem Publikum, der redet doch vor Publikum. Ja, die applaudieren ihn. Und warum schreit da niemand, dass er dumm ist? Einfach nur mal eine Person mit Eiern, die im Publikum sitzt und hier irgendeine Beleidigung rausruft. Einfach so zum Spaß, weil der Pöbel auch wichtig ist. Nee, das ist der Pöbel. Das sind die führenden Leute von der CDU, die sich da versammelt haben. Genau, der Pöbel wird da doch nicht reingelassen. Ja. Der einzige Pöbel ist die Politikwissenschaftlerin, die ist am nächsten dran gewesen am Pöbel. Glaube ich. Ich hatte diesen Typen beleidigt und danach hatte ich ihm seine Glatze gestreichelt. Das ist das Philosophenkönige hier. Ich meine, da kannst du so viel zu sagen, das halt so die Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Er ist hier der Vertreter der freien Gesellschaft oder was. Und da hast du die Grünen, die nichts Falsches am Islam sehen können. Ja, eine der wichtigsten Moscheen steht in München. Wisst ihr das? Von dort geht der ganze Terrorismus aus. Es gibt 4 wichtige Moscheen und eine davon steht in Deutschland. Habt ihr das gewusst? Deswegen sind die Grünen da so wichtig. Also nicht jetzt in München, aber das ist irgendwie so eine Strategie von irgendwelchen Sicherheitsapparaten, die das gar nicht so öffentlich machen. Es gibt da genügend Bücher, die darüber berichten. Und die Grünen wollen wahrscheinlich das grüne Buch von Mohammed Gaddafi lesen oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß nicht, ob Herr Günther da ist oder Herr Rhein. Ja? Wollen Sie denn auf ewig nur die Option mit der SPD haben? Oder glauben Sie im Ernst, dass Sie wieder zurück können in eine schwarz-gelbe Mehrheit? Also Sie müssen die Brücken schlagen, auch zu dieser ökologisch-liberalen AfD, nee. Ökologisch-liberal. Alter, wie kann man so schamlos lügen? Ich wäre knallrot geworden, wenn ich die Grünen ökologisch-liberal genannt hätte. Also ist schon ziemlich peinlich, wenn der Chefideologe so eine Scheiße labert. Also ich finde es echt heftig. Also das wirkt richtig schwach. Also richtig schwach. Weil ich überhaupt nicht in der Lage ist, den Raum oder das Land zu lesen. Also ich fürchte, wenn er das wirklich so sieht, meine Fresse, Alter, ist die Elite in Deutschland degeneriert. Richtig übel. Ja, weil liberal bedeutet ja so viel wie, wir kümmern uns jetzt endlich darum, dass die Leute das bekommen, was ihnen zusteht, was sie vorher nicht konnten, und deswegen waren sie früher unfrei. Das ist doch deren Definition von liberal. Die ja, Frauen konnten keine Führungspositionen machen, wir brauchen eine Quote, liberal. Das wird ja auch viel über das ESG geregelt, ne? Solche Einflüsse. Ich habe mal in der größten Solarfabrik in China zum Mittag gegessen. Und dort habe ich Schnaps getrunken aus Weingläsern. Das war lecker. Ja, Kampagne, ne? Ja, Kampagne! Und dann Exodus. Das sind auch Ökoliberale da in China, ne? Ja, schon. Also, nee, die Liberale war echt geil. Also die aber auch illiberal, oder nicht? Das war halt wie bei den Simpsons, so die Fabrik fängt an und du fährst halt so 10 Minuten und es ist halt immer noch dieselbe Fabrik. Und dann denkst du so, cool, die haben sogar ein Tropensolarhaus. Also die haben dann so eine tropische Klima hingestellt und das ist ja dort in der Region nicht, wo sie dann einfach mit Solarstrom halt das Klima geändert haben und hast in so einem Tropenparadies Schnaps trinken können. Richtig cool. Nicht schlecht. Bitte? Und für mich ist das der eigentliche Wettbewerb zwischen Grün und CDU, wer eigentlich die modernere bürgerliche Partei ist. Ihr seid schon nicht. Moderne bürgerliche Partei, ja. Ganz bestimmt. Weil nichts schreit Bürger so sehr wie 90% unserer Wähler arbeiten beim Staat. Ja, hier ist noch jemand, der beim Staat arbeitet. Eine, was war es, fünffache Olympiasiegerin. Frau Pechstein, die war auch eingeladen, da was zu erzählen beim CDU-Grundsatzkonvent. Als Schnellläuferin, oder die, ne? Und bevor wir, ja, als Schnellläuferin, genau, bevor wir zu dem kommen, wie sich die Leute darüber aufgeregt haben, hören wir uns erstmal an, was sie gesagt hat. Mich warte mal, ich will den Mammon korrigieren. Die ist Eisschnellläuferin. Die tritt immer noch zu Wettkämpfen an, mit Anfang 50 und ledert dabei noch Leute ab, die deutlich jünger sind als sie. Ja. Grundsätzlich an harte Leistungskriterien geknüpft und nicht verschenkt werden. Überhaupt scheint es mir so, dass derzeit viel verschenkt und zu wenig entlohnt wird. Ich bin selbst seit Jahrzehnten Bundespolizistin. Als Polizeihauptmeisterin stehe ich mit meinen Kollegen im regen Austausch. Und es ist für uns alle unstrittig, dass man Menschen in Not helfen muss. Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Hört, hört. Ja, und vor allen voran den ganzen Ausländern, die als hochqualifizierte Fachkräfte sich den Buckel krumm gearbeitet haben, um hier sein zu dürfen. Allen voran die Leute, die haben da keinen Bock drauf. Meine Güte. Ja, wer hier nicht applaudiert hat, ist übrigens die dritte Dame hier von links aus gesehen. Das ist die Frau Prien. Mhm. Die hat nicht applaudiert. Aber sonst haben sie alle zugestimmt. Ne? Aber wenn sie dann im Interview gefragt werden, dann rudern sie wieder zurück irgendwie. Ja, ja, ja. Habe ich jetzt nicht gesehen. Haufen. Aber Frau Prien wird es gleich noch gehen. Wenn ich richtig informiert bin, reden wir derzeit etwa über 300.000 solcher Fälle. Wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nicht nur die Arbeit meiner Polizeikolleginnen, sondern auch grundsätzlich für mehr Sicherheit sorgen auch grundsätzlich für mich mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel zu nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zu den Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten. Ja, aber an der Stelle bitte mal halblang machen, weil diese ganze politische korrekte Scheiße, die wir in der Öffentlichkeit haben, das ist der Mutterinstinkt von Frauen, der gehijackt wird für politische Zwecke. Und deswegen können wir uns überall anhören, fick die Gesetze, mach einfach die Grenzen auf, lass alle rein, das passt schon. Da müssen sich die Frauen dann auch mal selber an der Nase anfassen. Nicht sie speziell, sondern ich spreche damit andere Frauen an. Meine Güte. Darüber wird viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Hier für Verbesserungen zu sorgen, sollte uns grundsätzlich 100-mal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gender-Sternchen setzen oder ob ein Konzert noch Deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, einen Zigeunerschnitzel zu bestellen. Das sind Themen, die viele Menschen bewegen und in den Familienkopfschütteln diskutiert werden. Ich bin selbst ein ausgesprochener Familienmensch, womit wir auch schon beim nächsten Impuls sind, den ich als Abschluss setzen möchte. Die CDU ist immerhin die Familienpartei Deutschlands gewesen und ist es nach wie vor. Meine Eltern haben mich und meine Geschwister mit viel Liebe zu anständigen Menschen erzogen. Eine intakte Familie ist auch ein Idealbild von 3/4 der Deutschen. In Shell-Studien über die Zukunftswünsche unserer Kinder stehen gute Freunde und Familie ganz weit oben. Gerade wegen aller Probleme um sie herum, die Kinder hierzulande, wollen nicht nur einen guten Job, eine heile Familie, eine traditionelle Familie, sie wollen Mama und Papa. Die Familienpolitik der Christlich-Demokratischen Union sollte sich grundsätzlich zuallererst mit der traditionellen Familie beschäftigen. Wenn wir aufhören, die Familienpartei im Lande zu sein, dann werden wir auch nicht mehr Volkspartei in Deutschland sein. Könnte ja sein. Ja, passt ja auch zur Vergangenheit so ein bisschen. Ja. Ja, das andere, wo sie halt begonnen hat, es ging eigentlich um den Sport, um Sportförderung und solche Dinge. Und sie hat auch so ein paar Sachen gesagt, die ich nicht so gut fand, wie zum Beispiel, dass in anderen Ländern die Leute davon quasi auskommen können, wenn sie mal eine Medaille gewonnen haben. Aber nee, sorry, also irgendwie so, ich habe meine Medaille gewonnen, jetzt kriege ich irgendwie den Rest meines Lebens vom deutschen Staat irgendwie viel Geld oder irgend sowas. Das muss nicht sein. Also ich glaube, sie hat irgendwie gemeint, 20.000 Euro kriegt man für so eine Goldmedaille. Ja, die haben genug Freistellungen da von der Polizei und bei der Bundeswehr, wenn sie da Sportler sind, dann haben die immer Zeit dafür, das auch zu trainieren. Ja, das ist ja dieses Ding, die gehen ja da gerade hin, weil sie da diese Sportförderung erhalten, als Austausch dann. Und ich fand es aber gut, das war das quasi, wo wir eingestiegen sind, wo sie meinte, es gibt so viel umsonst und so. Sie hat da beklagt, dass die Leute halt wieder mehr viel Leistung bringen sollen müssen, um solche Förderungen erhalten zu können. Und das klang so ein bisschen danach, als gäbe es da jetzt auch immer mehr Auflockerungen, so nach dem Motto, ja, können wir ja mehr Leute hier fördern, mehr Förderung ist ja immer gut oder so. Ja, und das ging dann jetzt hier, also Frau Prien hat bei Twitter geschrieben, dass sich hier jemand beschwert hat. Andere Frage, was war das für ein katastrophaler Auftritt von Frau Pechstein? Ja, das war der Auftritt, den wir gerade gesehen haben. Und dazu sagt Frau Prien, wir hatten einen exzellenten Grundsatzprogrammkonvent mit breiter Beteiligung aus der Zivilgesellschaft. Besonders beeindruckt hat mich zum Beispiel die Caritas-Präsidentin Dingsbums Doppelname. Pechstein sollte ihre Perspektive zum Sport und Ehrenamt beitragen. Punkt. Na, das, dafür haben wir sie eingeladen. Andere Dinge wollen wir gar nicht hören. So wie Leute, die hier nicht bleiben dürfen, nachdem sie ein rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen haben, müssen wieder gehen. Furchtbar, wie menschenfeindlich. Na. Oder hat aber nicht so funktioniert, ne? Wir fühlen uns nicht mehr sicher. Ja. Auch schlimm, ganz menschenfeindlich. Leider gibt es inzwischen von ihrem Arbeitgeber die Bestätigung, dass irgendwelche Ermittlungen laufen, weil sie dabei eine Uniform anhatte. Weil das nicht mit den Werten der Bundespolizei vereinbar sei. Ganz prima. Haben wir ja gerade gehört, ne? Das war ja alles. War reiner AfD-Sprech, hätte die Frau Problempony gesagt. Ja, und auch für einen Bundespolizisten so Dinge zu sagen, wie wenn nach einem Verfahren der Richter sagt, dann kann es keiner verstehen, dass. Na, also, das als Polizist erwarte ich also sowas nicht, dass man sowas sagt. Das ist ja schlimm, ne? Passend gewesen wären so Dinge wie, ich habe Verständnis dafür, dass sie irgendwelche Nazis mit dem Hammer drangsalieren. Aber das geht ja nun nicht. Ne, das wäre okay gewesen, dafür. Das kann man machen. Aber sowas hier natürlich geht ja gar nicht. Ja, und die Zivilgesellschaft, von Frau Prien hier erwähnt wurde, hat mich Gramsci. Genau, hat mich einen Zuschauer auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, dass hier unser Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung immer noch geleitet von der Dame, die in der letzten Legislaturperiode hier den Solarfahrradweg eingeweiht hat, der irgendwie ein paar Wochen später in Flammen aufgegangen ist. Kann man immer wieder daran erinnern, die wunderbare Frau Schulze. Und die hat hier eine Definition des Begriffes Zivilgesellschaft auf der Homepage. Und die lautet wie folgt. Ein ursprünglich unter anderem vom italienischen Theoretiker Antonio Gramsci entwickelter Begriff. Er verstand darunter die Gesamtheit aller nichtstaatlichen Organisationen, die auf den Alltagsverstand und die öffentliche Meinung Einfluss haben. Ja, und welchen Einfluss wollte er darauf haben? Auf den Alltagsverstand? Der Gramsci. Und genau, den Kulturmarxismus. Genau deswegen, wegen genau so einer Scheiße stehe ich mit dem CIA in Kontakt, damit ich einen Freifahrtschein bekomme, um Freikorps in Stuttgart zu organisieren, um in Berlin einzumarschieren und diese Scheiße zu beenden. Ernsthaft. Das ist ein totalitärer Impuls. Wortwörtlich, das ist Totalitarismus. Du würdest doch mit deinem Verein dann auch zur Zivilgesellschaft gehören. Also ich sag's dir auch nur ungern, aber Stuttgart ist jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass das jetzt ein Ort ist, wo A, keine Berliner herkommen und B, keine komischen Ideologien herkommen, die dann in Berlin auf die Spitze getrieben werden von den ganzen Neuberlinern, die aus Stuttgart da hingezogen sind. Ja. Also sei mal schön ruhig. Aber das Positive wäre, dass du da in Berlin erstmal nicht auffällst. Dass es keiner quasi merkt, dass es in eine unberlinerische Richtung geht. Und wenn man so ein Ding von wegen, es ist aus dem Schicksalsberg gekommen und muss in den Schicksalsberg zurück sich denkt, dann ist dein Plan sicherlich auch nicht so schlecht. Das stimmt. Ja. Theoretiker ist auf jeden Fall eine gute Bezeichnung. Ja, Theoretiker ist eine sehr gute Bezeichnung. Sehr und inhaltsleer schön. Ja, und deren Einfluss. Ja, einfach ein Einfluss. Mhm. Ja, der Gramsci, der alte Marxist, der wollte, dass die Sachen da so einen Einfluss haben. Wir wissen nicht, was für einen, bestimmt einen total demokratischen, liberalen Einfluss. Einfluss, der fließt dann eben so ein, ne? Ja. Das, was willst du mehr, ne? Ja. Verschiedene Politikwissenschaftler beschreiben die Zivilgesellschaft als Komponente, die neben dem Staat und den Kräften des Marktes notwendig ist, um eine ideale, pluralistische Gesellschaft von engagierten Bürgern zu schaffen. Engagierte Bürger. Ich finde das oben drüber auch schön. Dazu gehören alle Aktivitäten, die nicht profitorientiert und nicht abhängig von parteipolitischen Interessen. Also ist die Amadeo-Antonio-Stiftung nicht Teil der Zivilgesellschaft? Aber denen geht es doch um Kohle. Und naja, Partei. Die Grünen sind ja eigentlich keine Partei. Die Grünen sind ja nur Ausdruck des Willens des Planeten, oder? Des reinen Gewissens. Das ist doch eigentlich gar nicht als Partei zu verstehen, oder? Oder diese ganzen Umweltverbände sind ja auch keine Lobbyorganisationen. Das sind ja auch nur Ausdrücke des Willens der Natur. Und das heißt Agora. Ja, ich sage Agora, weil alle Agora sagen. Wahrscheinlich wollen die das auch so ausgesprochen haben, keine Ahnung. Das ist doch gut, dann gibt es wenigstens Distanzierung von der Agora, wenn man die Agora Agora nennt. Ja, Zivilgesellschaft. Und die Ricarda hat ja auch so einiges geredet, das gucken wir uns jetzt aber nicht nochmal an. Ich fand ihre ganzen Wissen früher nicht so richtig aufgefallen, bis du irgendwie mal darauf hingewiesen hast, Mars, aber dieser Akzent ist echt zu drollig. Das Drachenlordsche NE am Ende. Wissne. Müssne. Genau. Hat sie ja auch wieder. Warte. Lass sie noch mal kurz eingeblendet. Ich möchte kurz träumen. Alles gut. Was? Ja, naja, Ebel. Ebel. Mäßige dich bitte etwas. Am besten habe ich. Fand ich, als sie gesagt hat, sie wollen nicht mehr in die Nische zurück, sondern jetzt voll in die Breite gehen. Genau. Und die anderen Leute sind natürlich wie üblich alle Populisten, also wenn die halt die Sachen von den Grünen nicht richtig finden. Alles rechte Accounts, ja. Die Menschen müssen uns glauben. Ne? Eigentlich würde ich mich jetzt gerne wieder zurückziehen. Aber ganz ehrlich, genau das wäre jetzt falsch. Denn jetzt geht es um die Umsetzung. Unsere Generation Ricarda, ich muss trotzdem auf das Ende der Redezeit hinweisen. Und dieser Umsetzung, da werden wir gebraucht, da müssen wir Verantwortung tragen. Deshalb sagen wir heute ganz klar, wir werden nicht zurückgehen in die Nische. Wir werden genau jetzt in die Breite gehen. Wir werden ins Gespräch gehen mit denen, die noch Fragezeichen haben. Wir werden ausgreifen, wir werden Bündnisse stringen. Und ganz besonders tun wir es hier in Hessen mit dir, Tarek. Du suchst das seit Jahren, ne? Und ganz ehrlich... Seit Jahren, ne? Ja. Wir werden jetzt in die Breite gehen, genau. Ja, wie frenetisch, ja, ja. Die auf einmal alle klatschen, als ob die gerade was Bahnbrechendes gesagt haben. Aber die haben sehr intensiv gelacht, also ob sie sie ausgelacht haben oder was? Fand ich, weil sie in die Breite gehen gesagt hat. Nee, die haben, glaube ich, vorher schon gelacht. Ja, eben, die haben schon vorher gelacht. Über sie gelacht, so schlimm. Über sie. Über die glaubt hier. Guck mal. Ich weiß nicht, was verstehen die nicht an der Prozentzahl der Menschen, die sie gewählt hat? Wo nehmen die diese Dreistigkeit her? Mit denen muss man jetzt so reden. Zu tun, oh, als wären sie das Maß aller Dinge. Die Leute, die noch Fragezeichen haben. Ja, ja, genau, die muss man jetzt überzeugen oder in Lager stecken, ich weiß. Ist auch komisch, vielleicht ist das so, dass die Leute gar nicht so viele Fragezeichen haben, sondern diese Sachen, die bei euch einfach Gewissheiten sind, Ricarda, vielleicht gar keine Gewissheiten sind. Ich habe ein wütendes Ausrufezeichen über dem Kopf. Also, die haben jetzt ja so nicht mehr Dirigentin reden. Oder so, ne? Den Zeigefinger. Ist das der islamische Zeigefinger, der Dschihad-Zeigefinger, oder ist es der Vettelfinger? Ja, das ist ein Dirigentenfinger. Egal. Da oben, ne? Zeigt nach oben. Ja, und immer das P als B und das, was wir machen sie noch? Wie sieht eigentlich das, das Ausrufezeichen aus? Das zittert so, weißt ja. du? Und ah, okay. von Flammen umgeben und Blitze und so. So wie das C4 einfach nur wütende Knete ist. Genau, genau. Noch mehr Bundestag. Ich freue mich an ein Loch im Bau. Ja, hier ging es um die Beobachtung von gewalttätigen Linksextremisten. Gibt's doch gar nicht, sowas. Gibt's doch gar nicht. Aufgebauschtes Problem. Oh, übertrieben. Friedina. Helge und üblich. Ja, Helge, yes. Wenigstens was zu lachen. Nein, nicht wirklich. Ich wollte es auch Helge eigentlich nicht vorspielen. Oh, ja, wenn er doof war. Wenn du dich kannst du kurz Kubicki anklicken, bitte? Der ist nein, nur Präsident. Der ist nur Präsident, der sagt nur, ich rufe auf den Tagesordnung. Der war nur Ansager. Ich weiß, aber ich will kurz dein Gesicht sehen, bitte. Du siehst das ist dein Gesicht. Schade. Oder willst du es bewegt sehen? Oder wie? Vielleicht hast du ja Glück und das, was der Chris vorspielt. Guck, da ist er. Das ist alles, was ich wollte. Jetzt so, ich werde jetzt wieder mal ein paar vernünftige Sachen sagen, die in meiner Partei überhaupt gar keine Auswirkungen haben. Nee, wie immer. Und jetzt bitte eine Rede. Genau. Der nächste bitte. Ja, also wie wir hier auch in dem Anleser schon lesen, das Radar wollte man jetzt ausweiten auf Linksextremismus. Also wir haben irgendwie ein Radar beim Bundeskriminalamt, glaube ich. Und das war mal für Islamisten und da hat man irgendwie die Gefährder sich angeguckt und wenn die Gefährder gefährlich wurden, dann hat man die Gefährder einberufen oder so und das wurde jetzt schon irgendwie ausgeweitet auf Rechtsextremisten und die AfD hat jetzt gesagt, können wir das nicht auch ausweiten auf Linksextremisten und dreimal dürft ihr raten, was die Gegenargumente waren. Die Gegenargumente waren... Gibt's doch gar nicht. Die Gegenargumente waren, aber ihr seid doch selber rechtsextrem und aber ihr sagt doch, dass unsere Sicherheitsbehörden scheiße sind, weil die ja sagen, dass ihr rechtsextrem seid und diese Sachen halt. Ne? Also das waren im Endeffekt wieder die Gegensatzsachen und zu der Sache selber, ob das jetzt sinnvoll oder unsinnvoll ist, da kann ich überhaupt nichts zu sagen, weiß ich nicht, bin ich nach dieser ganzen Debatte ein bisschen klüger geworden. Generell halte ich das für ein ziemlich, ja, also diese sogenannten Gefährder, die da irgendwie im Auge zu behalten, gut, aber da wird sicherlich trotzdem alles Mögliche durchrutschen, ne, und ja, und im Endeffekt brauchst du ja auch nur links unten in die Medien öffnen, da kannst du ja schon so einiges im Auge behalten. Ja, aber guck mal, das mit den Gefährdern weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum da das BKA rumgurkt. Das kann auch der Geheimdienst machen, der hat ja viel bessere Tools wie die Polizei. Also, da verstehe ich nicht so ganz, warum man die eigentlichen Aufgaben von einer anderen Behörde, der anderen Behörde zuspielen. Macht irgendwie keinen Sinn. Also, ja, dass ich mich falsch erinnere, dass es doch was anderes war, aber ich glaube eigentlich schon, dass es das war. Und B, kann das ja auch mit irgendwelchen Einschätzungen zu tun haben, wer die irgendwie vornehmen darf, um dann diese und jene Maßnahme irgendwie zu treffen. Das geht ja nicht so ohne weiteres, nur weil das irgendwie so ein Geheimdienst irgendwie einfällt. Also, wenn es da um konkrete Personen geht und so. Ja. Ja, keine Ahnung. Dafür bin ich auch nicht genug im Sicherheitsjargon zu Hause, um dir zu sagen, wo das jetzt genau beheimatet war. Aber das Radar halt eben. Und die Frau Cadeau hat auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Rede wieder gehalten. Also sehr merkwürdig. Und die hätte ich mir jetzt angeguckt, aber wir sind auch schon fortgeschritten und wir haben noch mehr an Videos. Also entscheidet ihr, wollt ihr Frau Cador sehen oder lieber nicht? Wenn, dann die, ja. Genau, dann das nicht. Na komm, eine Rede kann man ja geben. Ja, Cador, ich mag die immer. Die hat so eine schöne Stimme. Ist das so, ja? Schon wieder gelogen, Ewe, aber mir ist es transparent. Ist halt sie gescheit. 90, die grüßen. Guck, da ist ja der Kubicki wieder. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste. Ich fange heute mal mit einem persönlichen Anstieg an. Ich bin ja regelmäßig Zielscheibe von Extremisten. Entweder Rechtsextremisten, Islamisten, mit Linksextremisten hatte ich noch nicht das Vergnügen. Und heute erschien eine Agenturmeldung, die Sie vielleicht auch wahrgenommen haben. Da ging es darum, dass wahrscheinlich Linksextremisten für das Lösen und Lockern von Radmuttern an Polizeiwagen, zum Teil sogar privaten PKWs von Polizeibeamten und Beamtinnen verantwortlich sind. Leider ist das bei mir auch zweimal passiert, deshalb weiß ich sehr genau, was das bedeutet. Und ich bin der Polizei an dieser Stelle sehr dankbar, dass sie alles gibt, um uns vor diesen Extremistinnen und Extremisten zu schützen, egal woher. Juristisch, politisch, ethisch ist die Angelegenheit klar. Und ich wiederhole das jetzt bewusst. Ein Zitat des zuständigen Richters übrigens, der von Gewalt und Selbstjustiz im O-Ton sprach und übrigens selbst von achtenswerten Motiven sprach. Gucken Sie sich das Urteil mal an. Selbstjustiz, Übergriffe, Gewalttätigkeit. Genau, da ging es jetzt natürlich um das Urteil gegen Lina E. Und Frau Cador wurde von mehreren Leuten vorgeworfen, sie hätte im Ausschuss auch diese Formulierung benutzt, dass das achtenswerte Motive gewesen wären. Tätige Ausschreitungen bei Demos sind in unserem Rechtsstaat durch nichts zu rechtfertigen, auch nicht durch vermeintlich legitime Motive, meine Damen und Herren. Der Linksextremismusfall um Lina E. hat aber auch... Da hat jetzt schon jemand gesagt, vermeintlich legitime Motive, weil das war nämlich das, woran sich das da aufgezogen hat, dass Frau Cador nicht vermeintlich gesagt hätte, sondern nur legitime Motive. Also jetzt nicht hier in dieser Rede, aber halt in diesem Ausschuss, wo es halt nicht öffentlich war. Auch eine parteiliche Dimension. Und die ist nicht so klar. Hierbei rückt das konservative Politikspektrum unseres Landes in den Fokus. So wie vielen linken und liberalen Kräften immer wieder vorgeworfen wird, sie würden gegenüber Linksextremismus oder Islamismus zu nachlässig sein, so gilt das umgekehrt für konservative Kräfte beim Rechtsextremismus. Diesem Hinweis kommt eine besondere... Ist das so? Geht das für die Konservativen? Sagen die von früh bis spät, ja, ach, Rechtsextremismus ist doch egal. Gibt's doch gar nicht. Ja, kennt ihr das nicht? Die Merkel wurde nur gewählt, weil sie gesagt hat, der NSU hat alles richtig gemacht. Daran kann ich mich genau erinnern. Nein, es ist einfach erbärmlich. Du tust dir den Extremisten gegenseitig zuschieben, machst dann mit dem Extremisten Politik, obwohl es ja eigentlich nicht um den Extremisten geht, sondern um die, die halt nicht extrem sind. Nimmst aber den Buhmann und trägst ihn herum und machst damit alle Leute kirre. Das machst du damit. Also die Sachen, die eindeutig kriminell zugeordnet werden können, die werden ja auch von allen immer verurteilt. Von der latenten Gefahr des Rechtsextremismus wird auch von der CDU gewarnt. Was sie jetzt meint, ist, es wird halt nicht bei jedem Wort, was irgendwie falsch gesagt wird und da direkt eine rechtsextreme Gesinnung unterstellt wird, da wird nicht mitgegangen jedes Mal. Das ist so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was die jetzt hier sagt. Aber, ne? Und ich gratuliere dem Dan bei uns im Chat zu dem Spruch Gefährder Attermann. Nicht lustig. Gefährder Attermann ist gut. Bedeutung zu. Die Bundesrepublik wurde seit ihrer Gründung überwiegend von konservativen Kräften regiert. Seit Jahrzehnten war zu beobachten, dass rechtsextreme Motive entweder nicht gesehen wurden oder gesehen werden wollten. Man denke an das Bombenattentat auf das Münchner Oktoberfest 1980. Erst 40 Jahre später wurde es erst als rechtsextremistisch motiviert anerkannt. Oder man denke an Kurt Biedenkopfs Rechtsextremismusanalyse im Jahr 2000 oder an den Anschlag aufs Olympia-Einkaufszentrum 2016. Ja, oder man denke an die Operation Gehlen, wo hochrangige Nazi-Funktionäre aus dem Geheimdienst rekrutiert worden sind, um den neuen Geheimdienst von Deutschland auszubilden oder darzustellen. Wunder was! Ja, also erstmal ist sie jetzt hier Jahrzehnte in die Vergangenheit gereist, ja, und dann hat sie dieses München-Ding genommen, was aus meiner Sicht auch nicht passt. Ja. Also, nee. Na, ich meine, das war nicht irgendwelche glatt rasierten mit Springerstiefeln Nazis, die da im Einkaufszentrum was gemacht haben. Das braucht man aber, um sich so eine Geschichte zu erzählen. Das war dieser David-Sohn-Boli, war das. Ja. Mhm. Wie gesagt, das braucht man aber, die ganzen Fälle und was über die Jahrzehnte da gelaufen ist, das braucht man, damit man das hier glaubwürdig überbringen kann. Und den Symboli, den haben sie die ganze Zeit gemobbt. Weil er auch Deutscher war. Deswegen haben ihn die Ausländerkinder in der Schule gemobbt. Das weiß aber wieder nur keiner. Also die Leute schon, die damals im Klassenzimmer waren. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich verstehe es auch nicht. Aktuell ist bekanntlich keine konservative Regierung ins Amt gewählt worden. Umso ambitionierter werden jene, die gerne wieder zum Alten zurückkehren wollen. Das sieht man beispielsweise an den Kampagnen, die gegen unsere Regierung gefahren werden. Manches an Kritik mag berechtigt sein. Vieles schießt aber über das Ziel hinaus. Da habt ihr es. Und das hat jetzt mit Rechtsextremismus zu tun. Ja, geht es ein bisschen unkonkreter oder so? Das hat mit Rechtsextremismus zu tun, natürlich. Mhm, natürlich. Und das schießt also über das Ziel hinaus. Einiges mag berechtigt sein, aber nur einiges. Floskel. Man denke nur an Herrn Aiwanger. Auch Linksextremisten. Aha. Man denke nur an Herrn Aiwanger, ja. Was denn? Der ist rechtsextrem, ja. Was hat er denn gesagt oder gemacht? Er hat gesagt, die Leute wollen Fleisch essen. Oh, er hat gesagt, die Leute sollen sich die Demokratie zurückholen. Ja, das ist, glaube ich, das Problem, was die Herrschaften alle mit ihm haben. Ja, aber er hat ja vollkommen recht. Ist ja auch egal, ob er jetzt vielleicht sogar recht hat oder so. So kann man das doch nicht erklären. So kann man nicht seine Meinung äußern auf so eine Art. Das ist doch totaler Quatsch, was er jetzt gesagt hat. Wollen die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung beseitigen. Sie sind eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der Rechtsstaat darf den Linksextremismus nicht unterschätzen. Und diese Regierung tut das auch nicht. Aber sie hält sich schlichtweg an Fakten. Am Ende sind es nicht wir, Politikerinnen und Politiker, die festlegen können, was die größte Gefahr ist, sondern es sind unsere Sicherheitsbehörden, auf deren Analysen und Lagebildern wir angewiesen sind. Und diese ergeben ein ziemlich eindeutiges Bild. Die besondere Aufmerksamkeit, gerade bei... Ja, und wenn Sie dann sagen, dass es irgendwo keine Verfolgungsjagden gegeben hat, dann setzen wir sie ab, weil sie ja scheinbar Nazis sind. Oder wie? Zum Beispiel. Beim Islamismus ist demnach seit 2 Jahrzehnten völlig berechtigt. Deutschland und seine Verbündeten wurden massiv angegriffen mit zahlreichen Todesopfern. Wir wurden und werden weiterhin von Dschihadisten bedroht. Aktuell steht jedoch der Rechtsextremismus die größte Gefahr für unsere Demokratie dar. Und deshalb muss sich die Ampel darauf konzentrieren. Die gleiche Gefahr für unser Land sehen unsere Sicherheitsbehörden. Nee. Das war ja schon immer die wie kann denn eine Regierung, also wir haben ja jetzt irgendwie, die müssen sich jetzt nur auf Klima konzentrieren. Alles andere können wir laufen lassen, wie es ist, gegen die Wand oder sonst irgendwas. Ich erwarte von der Regierung, dass sie multitaskingfähig ist, Lamia, ganz einfach. Ja, zumindest über verschiedene Tage. Ne, aber die Fakten, hat sie doch gerade genannt. Ja, wir kennen ja auch alle diese Aufzählung von rechtsradikalen Gefährdern, islamistischen Gefährdern und den großen zahlenmäßigen Unterschied zwischen den beiden Gefährdern. Nicht. Den harten Kern linksextremistischer Gewalttäter bezifferte das LKA Sachsen auf etwa 150 Personen. Das rechtsextremistische Personenpotenzial in Sachsen belief sich im Jahr 2021 auf insgesamt 4.350 Personen. Davon werden in Sachsen ca. 1.550 Personen als gewaltorientiert eingestuft. Diese Zahlen sprechen doch eigentlich für sich. Da müssen, das müssen wir in Sachsen, Kenntnis nehmen. Ja. Danach müssen wir handeln. Das Lustige ist halt, dass Zahlen von Berlin gegenübergestellt von den Zahlen von Sachsen. Dann können wir weiterreden. Ja. Guter Punkt. Hallo? Das ist doch dunkel, Deutschland. Ja, gewaltorientiert ist ja auch nicht gewaltorientiert. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Sagen wir mal, die Rechten hauen dann vielleicht Leuten persönlich aufs Maul, aber die sprengen vielleicht nicht gleich den ganzen Weihnachtsmarkt oder sowas in der Luft. Ne? Ja, sehr guter Punkt. Also. Ja, und in Sachsen, in welchem Bundesland liegt hier? Leipzig? Lass mich dann denken. Ja, ist auch da unten in Dunkelheit. Halt im Nahen Osten halt. Ja. Und, aber wie kannst du nur 150 Leute da geben, wenn es da Konnewitz gibt? Also ist mir ein völliges Rätsel. Da wird wieder anders. Da hat mal wieder jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Sind in Leipzig, das sind 400.000 Nazis und nicht 4.000. Die sind da einfach nicht mit Wohnsitz gemeldet. So einfach ist es. Ja, okay. Die besetzen. Genau, wie kann man sich da auch, ne, wenn man Häuser besetzt, kann man da keinen Wohnsitz anmelden. Wir brauchen dringend ein besseres Statistik. Problem gelöst. Wir brauchen ein besseres Statistikgesetz, glaube ich. Die sind alle nicht gewaltbereit, sondern gerechtigkeitsbereit. Das ist schon mal gut. Und das bedeutet nicht, dass wir brutale Überfälle von Linksextremisten auf andere Menschen einfach hinnehmen würden. Im Fall Lina E. hat das bewusste Wegschauen beim rechten Terror bei gleichzeitig forciertem Kampf gegen Links dazu beigetragen, in Teilen der Gesellschaft eine aufgeheizte, mobilisierende Stimmung aufkommen zu lassen. Nichts und niemand. So, und das ja, diese das ist doch jetzt direkt verteidigt jetzt eigentlich. Das ist doch hier das, was wir sonst immer sagen, die Worte führen zu Taten und so. Und an dieser Stelle hat es jetzt auch dazu geführt. Aber an dieser Stelle bedeutet das jetzt, dass wir noch mehr in die andere Richtung machen müssen, weil ja ansonsten solche Leute sich dazu erfüllt fühlen. Hilfsangebote. Und so. Die nehmen das dann in ihre eigene Hand. Aber an anderer Stelle, da sagt es ja auch keiner. Sagt ja auch keiner irgendwie, ja, die Gewalt gegen Migranten liegt ja nur daran, weil wir die Leute, die ausreisen müssen, nicht abschieben. Das würde ja auch keiner sagen. Das wäre ja auch scheiße, sowas zu sagen. Und da würdet ihr das ja auch verstehen. Aber an dieser Stelle, da ist es dann wieder okay, oder was? Da sind die, da, ja, ist zwar verkehrt und es sollte nicht passieren, aber trotzdem kann man das ja irgendwo nachvollziehen, weil der Staat tut ja nichts, oder wie? Der schaut ja weg. Und das erzählen wir den Leuten von dir gespielt, dann wundern wir uns, dass irgendwas passiert. Ja, danke schön. Dann wundern wir uns, dass irgendwas passiert, aber daran haben wir dann auch nicht Schuld, ne? Weil die Worte führen ja nicht zu Taten, wenn das in diesem Fall dann irgendwie ist. Da müssen wir nicht unsere Fresse halten. Und das ist ja auch nicht die Legitimierung von unserem Staat und den Sachen irgendwie von früh bis spät zu behaupten, dass die Leute ja alle durchkommen mit ihrem Nazitum oder so, weil wir ja nichts machen, weil wir das alles gut finden oder so. Nee, kein bisschen. Niemand, und das sage ich jetzt nochmal deutlich, kann Übergriffe auf Menschen rechtfertigen. Allerdings sollten wir uns auch nicht wundern, wenn in einem Bundesland wie Sachsen, das so massiv mit rechtsradikalen Tendenzen in Gesellschaft und Politik zu tun hat, sich ein anderes politisches Spektrum ebenfalls beginnt, weiter zu radikalisieren. Wenn wir warte, guck mal, das ist eine Kolonialistin, die den Ursiedlern im dunklen Osten androht, dass der Staat kommt und ihre Hütten kaputt macht. Das ist Kolonialismus. So. Die Saxonier wussten nur gut, sich zu wehren. Ja. Schauen wir mal. Naja, das ist halt eben so, ja, da gibt es jetzt halt Linksextreme, weil die ganzen Rechtsextreme ja gemacht werden lassen von allen. Das ist ja genau das, was sie jetzt gerade sagt. Da freut sie sich jetzt so drüber, dass der Linksextreme aber die Zunahme der Zustimmung für die AfD hat nichts mit der Migrationspolitik zu tun. Verstehe ich Sie richtig, Frau Kador? Ja, die ist ja gelogen. Die gibt es ja eigentlich gar nicht. Wasch mich, aber mach mich nicht. Fake News. Ja, und die Leute selber, wenn die irgendwas machen hier an Straftaten oder so, die Migranten, dann liegt das ja auch nur daran, dass sie nicht akzeptiert werden von der Gesellschaft. Das kennen wir ja auch. Oder am Klimawandel, weil es zu heiß ist und deswegen müssen sie im Freibad Frauen an die Brüste greifen. Ja, genau, das stimmt natürlich auch. Ja. Ja, ist halt das Ding. Die sind ja, es ist nur der weiße Mann, der ist nur fähig, für das zu haften, was er tut, was in seinem Kopf vorgeht. Ne? Dass Oder er, was ihm die Presse vorwirft. da ist er komplett schuld dran und kann das auch als einziger reformieren und alle anderen sind quasi dann nur downstream vom weißen Mann. Deren ganze Handlungen bauen nur auf das auf, was der halt tut. Sicher zusammenleben wollen, müssen wir ohne ideologische Verblendung alle Formen des Extremismus, allen Formen des Extremismus gleichsam bekämpfen. Ja, also ein größeres Plädoyer für komplett grünfreie Sicherheitsdienste habe ich noch nie gehört. Besseres als dieses hier. Das Ja, absolut, stimmt natürlich, definitiv. Frau Also. Kador, ohne ideologische Brille. Also die ganzen NGOs jetzt alle ausladen, ne? Finde ich gut. Alle weg mit den komischen Leuten. Also nicht mehr einladen, fertig. Eine freie, offene Gesellschaft kann nur ohne extremistische Kräfte gedeihen, egal aus welchem politischen und gesellschaftlichen Lager sie kommen. Es gibt keinen besseren oder schlechteren Extremismus, meine Damen und Herren. Naja, frag doch mal die Journalisten bei der Republika und die ganzen Ja. Aktivisten dort, warum sie kritische Rassentheorie in die Öffentlichkeit reintragen und sich dann wundern, dass das Rassenbewusstsein wächst. Meine Ja. Fresse! Und noch nicht mal so weit muss man nicht mehr gehen. Sag das mal den ganzen Leuten, die Klimakleber und die freitags nicht in die Schule gehen und die ganzen Leuten alle da hochstilisieren zu den Rettern der Welt. Stell dich mal bei denen hin und halt diese Und Rede. wenn die Demokratie nur ohne Extremisten funktionieren kann, ist dann die Nachfolge der Partei der SED oder eigentlich nicht Nachfolgepartei, die ist ja nur umbenannt, ist die SED denn überhaupt dann tragbar für eine Demokratie, Lamia? Und zusätzlich verdunkelt das die Geschichte der liberalen Terroranschläge unter dem Kaiser 1848. Meine Güte! Aber jede Form muss angemessen angegangen werden, in Prävention und auch Deradikalisierung. Und selbstverständlich lehnen wir daher den AfD-Antrag ab. Am Ende führen alle Überlegungen nur zu einem Ergebnis. Jedes politische Lager sollte selbstkritisch fragen, an welcher Stelle die Vorwürfe zutreffend sind. Das auf die anderen zeigen, der hat. Ja, frag dich mal, Lamia. Aber die Antwort ist bei uns nicht. Bei uns ist alles okay, außer so ein paar Dinge, die eventuell zutreffend sind. Aber eigentlich sind es Kampagnen. Recht oder der oder die hat Unrecht, hilft niemandem weiter. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, Es hilft niemandem weiter zu sagen, der oder die hat Unrecht. Und wir sind brauchen im wir die andere Deutschen Bundestag, Informationskampagne gar wir nicht. sind im Deutschen Bundestag zu einem Antrag der AfD und kriegen dazu gesagt, es hilft niemandem weiter, den Leuten zu sagen, sie hätten Unrecht. Ja, ist das so, Lamia? Nee, du, Chris, du musst sagen, sie haben Unrecht. Das ist Konsens in der Forschung. Erst dann wird ein Argument raus. Bei Vor allem 97%. schützt es nicht unsere Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Ja, es schützt Ja, nicht das war schon unsere eine komische Bürgerinnen Rede. und Bürger. Ja, eine sehr, sehr gute Rede, will ich meinen. Wenn mich jemand fragt, würde ich sagen, ich fand die Rede recht lahm, ja. Ja, und Herr Hoffmann hat sich dann auf jeden Fall noch mit ihr gestritten über die Formulierung. Also das, was ich gerade schon beschrieben hatte mit den vermeintlich guten Absichten oder wie das war. Ja, 70 Jahre Volksaufstand. Yay. Dazu hat ja eine Debatte stattgefunden. Diverse Leute haben was dazu gesagt. Das Beste, fand ich, war von Herrn Jung von der AfD. Dingens ging auch hier. Frau Teuteberg. Ja, oder war das? Doch, das war doch hier nicht. Teuteberg, oder habe ich mich jetzt komplett verändert? Ja, ganz interessante, lehrreiche Geschichte, aber sind wir Heute da war was ich mal drüber beim reden? letzten oder beim letzten war die, glaube ich, dabei. Ja, vielleicht habe ich den Tagesordnungspunkt jetzt auch verwechselt, aber ja. Kein Plan, auf jeden Fall. Im Endeffekt haben sie sich größtenteils, es war halt eine Arbeiterbewegung und so weiter, und deswegen hätte die SED das nicht machen sollen, habe ich von den linken Parteien mitgenommen. Also es war verkehrt, dass sie das gemacht haben, weil das war eine Arbeiterbewegung und so. Aber irgendwie mal zu sagen, dass ja, dieser autoritäre linke Staat da die Leute nicht hätte knechten sollen, das haben sie sich auf jeden Fall nicht so richtig getraut. Von den linken Parteien zumindest. Tja, ja, und hier haben wir einen kleinen Tweet vom Argonaut mitgebracht, der immer schöne Vergleiche nebeneinander stellt. Und ja, das war ja, hier sehen wir auf der linken Seite die liebe Frau Göring-Eckardt. Stating the obvious, nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Fake News zu erkennen wird immer schwerer. Viele Seiten muten an wie vertrauenswürdige Nachrichtenseiten. Wie kann man Fake News erkennen? Hinterfragt die Nachricht, checkt das Bild, überprüft die Quelle, leitet nicht alles weiter. Ja, und auf der rechten Seite sieht man, wie sie da mit ihren eigenen Tipps quasi direkt nicht befolgt hat und etwas weitergeleitet hat mit einem dubiosen Bild. NationalGeographic.de, Hitze, Dürre, Klimawandel, wird Brandenburg zur Wüste? Dazu sagte sie, Wüstenbildung und Dürre sind keine Phänomene ferner Orte. Es passiert hier, vor unserer Haustür. Statt satter Wiesen, karge Ödnis, statt lebendiger Wälder, ausgetrocknete Bäume, statt reicher Ernten, leere Felder. Wir können noch gegensteuern. Hashtag Weltdürretag. Ja, ne, Understatement wie immer. Ne, immer schön bei den Fakten bleiben. Und ja, hier das Bild zeigt im Endeffekt die Wüste, die Liberosa Wüste, die durch einen Waldbrand zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ja, verödet ist und in seinem heutigen Zustand als Wüste quasi sogar unter Naturschutz steht und beibehalten wird. Ja, aber Panik, Panik, Panik. Ne? Wir haben ja jetzt die Sondemie, ne? Wir haben nicht die Pandemie, wir haben jetzt die Sondemie, weil es gerade so heiß ist, und da passt das natürlich perfekt ins Bild. Ja, na, das war es eigentlich schon. Kann man nicht mehr viel dazu sagen, außer ja. Ja, Propaganda. Wenn es der politischen Meinung entspricht, passt alles, und ja, nicht alles, was im Internet steht, stimmt, Frau Göring-Eckardt, ja. Danke Ihnen. Brandenburg. Das war die Abschlusspredigt auf den Evangelischen Kirchentag. Ja, da ging es nochmal Nachlese vom Evangelischen Kirchentag, hatten wir letzte Woche ja auch. Da haben sich einige Leute drüber aufgeregt, wie da die Worte, die Segensworte zum Abschluss sich angehört haben. Ja. Es ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Jetzt ist die Zeit zu sagen, we leave no one to die. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Wir empfangen Menschen an größeren, sicheren Häfen. Safer spaces for all. Jetzt ist die Zeit zu sagen. Safer spaces for all. Even safer. Ja, Safer Spaces sind doch die, die nur für die jeweiligen Marginalisierten zuständig sind. Oh, oder? Okay. Ist doch da, wo man ganz alleine sein kann, ohne diese pesky anderen Menschen. Wie heißt es doch gleich, hat man das früher genannt? Afrika, genau. Ja, der hier ist, soweit ich weiß, aus Südafrika. Ist mir egal, woher er ist. Ich mag sein Pathos nicht. Ich mag seine antrainierte, weihevolle Stimme nicht. Und es ist ja auch wieder gleich in den Medien das Ding auf Rassismus gezogen worden. Es ist mir scheißegal, was der Typ für eine Hautfarbe hat, wie er aussieht, ob seine Haare mich an Sideshow Bob erinnern. Das ist alles völlig egal. Das, was er sagt, ist geistiger Dünnschiss. Und das ist einer Kirche, einer Institution wie der Kirche, so sehr ich sie ablehne, hätte ich es trotzdem lieber, dass die Kirche ein bisschen so drauf achtet. Das ist eine Institution, die für ihren Mangel an geistigen Wünschen berühmt ist, ja. Ja. Ja, vor allem ist nicht die letzte Generation irgendwie so terrormäßig irgendwie eingestuft, zumindest in Bayern. Hat der Priester da gerade irgendwelche. Die haben den Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ach so. Die sind noch nicht Wir sind alle die letzte Generation, das ist halt ultra Bullshit. Also. Das ist einfach. Ja, wobei, guck mal, vielleicht meint er, dass mit jeder weiteren Generation, die nicht an die Zivilisation herangeführt wird, jedes Land untergehen kann. Sieht man zum Beispiel in Afrika häufig, dass man das falsch macht. Und hier machen wir gerade auch ziemlich viel falsch, aber wir haben noch relativ viel Zivilisation. Und wenn man die nächste Generation nicht richtig erzieht und keine Ahnung, zum Beispiel zu viele Kinder hat oder zu viel AIDS rumfliegt in der Luft, nicht Corona, sondern andere, nee, UN-AIDS-Soldaten, warte, nein, fuck. Auf jeden Fall, ich stimme ihm zu, das wollte ich sagen. Du stimmst ihm zu, ja. Okay. Zeus ist definitiv nicht queer. Und wären wir bei den griechischen Göttern geblieben, hätten wir diesen Unsinn gar nicht. Dann hätten wir klare Regeln, wer ist, meinst Mann, du? Frau. Ich glaube, dann gibt es nur noch ein paar mehr Götter, die diesen Unsinn dann mitmachen. Ich würde mal einfach erfinden. Die griechischen Götter hätten das nicht mitgemacht. Die hätten, ja, wenn Priester gesagt hätte, Zeus ist queer, da hätte da einfach so ein Aschefleck Götter hinterher. Da hätte es dann irgendwie. Ja, das haben sie ja schon versucht in diesem Hades-Spiel, wo Athena eine schwarze Frau ist. Da gibt es Dylan, das ist der Athena. Schutzheilige der Nicht-Binären. Oh, ich liebe Athena. Und in dem seinen Schrein kannst du dann beten dafür. Yeah. Bob Dylan Mulvaney. Wow. Krass, warte, wenn die großen Celebrity-Crossovers kommen im 2040er-Jahren. Das ist mit KI alles möglich. Ja, das stimmt. Oh. Hey, I'm drinking Bud Light today. Ich werde hier gemobbt, Leute. Ich werde gemobbt. Darauf erst mal ein Korn. Ja, gute Nachrichten aus der Wissenschaft. Die Elektroschocktherapie, die hält langsam wieder Einzug in die moderne Wissenschaft. Ja, nicht nur zur Bekämpfung von Depressionen, Arthrose und verschiedenen Nervenleiden wird sie wieder eingesetzt. Wobei, bei den Nervenleiden war es ja schon länger so. Jetzt geht es auch um verhaltensändernde Maßnahmen. Disabling parts of the brain with magnets can weaken faith in God and change attitudes to immigrants. Warte. Magnets or magnets? Magneten. Also mit Magneten. Wie funktionieren die eigentlich, die Magneten? Das ist auch eine gute Frage im Zusammenhang mit Religion. Tja. Magneten, ja, die sind ja auch dipolar, ne? Gibt es vielleicht mehr als zwei Pole bei den Magneten? Oh. Jetzt sind wir nah dran am gecancelt werden, wenn wir jetzt Magnete. Es gibt natürlich auch non-binäre Magnete, liebe Zuhörer, die in keine Kategorie fallen. Und, Ja, also das Ganze ist wunderbar, das ist non-invasiv, das heißt, es muss im Endeffekt nur etwas auf den Kopf aufgesetzt werden. Lässt sich sehr leicht applizieren, schon mal sehr gut. Und es wird im Endeffekt das Zentrum des Gehirns mit magnetischer Strahlung beeinträchtigt, was für Gefahrerkennung zuständig ist. Ja, und im Endeffekt ist es so, man hat das halt mit verschiedenen Briefen und verschiedenen religiösen Schriften, wo es um Leben und Tod geht, um Leben nach dem Tod und sowas und wie verschiedene Menschen da Reaktionen drauf haben. Das wird jetzt zu weit führen, die ganzen Fragen zu beschreiben. Aber im Endeffekt herausgefunden wurde, dass die Gottesfürchtigkeit oder die Religionsfürchtigkeit um bis zu 32,8% durch die Behandlung zurückgehen kann. Wunderbar. Und 25% können quasi bei 25% können die Einstellung gegenüber Migranten verändert werden, verbessert werden. Also es geht beispielsweise darum, einen Wie wurde das getestet? Nur als ein Beispiel mit der Migration. Es wurde ein Brief vorgelegt von jemandem, der in ein Land eingewandert ist und positiv über das Land gesprochen hat, und ein Brief von jemandem, der in ein Land eingewandert hat und sehr negativ über dieses Land spricht, wo er eingewandert ist. Und anhand von solchen Sachen konnte man dann die Reaktion messen, wie sehr regen sich die Leute über solche Sachen auf, und darauf wurden dann die Rückschlüsse gezogen auf das. Gut, ist das alles wissenschaftlich haltbar? Könnt ihr euch jetzt selber entscheiden. Und im Endeffekt ist es ja auch interessant, dass gerade diese Sachen mit der Gottesfürchtigkeit und mit den Vorurteilen gegenüber Migranten in dem Fall jetzt gemacht, da könnte man ja irgendwie, ja, ein paar komische Gedanken beibekommen. Ne? Aber ja, ich meine, das ist die Technik, sie schreitet voran, und wer weiß, vielleicht ist das ja das Wundermittel gegen Hass und Hetze im Netze. Am Welttag gegen Hetze könnte man da ja auch mal eine positive Zukunftsvision haben. Da gibt es doch auch unseren kleinen Kronen durch die Gegend, und jedes Mal, wenn wir einen schlechten Gedanken haben, dann kriegen wir automatisch so einen kleinen Der V-Chip. Der V-Chip aus South Park. Demokratie gerettet, Zivilgesellschaft obsiegt. Ja, das ist gut, weil es gibt ja auch den Plato-Helm. Der Plato-Helm, den kann man aufsetzen, und dann kann man sich viel besser konzentrieren, wenn die richtigen elektromagnetischen Pulswellen ausgesendet werden. Und manchmal drohe ich meinem CIA-Projektmanager auf Arbeit damit, dass ich das einführe auf der Arbeit. Ernsthaft. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, Gehirnzellen irgendwie zu manipulieren von außen. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, das ist zum Glück andere zu entscheiden, was gut ist und was böse ist. Ja, glücklicherweise. Ja, scroll mal runter, da sind zwei oder drei kleine Videos. Lass dich nicht verarschen, nee, manipulieren. Die als Werbung gedacht waren und auch als Werbung ausgestrahlt werden wahrscheinlich. So. Ja, erstmal für die Leute, die uns zuhören, was sehen wir hier? Wir sehen eine Dame, die sehr skeptisch guckt. Und, mit einem Nasenring. Lass dich nicht manipulieren, steht da. Gezielte Falschinformationen im Internet bedrohen unser soziales Miteinander und unsere Demokratie. Selbst unter Freunden und Familien entstehen tiefe Gräben. Der beste Weg, sich und andere zu schützen, ist zu wissen, worauf man achten muss, um sie zu erkennen. Und welche Menschen helfen uns dabei, das zu wissen? Habt ihr eine Idee? Also außer Mama, und der weiß es natürlich, weil der hat es eingereicht. Unsere Helden, Bundeszentrale für politische Bildung, AA-Stiftung, Hate Aid, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Korrektiv, Volksverpetzung, Hans-Böll-Stiftung, eine Gruppe von 100 Prominenten, Clicksafe, das Netz, Alfred Landecker Foundation, habe ich noch nicht gehört, die sind neu dabei, müssen wir mal gucken. Und neue deutsche MedienmacherInnen, das sind überhaupt die allerbesten, würde ich sagen. Die Seite ist von Korrektiv, ne? Die Seite ist von Korrektiv, genau, gewusst ist von Korrektiv. Die Alfred Landecker Foundation bemüht sich um das Gedenken an den Holocaust, setzt sich gegen gruppenbezogenen Hass ein und kämpft für starke Institutionen und Demokratie. Also mit anderen Worten, verbindet Linksextremismus mit, wenn du irgendwas falsch findest, was wir erzählen, dann nennen wir dich Holocaust-Leugner oder wie. Ja. Vermute ich jetzt mal, ohne es mir genauer angeguckt zu haben. Ja, was haben wir hier? Die Dekontextualisierung. Wenn ein Video, Bild oder eine Aussage aus dem Kontext gerissen wird und so eine neue irreführende Bedeutung bekommt. Wir wollen sie jagen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder das sind so kleine Paschas. Mhm. Und die Panikmache, wenn Behauptungen verbreitet werden, die durch übertriebene Darstellung einer Situation oder einer vermeintlichen drohenden Gefahr Angst hervorrufen. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Wüste in Deutschland. Diese Sprache führt dazu, dass... In 3 Tagen ist die Arktis eisfrei. Whataboutismus, wenn eine Aussage oder komplexe Frage an einer Diskussion mit einer Gegenfrage reagiert wird und so die Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema gelenkt werden soll. Du hatten wir ja gerade, es geht um Linksextremismus, aber die Rechten, ne? Oder du sagst einfach, ich würde mir vorstellen, dass irgendwie besser die Migration besser geregelt ist und die Gegenfrage ist, bist du ein Nazi? Ja, passiert ja auch oft. Ja. Müssen wir uns die Videos jetzt angucken oder reicht das schon als Beschreibung? Mir reicht es vollständig. Mir reicht das auch. Warum keine Dekonten erscheinen? ja, ja. Studien zur Männlichkeit. Ja, Studien, ne? Vor allem eine Umfrage oder so. Und auch noch ja. gelenkt wohl. Und es kommt von Plan. Es kam von Plan International. Ja, haben wir uns letzte Woche auch angeguckt, auf jeden Fall. Achso, okay. Hm. Ja, also das finde ich ja schon bezeichnend, was die für Sachen irgendwie rausgeben. Ja, aber Plan, die waren, so, ja, ne? die waren ja schon mal so bescheuert. Die hatten ja auch schon mal irgendwie so ein Ding. Ja, ist ja nichts dagegen zu sagen, dass sie für Mädchen kämpfen. Dann muss man deswegen irgendwie über die, muss man deswegen die Jungs da schlecht machen oder was? Das ist doch eine Unverschämtheit. Ja, das muss man hier tun, scheinbar. Ja. Ich habe einen ganz interessanten Artikel von einer Journalistin darüber gelesen, die meinte, dass das halt genauso lanciert war. Also, dass das halt mit Absicht an einem Wochenende rausgehauen worden ist, mit okay. Absicht mit diesen plakativen Zahlen vorne dran. Und es hat, sie sagt halt, hat halt wunderbar funktioniert in dem Fall. Alle haben es gefressen und haben eine Schlagzeile draus gemacht. Ja, das mit dem Wochenende steht hier beim Deutschlandfunk tatsächlich auch drin. Hm. Die sagen hier auch dünn besetzte Redaktion am Wochenende. Hm. Redaktionen würden oft unter großem Stress stehen, sagt die DFL-Wissenschaftsjournalistin Kühn, die sich selbst schon als Nachrichtenredakteurin gearbeitet hat. Redaktionen seien am Wochenende oft dünn besetzt und stünden gleichzeitig unter Druck, bei wichtigen Themen nicht hinterherzwingen. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, ne? Genau, Copy und Paste. Ja, ganz genau. Schreibst du einfach ab von der DPA oder wo der herkam, von Planen in dem Fall? Ja, von der DPA ja wohl nicht, weil das ist nämlich der letzte Punkt, dass sie hier sagen, die DPA hätte es gar nicht gebracht, die Sache. Ja, dann ist es eine Pressemeldung gewesen. Berichterstatt, DPA-Nachrichtenchef sagte, aber das ist schnell geschrieben und es ließen sich zentrale offene Fragen, unter anderem zur Methodik. Wieso offene Fragen? Männer sind scheiße und die hassen Frauen. Haus raus. Der Erhebung und zur Validität der Daten nicht klären. Da wir haben uns am Wochenende gegen eine Berichterstattung entschieden. Ja, das geht doch nicht. Du musst doch einer der ersten Leute sein, die sagen, Männer sind scheiße. Also wenn du das den Leuten nicht sagst, dass Männer scheiße sind und Frauen hassen, also dann kannst du ja auch deinen Laden direkt dicht machen. Ne? Und ich habe mich auch sehr gefreut über die vielen Politiker, unter anderem stellvertretende Vorsitzende der FDP Niedersachsen, der ich angehöre, die auch der Versuchung nicht widerstehen konnte, das direkt rauszutwittern. Friedrich Merz. Na, was denn da jetzt los wäre. Und ich fand es auch, was ich vor allen Dingen lustig fand an dieser wunderbaren Studienumfrage, ist diese Geschichte mit der Einschüchterung, dass angeblich die Männer da irgendwie die Frauen einschüchtern wollten. Und das wurde dann immer so verbreitet, so nach dem Motto, ja, müssen wir jetzt mal drüber reden hier, müssen wir mal gucken hier, die Männlichkeitsbilder müssen sich verändern und so. Ich auch wieder so denke, ja, das ist dann eure Projektion wahrscheinlich, ne? Und von Privilegien war da ja auch die Rede. Nicht, also Motto, ihr wollt die Leute die ganze Zeit einschüchtern, dass sie sich unwohl fühlen als Männer, ne? Das wollt ihr so? Und wenn euch irgendwelche Leute erzählen, dass die Männer angeblich die Frauen einschüchtern wollen, dann denkt ihr euch, ja, na, das ist dann wieder die Projektion, die dann da kickt. Na, dann denkt ihr, ja, das klingt glaubwürdig so, ne, klar, ne, also, klar, Frauen einschüchtern, ja, das wird ja wohl so sein, weil... Ja, ich meine, in der Branche ist das ja sowieso so ein bisschen üblich bei den Feministen. Die haben zwar alle keine Ahnung von Mathematik angeblich, aber Statistiken können sie sich hinbiegen, ja, wie sie es brauchen, ne. Also das ist ja jetzt auch zum Beispiel diese Studie da von der EU, wo es auch um Gewalt ging. Da hieß es ja dann auch irgendwie jede dritte Frau oder sowas, ne? Ja, was ist, bleibt da über, wenn man irgendwie genau geguckt hat, ging es auch um Schubsen oder irgendwie sowas oder mal geschubst, gesehen, jemand anders, der geschubst wurde oder sowas. Was ist das denn für eine Gewalterfahrung, ne? Ja, und das wird jede zweite Frau werden, wenn wir... Genau, wenn du die richtige Frage stellst, ne? Genau. Ja, da war ich aber jedenfalls soweit schon mal ganz froh, weil ich hatte gesehen hier dieses eine Ding von Reichelt-Leuten, hier diesen Talk, den sie da jetzt haben, dieses Viertel nach acht von Reichelt. Da saßen so ein paar am Tisch, unter anderem der Christoph Ploss von der CDU Hamburg. Und die waren da eigentlich alle der Meinung, dass diese Sachen halt nicht so funktionieren, ne? Inklusive dieses jeder Dritte, dass das halt da schon... die Leute sich uneinig wären, ob das dann so, also die haben es halt sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich wäre so diplomatisch halt nicht gewesen. Ich hätte dann da gesagt, ja, damit versucht man halt Stimmung zu machen, ganz klar. Ne? Und das ist auch wieder so ein Vergleich in anderen Fällen. Wenn jetzt irgendwer eine Studie oder eine Befragung rausbringt, die total hanebüchen ist unter irgendwelchen kleinen Paschas auf der Straße und dann damit versucht, Stimmung zu machen gegen Migranten oder so, dann würdet ihr doch auch nicht da alle drauf aufspringen und über eure eigenen Füße stolpern, wer das als erstes irgendwie raustickern darf oder was. Ne? Aber bei der Geschichte, da geht das wieder. Das passt wieder ins Bild und da müssen wir sofort loslegen. Ja, aber die Sache war halt doch so offensichtlich verkehrt, dass sich hier auch Zapp, das Medienmagazin, dazu herabgelassen hat, da nochmal genau drauf einzugehen. Und die hatten ja auch lustige kleine Einspieler immer drin von der Dame von Plan International, der sie dann da irgendwie Fragen gestellt haben. Ja, und das war eben ja auch schon lustig. Hier ist das Bild-Zeitungslogo neben dem Ganzen vom Öffentlich-Rechtlichen. Ja, genau, weil die nämlich diese ganze Scheiße alle gefressen haben. Die sehen das alle so, dass das doch total relevant ist und auf jeden Fall stimmen muss, weil hier hat jetzt mal wieder eine Studie gemacht, die uns sagt, die Männer sind halt Kacke und wollen ihre Frauen prügeln und einschüchtern und so. Und ja, das ist ja relevant. Das müssen wir auch gleich den Leuten einen erzählen. Aber das wurde ja jetzt hier mal wieder nachgewiesen von irgendeiner komischen NGO. Ja, ich finde das ganz gut, dass das mal so rausgestellt wird. Ich gucke mir das ja auch schon seit sieben Jahren an und ärgere mich. Ja, aber ich weiß nicht, ob da jetzt eine Regelmente, ob da jetzt wirklich ein Lernprozess eingesetzt hat. Weil im Endeffekt. Ja, die Frage ist, ob der bei den Journalisten eingesetzt hat, vor allen Dingen, ne? Also, dass solche Meldungen reinkommen, dass solche Pressemeldungen rausgehen, daran wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Weil die Journalisten müssen da feinfühliger reagieren. Und gut, jetzt hier haben Sie ja. Kann International dabei? Es sind etablierte Institute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir machen solche Umfragen jährlich zum Thema Gleichberechtigung. Insofern sind wir sehr sicher, dass diese Ergebnisse so stimmen und dass es eine repräsentative Umfrage ist und wir stehen dazu. Was sie aber nicht sagt, das Institut, was für das Umfragedesign zuständig war, ist ein Ein-Mann-Marktforschungsinstitut in Köln. Und der Inhaber hat sich von Plan International unterstützen lassen, nämlich von drei Mitarbeiterinnen aus der Presseabteilung. Die haben aber keine wissenschaftliche Funktion innerhalb dieser Organisation. Die machen eigentlich Kommunikation. Die Zweifel an der Repräsentativität machen sich halt schon die ersten rechtspopulistischen Publikationen zunutze. Der Blog. Na, dreimal dürfte raten, welche Rechtspopulisten. Einblick. Falsch. Ich trinke darauf jetzt direkt einen Korn. Prost, du komische Affe da vorne. Denk mal an die rechtspopulistischsten aller rechtspopulistischen mit den rechtspopulistischen Journalisten und es ist auch eine sehr rechtspopulistische. Eichel. Ja, richtig. Blog pleiteticker.de zum Beispiel. Der gehört zu Ex-Bildchef Julian Reichelt und der fantasierte sich dann diese Schlagzeile hier zusammen, wie Migration als Ursache totgeschwiegen wurde. Tja. Und was meinen wir damit jetzt? Ja, mit Hilfe von Statistik wahrscheinlich, ne? Totgeschwiegen ist vielleicht Quatsch, aber irgendwo in der Statistik dann versteckt eben. So macht die SPD das schon. Ja, wir schauen da gleich rein. Ja, okay. Wir schauen gleich rein. Aber ja, na, das ist halt so diese Geschichte gewesen. Es wird jetzt schon gesagt, ja, wir haben Mist gebaut. Und es ist auch so lustig so, ja, da sind die Leute alle auf den Zug aufgesprungen. Ey, Junge, das macht ihr doch immer so. Das ist doch von früh bis spät euer Metier. Und hier habt ihr jetzt mal, ihr habt ihr jetzt mal das Pech gehabt, dass es vielen Leuten aufgefallen ist. Na, die tausend andere Dinge, wo es keinem auffällt. Außer den Rechtspopulisten oder so. Na, das wieder nicht. Und ihr lasst euch vor allen Dingen, keiner von diesen Leuten lässt sich darauf herab, irgendwie zu sagen, so, ja, wir haben den Männern Unrecht getan. Das macht keiner. Ne? So, ja, die Studie war verkehrt und wir hätten das nicht machen sollen und so, das schon, aber irgendwie, das geht ja nicht, da muss man dann lieber noch irgendwie einschieben, so, ja, im Regelfall ist es ja aber schon so Femizide und bla, bla, bla. Ne? Und die toxische Männlichkeit, die ist natürlich trotzdem problematisch. Ja. Aber in diesem Fall war es jetzt halt methodisch nicht so ganz richtig oder so. Ja. Auch dieses ganze andere Ding, ne, mit Do-Do's-Modellen, diese ganze Scheiße, was wir uns hier seit Jahren schon angucken. Ich werde schon taub, das immer wieder zu erzählen. Ne? Also die haben ja diese feministische Gewaltdefinition da in ihrem Papier über das Do-Do's-Modell auf der Internetseite vom Bundesministerium für Familie, Frauen und Dingsbums. Na, wo da echt so steht, ja, jede Benachteiligung, alles was an Benachteiligung gibt, ist als Gewalt zu verstehen, nach feministischer Gewaltdefinition. Und da hört es dann halt echt auf. Weil da kannst du dann halt alles sagen, wo irgendwie in der Statistik die Frauen angeblich benachteiligt sind, weil sie da unterrepräsentiert sind. Und das ist dann alles Gewalt. Und das ist die gewaltvolle Gesellschaft, wir müssen alles verändern. Auf dem Bau, bei den Kanalarbeitern und so weiter. Ne, ja, also es ist von früh bis spät, das ist alles ideologischer Scheiß. In diesem ganzen Kram. Und ja, es wird immer Gewalt geben. Wird es immer geben. Und solange die Männer den Frauen körperlich überlegen sind, wird es auch mehr Gewalt von Männern gegen Frauen, also mehr physische Gewalt von Männern gegen Frauen geben, als von Frauen gegen Männer. Wird auch so sein. Na, und ja, Also, jo. Und ihr braucht euch nicht einbilden, dass ihr daran irgendwas ändern könnt. Und ihr braucht euch auch nicht einbilden, dass unsere Gesellschaft da besonders schlecht ist. Unsere Gesellschaft ist besonders gut in diesem Faktor. Und das merkst du auch. Das ist doch auch eine Verhöhnung zu sagen, das wäre traditionell oder so. Waren früher Männer irgendwie traditionell prügelnd oder was? Das ist doch Quatsch. Hm, auch. Also das gehört da auch so gar nicht hin eigentlich. Diese traditionelle. Traditionell war vielleicht Ernährer, aber nicht Prügler. Ja, das ist diese ganze postmoderne Scheiße von der, ja, genau. Von der Mehrheits- Wir werden dem Sachen in einen Tuff geschmissen, die da nicht zusammengehören. Von der Gesellschaft, ja. Es ist halt alles dieses ganze Weltbild, wo dieser Kram halt reinpasst. Ne? Und, ja. Ja, aber das Problem liegt ja auch, weiß nicht, ob Sie das in dem Video auch mal ansprechen, aber das ist ja auch methodisch, ist es ja so gewesen, dass das eine Opt-in-Umfrage war. Also da musstest du dich praktisch auf eine Anzeige oder irgendwas melden. Es gibt so eine App, wo man irgendwie regelmäßig gegen Geld irgendwelche Umfragen dran teilnehmen kann und da wurde das gemacht und das, da gehen sie drauf ein, weil das ist ja das, was ich meine. Da gehen sie ja nur drauf, sie gehen ja nur auf die Methodik ein. Das ist ja der einzige Grund, warum diese Studie falsch ist, wegen der Methodik. Und das ist nicht irgendwie verwerflich oder so, weil den Leuten ja was vorgeworfen wird, was halt nicht stimmt, nicht passt. Weil das glauben sie ja trotzdem noch weiterhin, dass das alles passt. Aber die Methodik in diesem Fall hier war natürlich verkehrt. Ist ja lächerlich. Ja, und was war jetzt hier mit dieser Geschichte, die übrigens von einer gewissen Judith hier mit Spaß hat geschrieben wurde? Über Männer. Wer ist diese Frau? Ich habe nie gehört den Namen. Ja. Studie über Männergewalt in Deutschland, wie Migration als Ursache geschwiegen. Und es geht natürlich daran, dass diese ganze Geschichte, diese Befragung, ja halt über die Herkunft der Leute nicht in irgendeiner Weise überhaupt thematisiert hat. Also das fehlt halt als Dimension und das hat auch der Deutschlandfunk angemerkt. Ne? Und deswegen kommt da halt eben raus, dass es ja halt eine Anschuldigung an unsere Gesellschaft hier ist, diese Geschichte, aber es wurde ja überhaupt gar nicht dafür kontrolliert, aus welchem Hintergrund diese Leute haben. Und wenn das Menschen sind, die irgendwie so eine App sich installiert haben, wo sie regelmäßig gegen Bezahlung an irgendwelchen Umfragen teilnehmen können, dann kann man halt davon ausgehen, dass das jetzt nicht, keine Ahnung, irgendwie hier so Leute, die halt mit ein gutes Einkommen haben oder so sind. Ne? Ja, oder denen irgendwie die Antworten wichtig wären oder so. Es muss schnell gehen. Ne? Ja, ja, ja, ja. Ich befürworte alles. Zack. Ja, genau. Oder sowas, gegen Frauen befürwortet. Diese bringen, ganzen, ne? Geschichten. Mhm. Und ja, und es ist nun mal klar, dass in solchen Zirkeln bei Muslimen und so die Ansichten anders sind als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und das wollt ihr alle nicht wahrhaben. Und deswegen zeigt ihr hier auch mit dem Finger auf diesen Artikel hier und behauptet, das wäre irgendwie weit hergeholt oder so. Weil halt in der Studie nichts von nichts von Migration drinsteht. Genau, deswegen wird das ja auch verschwiegen, weil da halt nichts drinsteht davon. Da steht jetzt hier halt nicht drin, irgendwie die Weißen sind schuld. Da steht halt nichts davon drin. Kannst du ja nicht berichten, ist ja nicht erforscht worden. Ne? Ja, aber der Tenor ist natürlich, was stimmt nicht mit den Männern? Das ist der Tenor. Und dieses hier dreistet sich halt zu sagen, du hast halt in irgendwelchen muslimisch-migrantischen Milieus andere Einstellungen als in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und du hast die bei den Deutschen auch eventuell, aber da sind sie halt bei Weifen nicht so weit verbreitet. Das ist richtig. Und die Muslime stellen eine der größten Einwanderergruppen, aber es ist ja auch nicht so, dass nicht auch andere Gruppen aus anderen Ländern nicht unbedingt Muslime sind. Die können auch mal nicht unbedingt zart beseitet sein, was solche Sachen angeht. Ja, das nur ist soll nur mal erwähnt. Ich habe das jetzt auch, glaube ich, steht jetzt hier auch, glaube ich, in diesem Artikel nicht explizit drin, dass es da nur um Muslime geht. Es geht halt um Migration als Hintergrund, für den nicht kontrolliert wurde, ja. Ich meine, warum wird eigentlich nicht das ist eine Sache, die mich wundert. Man könnte doch eigentlich immer sagen, ja, die Russen und die russischen Einwanderer und sowas, die könnte man doch eigentlich so als richtig schön als Feindbild gerade hervorziehen. Oder trauen die sich das einfach noch nicht? Das sind ja im Prinzip alles Ex-Deutsche, von daher Deutsche und von daher hilft es nicht. Ja, genau. Warum über Russen lästern, wenn man über Deutsche lästern kann? Hast du auch ja. Gedacht. Ja, und das hat wahrscheinlich auch zu viel Geld gekostet, so eine Studie zu machen. Und man will ja das Geld, will man ja einnehmen. Na, man will ja auf Spendenfang gehen mit solchen Geschichten. Das ist ja der Grund, warum Plan International sowas macht. Wir sind spendenfinanziert. Jo. Die wollen sich da irgendwie aufspielen als die großen Gesellschaftsverbesserer. Aber die Ein-Mann-Firma, da habe ich noch gedacht, das war doch diese Framing-Beratung aus Amerika. Der Eva ja. Braun, Ein-Frau-Firma oder so, ne? Ja, weiß nicht, ob das wirklich nur sie war, aber es war auf jeden Fall nicht von der Uni. Weil das war ja die Entschuldigung von ARD, dass sie gesagt haben, ja, wir dachten, weil das Ding hieß ja irgendwie so wie eine amerikanische Universität. Und stimmt, deswegen ja, dachten sie, dass das Berkeley Framing Institute. Ja. Was, Berkeley? Ja, ja, ziemlich sicher Berkeley. Ja, Berkeley Framing Institute, ja, stimmt. Ich habe die Bücher gelesen und bin auf ihrer E-Mail-Liste. Also ohne, dass die es wissen. Du bist der zweite Mann. Ne? Ja. Ja, aber das ist dann wieder das, was Zapp das Medienmagazin daraus machen kann. Ne? Ja. Die Rechtspopulisten missbrauchen das jetzt. Mehr und dürfen die nicht, dann haut die Anja Reschke wieder drauf die Finger sonst. Das ist das, was verkehrt ist da dran, vor allen Dingen, ne? Dass die Rechtspopulisten jetzt irgendwas instrumentalisieren. Ja. Dass wir das schon von vornherein instrumentalisieren für unsere Scheiße, na, das ist halbwegs egal. Da haben sie uns jetzt mal erwischt, aber jetzt können wir ja immer noch mal einschieben, ja, die Rechtspopulisten, die instrumentalisieren. Alles klar. Bescheuert, Emine. Der Antisemitismusbeauftragte stellt Rammstein-Konzerte in Berlin in Frage. Mann, erste ich mein, Frage gab es da inzwischen. Gut, dass wir den haben. Ne? Was würden wir ohne den machen? Den Antisemitismusbeauftragten. Ja. Ist das immer gegen Juden, wenn man sich bösen einblasen lässt oder was? Hat das was mit Juden zu tun? Nee, da komme ich gleich zu. Aber erstmal wollte ich fragen, ist der denn schon verurteilt? Der Mann ist dann schon ja. klar. Dass, natürlich. Macht ihr solche Sachen? Der Antisemitismusbeauftragte einfach mal aus dem Bau. Das ist eine schöne, unappetitliche Angelegenheit, ne, weil, ja, schönes Verbandsklagerecht, ne, nicht die Opfer selber klagen an, sondern die Verbände klagen an und die Justiz muss ermitteln, ne, so ist das Ganze ja zustande gekommen. Laut meinem letzten Stand, vielleicht hat sich da wieder ein bisschen was bewegt, aber ist alles sehr appetitlich, also es macht echt Spaß. Die Frau Paus hat ja gestern gesagt, es handle sich um ein strukturelles Problem in der Konzertszene. Was wieder mal zeigt, wie nah am wahren Leben die Frau Paus ist. Ich kann das kürzer sagen, nennt sich Groupies. Ja, aber eine Konzertszene, was soll denn das sein? Diese neumodische Rockmusik ist schuld. Ja, ich gehe davon aus. Naja, Konzerte haben ein bisschen zugenommen, weil das mit den Platten nicht mehr so lief. Dann haben die Bands eben mehr Konzerte gemacht. Also, der Mann möchte, dass das Land Berlin als Besitzer des Olympiastadions das Olympiastadion Rammstein nicht zur Verfügung stellt. Denn er bezieht seine Kritik auf das Video zum Song Deutschland. Und Leute, ich habe es echt getan. Ich habe mir Ausschnitte aus diesem Video angeguckt. Ich finde, Anne Clark sollte Lizenzgeld erhalten dafür, dass sie ihren Anne Clark Signature Beat geklaut haben für das Lied. Die Reimkunst fand ich schrecklich. Den Gesang fand ich so, ja, irgendwo zwischen Böse Onkels und einem Lied von Bela, von den Ärzten irgendwie. Aber der Witz ist, die treten da halt wirklich in den Uniformen von KZ-Häftlingen auf und das geht dem Mann halt hier gegen Strich. Das sei eine Verhöhnung der Opfer der Shoah. Jetzt frage ich den Mann, hast du Schindlers Liste gesehen? Ist das auch eine Verhöhnung der Opfer? Warum ist dann die andere Kunst hier jetzt eine Verhöhnung der Opfer? Ich habe da nichts gesehen, was die Opfer verhöhnt hat. Einer der Leute von Rammstein wird da sogar gehängt. Also es sieht alles, bis auf die schwarze SS-Dame, sieht das alles sehr realistisch aus. Ja, das ist auch schon wieder Jahre alt, oder? Ja, aber ich verstehe auch gar nicht, wie man da jetzt sagen kann, das sei antisemitisch, das Video. Kein Stück. Also ich habe nur diesen kurzen, ich habe wirklich nicht das ganze Lied, das halte ich nicht aus, ich bin alt. Aber, kannst du es ja stumm machen irgendwann. Ja, aber ich fand, ich habe nichts gesehen, was in irgendeiner... Und das ganze Video war ja auch, also es ist schon wieder ein paar Jahre her, dass ich mir das mal angeguckt habe, weil halt darüber geredet wurde. Und das ist ja im Endeffekt auch so ein Abriss der deutschen Geschichte, soll das ja darstellen. Ne? Mit dieser Schwarzen dann quasi da so als Lied über Deutschland gehört das irgendwie rein oder so. Ne? Ja. Lord Toranaga Summer sagt im Chat, diese Rolling Stones sollte man auch mal im Auge behalten. Das sehe ich ähnlich. Insofern kann man denen das ja auch anrechnen, dass sie das damit aufgenommen haben in ihre deutsche Geschichtsstunde, ne? Und nicht irgendwie meinen, das wäre ein Fliegenschiss oder so. Ja, aber was das für ein Zusammenhang? Warum ein irgendwie 3 Jahre altes Video auf einmal zusammen mit unbewiesenen Anschuldigungen und nochmal für die Leute im Klartext, ich verteidige nicht Herrn Lindemann, ich verteidige die Grundsätze unseres Rechtsstaats, nämlich, dass jemand halt überprüft wird, bevor er gehängt wird, was wir ja auch nicht mehr machen, aber metaphorisch gesprochen in Minecraft. Ja, aber Mars, damit verlieren Henker ihren Arbeitsplatz, wenn du das machst. Nee, die wechseln alle zur Grünen Partei oder zur Amalie Antonie Stritt. Der Evangelische Kirche, das geht das jetzt auch. Verlieren ihren Arbeitsplatz nicht, die lernen jetzt zu coden. Ich verstehe. Genau, wenn die mit dem Beil umgehen können, dann können die auch irgendwie mit Windmühlen umgehen. Ich verstehe wirklich nicht, warum sich da jetzt jeder irgendwie... Ja, das muss jetzt Winkel suchen muss, um da drauf zu hauen. Es ist mir unklar. Das habe ich bei Republika schon gemerkt. Da ging es auch andauernd um Rammstein. Das ist jetzt einfach das Current Thing. Das musst du jetzt alles drauf projizieren, weil du hast ja ein geschlossenes Weltbild. Und Alter, haben die sich mal diese sogenannte Hip-Hop-Szene angeguckt? Ja, witzig. Weißt du, was da abgeht? Ja. Wenn die mal raffen, dass sie da auch hingucken können, dann kann ein Kollege auch... Pop- oder Popper-Szene? Ja, teilweise. Pop- gucken, oder Popper-Szene. Teilweise gucken sie da ja schon hin, aber du brauchst ja dann wenigstens wieder einen, der irgendwie Thomas heißt oder so, damit du den dann kritisieren darfst und seine Lieder irgendwie wegsperren kannst oder so. Du wirst schon einen finden. Aber es wird natürlich nichts zu tun. Was ist mit diesem Thomas Verschischi? Der hat doch sogar einen Bambi, da könnte doch. Er ist so integriert. Ja, und dieses Lied, was ich übrigens neulich meinte, was ich mal gesehen hatte, was ich von Rammstein gut fand, das ist eigentlich nicht mehr wirklich von Rammstein, habe ich festgestellt. Also das war die... Sondern von Leibach. Nee, das war die Piano-Version, die quasi nicht von Rammstein ist, von dem Lied Mein Herz brennt, was wiederum von Rammstein ist. Und ich habe mir jetzt mal Mein Herz brennt im Original von Rammstein angehört und das habe ich auch nicht lange ertragen. Also diese Piano-Version ist sehr schön, aber wegen dem Piano größtenteils. Alter, die Reime in diesem Deutschland-Lied. Ich kenne die auch nicht ab, die Rammstein. Das war eine gute Büroshow, ne? Aber sonst kann, also, sondern eher halt, ja, ich finde es von der Qualität nicht ausreichend. Ich habe neulich einen Remix von Nena gehört, der echt melodisch war. Das war kurz nachdem mein CIA-Beauftragter mir das Admin-Panel von Music YouTube gezeigt hat. Da habe ich live gesehen, welche Musik in diesem Moment via YouTube überall weltweit gespielt wurde. Das war richtig wild. Und dann habe ich Nena gehört. Mit den Luftballons. Piu, piu. Ja, und dann haben wir den nächsten, der glaubt, schon alles zu wissen und wen man canceln darf und wen nicht. Unsere alte Bekannte Fatma Aydemir von der Taz arbeitet sich hier daran ab, dass die Zeit ein Interview mit Kevin Spacey geführt hat. Oh Mann, das ist ja natürlich irgendwie auch, das geht doch nicht. Könnte nächsten Monat vielleicht schon das große Comeback-Interview mit Till Lindemann im Zeitmagazin kommen? Schlagzeile, ich dachte, sie wollten es auch, vielleicht hätte ich sie zuerst wecken sollen. Eine Journalistin könnte mit dem Popstar Gassi gehen, einen Kaffee to go in der Hand. Abends ginge man in eine verranzte Kneipe, in der jeder den Till kennt und schätzt. Natürlich würde man im Interview nicht über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt sprechen, die eine ganze Reihe junger Frauen gegen Lindemann erheben. Man würde behaupten, das liege daran, dass das juristische Verfahren noch läuft. In Wahrheit ginge es darum, dass der Sänger nicht eingeschnappt ist und das exklusive Interview kurzerhand abbricht, welches online natürlich auf Englisch übersetzt und bitte von allen internationalen Medien zitiert würde. Lindemann dürfte sicher erzählen, wie schwer die Zeit war, nachdem sein Label bekannt gab, weniger Werbung für seine Platte zu machen. Und eine Handvoll Leute sich tatsächlich mit Transpies vor dem ausverkauften Stadionkonzert trafen, um gegen Rammstein zu protestieren. Erschütternd. Diese Cancel Culture zerstört doch jeden. Okay, bis hierhin so scheiße, wie es bisher war, so gut. Diese Cancel Culture zerstört doch jeden. Und das kommt von dir. Auf deiner Seite sind immer wieder Leute, ist deren Leben in Gefahr, deren Existenz wird ausradiert und all diese Sachen. Aber Cancel Culture ist ja nur drei Leute mit Transpis vor dem Stadion. Nicht ein komplettes Medienland, das gerade versucht, dir für bisher unbewiesene Vorwürfe in den Arsch zu treten. Ja. Naja. Und dann, das fand ich auch sehr geil, nachdem das Zeitmagazin im vergangenen Monat ein so unkritisches Interview mit Quentin Tarantino druckte, als sei es 1996. Was hat denn Tarantino jetzt verbrochen? Ja, es ist 1996. Wonach hätte man ihn denn fragen müssen? Nach Harvey Weinstein? Oder ich meine, warum soll man kein unkritisch, also man kann immer, also unkritisches Interview ist so idiotisch, aber man kriegt halt das Gefühl, Tarantino hätte da irgendwie peinlich befragt werden sollen, anstatt irgendwie ein nettes Interview mit ihm zu machen. Verstehe ich nicht, was hat er gemacht? Ja, und Kevin Spacey ist der Nächste, genau der Kevin Spacey, dem von mehreren Männern sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen werden. In zwei Prozessen wurde er freigesprochen, der dritte steht noch an. Ja, wie viele von seinen Beschuldigern sind eines plötzlichen Todes gestorben? Habe ich nichts von gehört oder so. Ich glaube so zwei oder so. Ja, ist es so? Vor ein paar Jahren schon, ja. Ja, Killing with Kindness, ne? Das war das. Ja, ich finde trotzdem immer noch jemand, der in zwei Sachen freigesprochen wurde und weiterhin in einem Prozess ist, warum soll man mit dem kein Interview führen? Ich meine, ist der Mann nicht gestraft genug damit, dass seine kometenhafte Karriere komplett im Arsch ist? Darf man nicht fragen, wie es ihm geht? Darf man nicht irgendwie gucken, was läuft denn da? Darf man nicht da mal reinschauen und irgendwie, nee, darf man offensichtlich nicht. Wie schnell mutmaßliche Täter von diesem Kaliber rehabilitiert werden können, zeigt diese Woche auch der Auftritt von Filmstar Ezra Miller bei der Filmpremiere in Hollywood für The Flash. Miller wurde von mehreren Frauen Körperverletzung und Belästigung vorgeworfen. Außerdem steht Miller unter Verdacht, eine Art Kult zu unterhalten und vorrangig junge Fans unter Drogen Verdacht, zu setzen. Ja, und dann laufen die Jugendlichen hin und sagen, oh nein, der Mann hat mir Drogen gegeben, aber ich wollte das nicht. Alter Schwede, fickt euch, echt ernsthaft. Ein Kult, der unterhält ein Kult, der ist ein Sternchen, der ist ein Star, der hält ein Kult. Oh, ja, die Sache mit dem Flash Ezra Miller ist ja sehr unappetitlich. Ne? Ich meine, da ist eigentlich schon alles zu gesagt. Die hätten den Film einfach canceln sollen, aber das haben sie sich nicht getraut. Ne? Ja. Und so ist auch im Zeitmagazin mit Spacey, Interview mit Spacey interessant, dass der Schauspieler weder auf Unschuldslamm macht, noch irgendeine Art von Reue zeigt. Er sieht sich eher auf der Ersatzbank und gibt an, dass er, sobald er den Prozess gewinne, hochkarätige Rollenangebote bekommen werde. Von großen Namen, die seit Jahren mit ihm arbeiten wollen, aber sich nicht trauten, aus Angst davor gecancelt zu werden. Sicher hat Spacey recht. Der große Cannes-Auftritt von Frauenschläger Johnny Depp etwa dürfte ihm Hoffnung gemacht haben. Ist das jetzt die Art und Weise, wie man Journalismus macht? Ja, die Taz ist doch total am Ende. Ey. Frau Heidemir, Frauenschläger, Sie wissen schon, wer den Prozess gewonnen hat, ne? Ja, wer wen gehauen hat, ne? Und jeder, der irgendwie sehen konnte, was für eine manipulative Schlange da den Prozess verloren hat. Ja, ich weiß nicht. Warte mal. Dürfte ich dann auch, weil du des Öfteren die Unwahrheit über Dinge sagst, dürfte ich dich dann auch einfach Lügnerin Fatma Aydemir nennen? Ich glaube nicht. Das ist guten Grund. Reiner Ehrenwort. Ja. Und das Comeback, das ihm nun in der nun allseits zitierte Zeitmagazin-Titel noch von dem Prozess beschert, ist das perfekte Sprungbrett. Am Ende haben halt alle etwas davon. Nach dem Canceln das Comeback. Ja, hier gab's Felix Menchas, beschäftigt den DFB. Genau, der war wohl schon mal bei der Nationalmannschaft und hat da mitspielen dürfen. Ich weiß nicht, bei welcher Gelegenheit genau. Aber jetzt hieß es irgendwie nach seinen Äußerungen. Bei dem Nationalspiel wahrscheinlich. Ja, schon. Aber ich meinte jetzt von wegen Turnier. Welches Turnier oder so. Weiß ich auch immer noch nicht. Ist doch egal. Auf jeden Fall wollten sie den eigentlich ganz gerne wohl nochmal einladen. Sind aber nicht zufrieden mit dem, was er so online geschrieben hat. Über die Buchstabenmenschen und so. Ja, und er ist aber ein Typ, der sich da wohl nicht zurücknehmen möchte. Und ja, man, also man darf gespannt sein, ob er dann in der Nationalmannschaft irgendwie ankommt, trotz seiner Einstellung, sagen wir mal so. Das ist natürlich noch nicht geklärt, aber jetzt möchten sie auf jeden Fall erstmal ihn zum Gespräch einladen und hören. Wahrscheinlich, ob er dazu bereit ist, die Klappe zu halten, wenigstens oder sowas, weiß ich nicht genau. Oder Abbitte zu leisten. Finde ich ganz witzig. Wie kann man darauf jetzt hinauslaufen? Darauf, triff dich mal mit ein paar Aktivisten und schütte ihnen die Hand und lass dir erklären, aber, warum du böse bist und so. Ich bin einfach dafür, dass wir das wie immer regeln. Macht das nicht die Reichssportkammer? Die haben das doch immer gemacht. Und was sie ihm vorwerfen konkret ist, er hat Matt Walsh, What is a Woman, irgendwie retweetet oder so, sich darüber irgendwie geäußert. Er hat wohl auch was dazu geschrieben oder an anderer Stelle, dass er jetzt nicht so ganz nett war, muss man zugeben. Ne? Aber, ja, genau, ja. Das war die andere Sache, das war irgendwas mit satanisch. LGBT wäre irgendwie satanisch. Wobei, wenn ja, es genau, darum, weil er so ein Christentyp ist, ne? Genau, das war wenn ja es da um Target ging, dann verstehe ich das. Dann entschuldige ich das. Ist es satanisch oder satanesisch? Ja, ich meine, die satanistische Kirche in Amerika benutzt es halt gerade als Marketinginstrument. Der letzte Coup, den die jetzt gemacht haben, ist, die bieten jetzt quasi Expert Witnesses, also Expertengutachten an, für Trans- und Querleute, dass es halt aufgrund von ihrer Religiosität notwendig sei, dass es akzeptiert wird. Ne? Toller Trick. Nur so nebenbei. Ja, also quasi aufgrund der Religionsfreiheit muss man den Quer- und Trans mehr Rechte geben und die satanistische Kirche, die bestätigt das. In Against Message tut Paul Feierabend davon schreiben, dass man das Voodoo real ist. Und der war ein Schüler von Karl Popper. Sehr interessantes Buch, nur so zwischenrein. So, ich bin Seemann vom Hans-Albers-Institut, Herr Schamburg. Genau. Ja, humanistischer Pressedienst. Hier Florian Schwarz, ein Autor und Biologe, der sich nur noch traut, mit Pseudonym quasi solche Texte zu veröffentlichen. Das mal als Einstieg. Es geht um die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Das ist eine Gruppe, die sich halt mit Pseudowissenschaften befasst oder Randwissenschaften und anderen Sachen, sowas wie Homöopathie und solche Sachen. Und was haben wir noch hier? Homöopathie, Astrologie, Anthroposophie, Esoterik und solche Sachen, damit befassen die sich. Und da gab es jetzt gerade einen kleinen Eklat. Die Wokeness wirft ihren Schatten auf die GWOP, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Im Streit um die Frage, ob Fächer und Theorien aus dem Feld der sogenannten Critical Studies als wissenschaftlich akzeptiert oder als unwissenschaftlich kritisiert werden sollten, ist ein heftiger Streit entbrannt. Manche sprechen gar von einem Putsch, da sich im Vorfeld heimlich eine Gruppe einflussreicher Mitglieder getroffen hatte, die Kritik an den Critical Studies offenbar als irgendwie politisch ablehnt, was in diesem Fall nicht einer gewissen Ironie entbehrt, da die Critical Studies selbst den Anspruch haben, die Gesellschaft politisch zu beeinflussen. Auch herrscht offenbar die Sorge, Kritik an Critical Studies und damit an Wokeness könnte als Beleg für eine rechte Gesinnung interpretiert werden oder sei sogar ein solcher Beleg. Ja, ich lese einfach ein paar Passagen vor, es ist ein relativ länger Text. Tatsächlich stellt Wokeness jedoch eine Abkehr von den naturwissenschaftlichen Prinzipien und vom humanistischen Weltbild dar. Wokeness geht von folgenden Prämissen aus. Wissen ist nicht das, was wir in Erkenntnis über die Realität sammeln, indem wir unsere Ideen, Vorstellungen, Hypothesen an ihr testen und dann korrigieren und anpassen. Wissen ist vielmehr ein soziales Konstrukt. Gruppen, die sich durch verschiedene Eigenschaften auszeichnen, ethnische Herkunft, Kultur, das Geschlecht, sexuelle Orientierung oder Identität, machen ihre eigenen Erfahrungen und verfügen deshalb über ein eigenes spezifisches Wissen. Da andere Gruppen nicht dieselben gelebten Erfahrungen machen, können sie dieses Wissen nicht in Frage stellen. Der Wissenschaft. Die in Anführungszeichen wissenschaftlichen Analysen der Critical Social Justice bestehen darin, alle vorherrschenden Narrative, Paradigmen, Diskurse und Erkenntnisse in Frage zu stellen, da sie den Machthabern dazu dienen, andere zu unterdrücken. Wo es schwierig ist, die Wurzeln von wahrgenommenen Problemen zu identifizieren, werden Faktoren so lange problematisiert, bis alles ins woke Weltbild passt. Im Mittelpunkt der Wokeness stehen nicht die einzelnen Individuen mit ihrer Würde und ihren Wünschen. Die Idee des Universalismus, dass alle Menschen trotz aller Unterschiede als Menschen im Prinzip gleich und gleichberechtigt sind, wie es die Philosophen des Humanismus, allen voran Denis Diderot, erklärt haben, wird von der Woken-Ideologie abgelehnt. Zitat: Anders als der traditionelle Bürgerrechtsdiskurs, der die Betonung auf Inkrementalismus, in Klammern Verbesserung bestehender Strukturen, und schrittweisen Fortschritt legt, stellt Critical Race Theory gerade die Grundlagen der liberalen Ordnung in Frage, inklusive Gleichheitstheorie, des Abwägens rechtlicher Argumente, des Rationalismus der Aufklärung und der Neutralitätsprinzipien der Verfassung. So, mit ihrer Betonung der Gruppenidentitäten und Unterschiede, ihrer bedingungslosen Forderung nach Loyalität, der sozialen Ächtung Andersdenkender, der Ablehnung von Individualität, Universalismus, des Humanismus und der universellen Menschenrechte, mit ihrer Anerkennung der eigenen Wahrheiten ethnischer, kultureller oder anderer Gruppen, der Ablehnung einer möglichst objektiven naturwissenschaftlichen Erkenntnissuche, mit ihrem Anspruch, Opfer zu sein oder für gedemütigte und unterdrückte Opfer einzutreten, sowie ihre Unterwerfung unter die Prämisse der postmodernen Führungsfiguren, weist Wokeness insgesamt religiöse und, man wagt es kaum zu sagen, der Definition nach faschistoide Züge auf. Es bleibt zu hoffen, dass gerade Organisationen wie die GWUP, die sich explizit der wissenschaftlichen Aufklärung verschrieben haben, sich nicht darauf beschränken, Homöopathie, Astrologie, Anthroposophie, Esoterik aller Couleur als unwissenschaftlich und gefährlich zu entlarven. Ihre Mitglieder sollten den Mut aufbringen, keine fragwürdigen Bereiche auszulassen. Ja, aber der Putsch ist ja schon vollzogen, also ist das natürlich alles richtig, was der Herr hier schreibt. Aber ja, eine weitere Organisation komplett unterwandert und entkernt. Ne, GWUP ist jetzt nicht das Größte, ne, aber man sieht halt gerade in den wissenschaftlichen Zirkeln, wo es immer um die wissenschaftliche Methode geht, die Erkenntnis geht, was ist prüfbar, was ist nicht prüfbar. Die Regeln gelten da nicht mehr wegen der politischen Ideologie, die hier halt umschrieben wird mit Critical Studies. Ja, sind das nicht diese Skeptiker, die auch die Webseite Psiram zum Beispiel betreiben und so? Die haben, glaube ich, was damit zu tun, aber ich glaube, die sind nochmal eine separate Gruppe. Okay. Gibt es ja auch noch. Die Leute von Psiram geben uns übrigens einen Daumen nach oben. Die mögen unser Format. Ja. Es ist lustig, dass Leute von dort uns zuhören. Also, das ist lange her, dass sie das getan haben. Ich glaube, die sind auch schon ziemlich entgegen. Jetzt ist der Verein ja verloren, ist auch egal. Hat nur mal geschrieben, dass sie uns im Auge haben. Unser Zuhörer Dominik glaubt, dass die GWOP das gewuppt kriegt. Gewuppt, kriegt das gewuppt. Richtig. Ja, Videospiele. Wir sind wieder mal so weit. Letzte Woche ist Gamergate für einen kurzen Moment getrendet und ich dachte, was habe ich? Ein Déjà-vu, ist hier irgendwas falsch? Bin ich durch ein Dimensionsloch gefallen? Nein, es geht um Call of Duty. Inzwischen gibt es ja auch so einen Battle Royale Shooter, glaube ich, oder ich weiß nicht, was der genau spielt. Auf jeden Fall gibt es da so einen Kasper, der heißt Nick Korchev, der hat unter dem Handle Nick Marx gespielt. Der war wohl so erfolgreich, dass er so seine eigene Item-Reihe hatte bei Call of Duty. Andere Leute konnten von ihm irgendwie designte oder mit ihm zusammenstehende In-Game-Items als Bundle erwerben. Und das Drama, um das es hier geht, es gab ja da diese Auseinandersetzungen zwischen Eltern und LGBTQ-Aktivisten an amerikanischen Schulen, weil die Eltern großenteils aus Armenien oder muslimischen Ländern nicht wollten, dass ihre Kinder während des Pride Month mit dem ganzen Zeug vollgestopft werden, mit dem Kinder halt im Pride Month vollgestopft werden. Da gab es ja auch Auseinandersetzungen und dazu hat ein Caster aus dieser, also ein Moderator aus dieser Gruppe Call of Duty-Spieler hat halt gesagt, ja, lasst doch die Leute lieben, wen sie lieben und lebt euer eigenes Leben. Und dieser Nick Merck hat halt den Fehler gemacht, darunter den eigentlich völlig korrekten Satz zu schreiben. Sie sollten halt die Kinder in Ruhe lassen, das ist das wahre Problem. Einen Tag später konntest du dieses Call of Duty-Ding von ihm nicht mehr kaufen, dieses Ausrüstungspaket. Activision hat sich dazu nicht geäußert. Und jetzt, Rolling Stone sieht hier natürlich eine klare Linie zu Bud Light, Disney, Target und Chick-fil-A. All diese Sachen sind ja auch von Rechten benutzt worden, um halt dagegen LGBTQ-Stimmung zu machen. Und auch jetzt hier bei Call of Duty haben sie das natürlich auch gemacht. Haben dann Call of Groomers, nennen das die Leute jetzt unter anderem. Tim Pool hat dazu getweetet oder Lips of TikTok hat sich auch darum gekümmert. Call of Groomers is now trending, schreibt Lips of TikTok am 9. Juni. Ja, und ratet, natürlich kommt dann am Ende auch der Schwenk, but this freaking out that a popular shoot-em-up entertainment has somehow been breached by liberal attitudes of acceptance is also a revealing throwback to the troll movement and opened the floodgates to such crusades almost a decade ago. Gamergate. In 2014 and 15, male gamers waged relentless misogynistic harassment of women in the industry, using the excuse of a trumped-up media scandal to vent their fury at what they saw as progressive and feminist values in games. Ja, nee, also hat nur damit zu tun gehabt, dass wir keine Frauen in den Videos spielen wollten, weiß ja jeder, Lara Croft ist gehasst. Unter den Spielern. Das ist echt eine komische Retrospektive hier. Und LGBT, ging es bei GEMA, ging es jetzt um Anti-LGBT oder wie? Auf jeden Fall, ja. Das war das, ja, von Anfang an. Das war das Kernanliegen, glaube ich. So muss es gewesen sein. Ja, und sie sagen hier sogar, dass halt, dass die Spieler damit unglücklich waren, dass diese Real-World-Themen auch noch in den letzten Winkel ihres Lebens vordringen. Aber sie scheinen daraus keinen Schluss zu ziehen. Nein, man kann halt weiter auf die Leute einprügeln und sagen, das sind die Bösen, das sind Nazis, die wollen nur böse Sachen. Und natürlich, was Call of Duty zeigt, ist, dass die Rechten niemals einen Mangel an Sachen haben, gegen die sie protestieren können. Sie können ja immer wieder gleich am Anfang wie vorher anfangen. Und das machen Linke natürlich überhaupt nicht. Die bringen nicht jede Woche ein neues Wahnsinnsding. Erst okay, wollen wir das alles legalisieren, dann wollen wir heiraten können, dann wollen wir Kinder adoptieren können, dann wollen wir Kindern vorlesen können, während wir unsere Fetischkleidung anhaben und so weiter und so fort. Komm, passiert ja nicht. Ja, Göttingen hat jetzt auch queere Ampelfiguren. Viel mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Das sind die Prioritäten, die in diesem Land gesetzt werden. Ja, die sind ja spät dran hier. In Hannover gibt es die Dinger schon ewig. Vor allem, das sieht aus, als würde ein Blinder einen Lahmen über die Straße führen, dieses Bild. Ja. Ich meine, die Kollegen, die uns nur hören, sehen es nicht. Aber ich sehe nicht, warum. Also, ich sehe hier nicht das Queere. Und die dritte Person ist schwarz angezogen oder ist das nur eine halbe Portion? Ich glaube, es ist eine Spiegelung. Also, könnte natürlich sein. Das ist ein kleines grünes Herzchen. Erkennt es ist nicht. Das ein Herzchen? Oh nein, okay. Oh. Ich glaub, das wäre eine Spiegelung. Das ist schön, dass die Stadtverwaltung dafür wieder Geld aufgebracht hat. Ich glaube, das waren sogar auch Spenden teilweise, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich meine jetzt auch ehrlich gesagt Spendenmitarbeiter, die Stadtbeamten da, die sich monatelang die Köpfe heiß reden. Also, ob sie das gestalten wollen oder nicht und machen und politisch durchbringen und so. Ja, häufig für die Nähe auch. Sie setzen ein Zeichen für Liebe und queeres Leben an den Lichtsignalanlagen ihrer Stadt. Am Straße überqueren. Ja, bei mir in Hannover ist das an der Markthalle. Wenn man da über die Straße geht, in Richtung altes Rathaus. Da steht eine Nervenklinik. Wir sind auf keiner gesehen. Und das war ursprünglich mal nur zum Stolzmonat und irgendwann haben sie sich dann gedacht, ach, das ist doch so toll. Das können wir uns das ganze Jahr über machen. Hey, ich bin der regenbogenfarbene Reiter. Ja, aber das finde ich auch richtig. Warum machen die keine regenbogenfarbene Ampel statt gelb und grün? Einfach Regenbogen. Immer Regenbogen. Regenbogen. Gleichheit für alle. Ist doch egal, ob jemand rot oder grün hat. Wir haben uns doch alle lieb. Genau, warum nicht gleichzeitig stehen bleiben, anfahren und fahren? Das ist doch hegemonial, dass man es nicht miteinander verbinden kann, oder? Ich gehe meistens bei Blau, ne? Genau. Einfach an der Ampel das Auto stehen lassen und laufen. Dann ist das Problem gelöst. Und nicht das Auto laufen lassen. Das Auto rollen lassen, ja. Genau. Ja, hier, NZZ. Die identitätspolitische Abschottung führt in die Sackgasse. Nun werden bald auch auf dem Friedhof die Toten sortiert. In Zürich entsteht ein Grabfeld für queere Menschen. Der Wunsch nach solcher Abgeschiedenheit ist nachvollziehbar. Dennoch fällt das Anliegen hinter überwundenen Positionen zurück. Ja, auch ein etwas längerer Text fängt an mit Germany's Next Topmodel, hat damit nicht wirklich viel zu tun. Es geht im Endeffekt um Folgendes. Auf dem Friedhof Sielfeld kommt ein Grabfeld hinzu, das Regenbogen heißen wird. Es soll queeren Menschen die Möglichkeit geben, im Tod unter ihresgleichen zu bleiben. Der ab August bereitstehende Friedhofsbereich kam auf die Initiative der LGBT. Wir wollen keine weiteren Samariter in dieser Ecke. Wir haben uns eine rein jüdische Kreuzigung versprochen. Ja, schon klar. Ja, es kommt jetzt gleich noch. Ja, ja. Schwule, Lesben oder Transmenschen versprechen sich davon auch oder gerade im Tod mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz. Mehr Sichtbarkeit im Tod. Ich glaube, ich tot. Akzeptanz. Genau. Ich lese den Satz nochmal vor, weil der ist so toll. Schwule, Lesben oder Transmenschen versprechen sich davon auch oder gerade im Tod mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz. Können wir das nicht traditionell über die Grabbeigaben klären? Jetzt frag nicht, was da für Grabbeigaben gegeben werden, ja? Also. Ja. Kann man die nicht, wie wir das früher gemacht hatten, außen neben der Friedhofsmauer? Nee? Ja. Ja, also, wenn man ein Leben lang erklären musste, warum man anders ist, kann es einem nicht gleichgültig sein, wo und in welcher Nachbarschaft man dereinst bestattet wird. Ein Leben lang Kicher. Mhm. Und wer wollte schon in das Grab einer Familie, die einen zuvor verstoßen hatte? Also der Text ist ein bisschen tongue-in-cheek geschrieben, merkt ihr schon. Ja. So, aber das Problem, wie es gerade schon gesagt wurde, auf öffentlichen Friedhöfen dürfen keine Grabfelder erlaubt sein, die ausschließlich bestimmten Gruppen von Menschen vorbehalten sind. Ne, Sachen wie unterm Baum begraben werden, neben der Kaffeepflanze oder keine Ahnung, solche Sachen sind alle möglich und unter diesem Banner wurde dieses Regenbogengrab dann auch quasi genehmigt. Aber es darf an sich nicht bestimmten Gruppen von Menschen vorbehalten sein. Darum bekräftigt die Friedhofsverwaltung dann umgehend, dass der Regenbogen nicht nur für die Queer-Community stehe. Es dürfe jede und jeder mit einer Regenbogen-Affinität gleichgültig aus welchen Beweggründen auf dem betreffenden Grabfeld beigesetzt werden. Okay. Sollte der Zulauf beträchtlich sein, würde das den Wunsch nach einem Schutzraum für die Toten und ihren Angehörigen hintertreiben. Also die ganze Sache fühlt sich selbst ad absurdum. Paradoxerweise erreicht man damit genau das, was man eigentlich hatte vermeiden wollen und im Alltag oft genug beklagt. Eine soziale Segregation, die nun sogar über den Tod hinaus festgeschrieben wird. Damit konterkariert man jene Inklusion, die heute in allen Lebensbereichen als Maß der Dinge gilt. Ja, ne, aber es geht ja um Exklusivität. Ja, es geht nicht um Inklusivität, sondern es geht um Exklusivität. Die sind auch nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Ne? Also. Ja. Diversität sollte sichtbar gemacht werden, jedoch darf sie nicht auf dem Weg der Abgrenzung zu selbstgewählten Absonderung führen. Ich finde auch, es sollten da nicht mehr nur Tote liegen. Jetzt habe ich es gesagt. Ja. Genau, ich will das da ist vielleicht die Idee. Auch liegen. Da werden ja die Lebenden diskriminiert. Auch Trans-Tote. Warum dürfen Lebende nicht da begraben werden? Welche, die noch transitionieren. Oder wie? Ich meine, die könnten sich ja selbst als tot identifizieren. Hat man darüber mal nachgedacht? Mhm. Hallo? Ja, es gibt eigentlich gar kein Leben. Es ist nur Transition zum Tod. Ja, also meine gefühlte Realität sieht sehr viele Arten von Leben vor, ja. Es gibt und so die halbes können Leben, uns doch auch gar nicht mehr, die können uns gar nicht mehr sagen, ob sie begraben, ob sie sich denn tot fühlen, ob sie begraben werden wollen. Vielleicht möchten sie lieber in der Stadt liegen, bis sie halt von den Vögeln leer gepickt sind. Ja. Wer weiß das denn? Das Leben ist schlecht per se. Tja, das ist die beste Filterbubble auf dem Friedhof. Abschottung, sei es in Filterblasen oder anderen geschlossenen Zirkeln, ist selten eine gute Idee. Sie vermeidet die Herausforderung, die durch Reibungen entsteht und kultiviert die gegenseitige Selbstbestätigung. Ja. Ja, Also. auf dem Friedhof ist vielleicht nicht die. Ich kann verstehen, wo diese Idee herkommt, aber sie untergräbt halt sehr, sehr, sehr viele andere Prinzipien mit Totenehrung und diese ganzen Sachen. Dann auch die Frage, wie sieht es denn aus? Religiöse Begräbnisse, ist das überhaupt möglich? In der katholischen Kirche beispielsweise? Ist ja in anderen Ländern teilweise noch schwierig. Aber ja, nee, da, das ist wichtig. Ne? In der evangelischen Kirche, die sowieso schon jeden Mist mitmachen, da muss man das direkt durchdrücken können. Wenn man die Möglichkeit hat, seine Grabflächen so individuell zu gestalten, da, warum soll man sich dann in so ein kollektives Massengrab quasi legen lassen? Sorry, wenn ich dieses Wort jetzt benutze, aber. Ach so, ist das so ein anonymes Ding oder was? Nee, Regenbogen, wieso? es Ich ist dachte, halt. ich kann mir dann da irgendwie zwei Männer, die gerade im Akt sind, so als Statuen hinstellen lassen oder so. Also ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt zulässig wäre, aber das. Willst die anderen stellen doch auch Figuren hin? Willst du mich Ich glaube, das ist diskriminieren? einfach lokal. Ich meine, erstmal reden wir, es ist ja in der Schweiz jetzt erstmal, deswegen, wie es in Deutschland ist, ist nochmal ganz anders. Aber ja, wie gesagt, der Grund ist halt der, die haben so bestimmte Themengrabfelder gehabt, sowas wie Weinrebe unterm Kirschbaum und so weiter und so fort. Und so wurde die Gräberordnung geöffnet und unter diese Ausnahmesache wurde halt diese Regenbogengrabfläche jetzt halt gemacht. Ja, na gut. Okay, das Ich ist das meine. Teil dann von dem Ganzen. Ne? Ja, ich frage mich auch, ob es schon feministische Begräbnisse Genau, reine dazu gibt. Frauenfriedhöfe, wie wäre das? Da haben wir direkt das Weil nächste Thema schon vorprogrammiert. Wer das darf Ding dann, wer ist zählt denn als Frau? natürlich, also Leute begraben ist extrem sexistisch, weil überlegt mal, über 50% der Menschen, die sterben, sind Frauen. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Das ist Grund, eh ziemlich um unfair. feministische Änderungen vorzunehmen, würde ich sagen. Und wie viel Prozent der Grabpflege wird durch weibliche Angehörige gemacht? Ne? Das ist ja auch Teil der Care-Arbeit. Ne? Darf man auch nicht Stimmt, vergessen. absolut, ja. Ja. Ein riesiges Also Thema. in meiner Familie müssen das immer die Männer machen. Geh mal hoch zur Oma, mach mal ein bisschen sauber, das ist Herbst. Ist Ah, da Tierwoche. kommt jetzt Sternzerstörer, kommt von oben. Schön. Genau, hier sehen wir die progressive Breitfahne an der Außenfassade des Weißen Hauses kleben. Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, ich glaube, dieses Ding, dass man so Breitfahnen an öffentlichen Gebäuden aufhängt, das wird, glaube ich, aus Amerika zu uns rüberschwappen irgendwann. Ihr habt es zuerst gehört. Das gibt es ja bei uns noch gar nicht. Nee, schwappt Ja, alles rüber. die Schwulenflagge haben die Amerikaner aber auch nur gehisst, weil sie den Krieg gegen Terror gewonnen haben. Also nicht, Die warum es dann Muslime versucht haben, selber. das ist verboten worden, im Ministerium sind zurückgepfiffen worden, die das machen wollten. Ja, das Problem ist, dass es in Sind Amerika ja einen progressive. Flag-Code gibt, der auch sehr streng geahndet wird. Und es war halt, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass diese Flagge höher hing als die amerikanische Flagge und dass das deswegen von dem Flag-Code so nicht sein darf. Und also reine technische Sache, aber es wird halt in Amerika tatsächlich sehr ernst genommen, das Ziemlich Ding. Unverschämtheit, come on. Ja, ich meine, sagen wir es mal so, die Leute, die das machen, die wissen das. Ich dachte, Die wissen das und die machen es absichtlich. dass da die amerikanische Fahne gar nicht Genau. so nach unten hin aufhängen. Das ist, glaube ich, gar nicht erlaubt, wie sie es mit der jetzt gemacht Ja, haben. in be bestimmten Sachen, aber wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, war es, weil die Flagge höher hing als die amerikanische. So. Okay. Naja, und Aber hier haben ich wir bin nochmal kein jemanden Experte darin. zu dem Thema von den problematischen Büchern. Die hatten wir uns ja letzte Woche, glaube ich, schon angeschaut. Und hier ist nochmal eine Hamburger Bibliothek. Das Beispiel von letzter Woche war ja aus Berlin und hier ist nochmal eins aus Hamburg. Also da gibt es das wohl auch. Und die Person, die über Twitter schreibt, dass es da extra eine Mitgliedschaft im Arbeitskreis sexuelle und geschlechtliche Vielfalt angeblich geben würde, der Hamburger Schulbehörden. Und da würde dann angeblich mit Pädagogen beratschlagt, wie man das Thema, also Homosexualität und Breitkram, am effektivsten an Kinder heranträgt, was wir natürlich nicht bestätigen können, nicht prüfen können. Und dieser Herr, der das heraustwittert, ist angeblich auch Beobachter der Transgender-Szene, transgender.watch. Also, keine Ahnung. Oh Mann, was für Leute, manche Leute Hobbys haben, ne? Für Hobbys haben. Ganz in der Ort. So wird Erziehung zur Ersatzideologie. Exklusiv für Abonnenten oder alle, die im Archiv sich den Artikel angucken. Ja, also die Leute mit ihren Paywalls, naja, sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, hier geht es im Endeffekt um das gesellschaftliche Phänomen, dass Rechte das Familienbild und eine Erziehungsart für sich proklamieren, die vorher von Linken propagiert wurde. Also in dem starren Weltbild des Autors ist es ja so, dass Rechte generell ihre Kinder nur hart erziehen und so Sachen wie muss sich ausweinen, ne, und damit klarkommen und schnell wie möglich weg von der Mutter und stillen ist nicht notwendig und Zucht und Ordnung, ne, kennen wir ja alle, dass es genau so ist und nicht anders. Und dann gibt es halt die Linken, ne, die halt dieses sogenannte bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehungsmodell nutzen, ne, das Attachment Parenting. Also da geht es halt um Sachen wie, die Mutter ist, das Kind ist in den ersten drei Lebensjahren bei der Mutter, kommt erst später in die Kita, es wird halt viel gestillt, es wird aufs Kind zugegangen, das ja, es halt sind auch so ein paar, darüber gelesen, über den Kram. Körperkontakt nach der Geburt, stillen, Familienbett, dichtes Tragen am Körper, promptes Reagieren auf das Schreien von Babys. So, ja. Genau, dieses Co-Sleeping haben die da und was auch so ein Ding ist, keine Windeln. Ja, das ist auch so ein Ding, ein Teil, aber das ist quasi so optional, das ist jetzt nicht der harte ideologische Kern davon. Und dieses mit dem Stillen, was du gerade gesagt hast, das ziehen die ganz schön lange durch. Ja. Aber gut, das ist ja eine individuelle Entscheidung. So. Und im Endeffekt ist es ja hier so, dieses Modell ist halt in linken und bürgerlichen Zirkeln hochgekommen, aber die Rechten entdecken das jetzt für sich, weil es ja einfach so passt, weil für die Rechten ist ja das Einzige, was wichtig ist, die traditionelle Mutterrolle. Ne? Und dieses Bild, das passt einfach wunderbar zur traditionellen Mutterrolle und nur deswegen wird das jetzt von rechten Zirkeln quasi genutzt und für Propagation auch benutzt. Ne? Es sind vor allem weiße Frauen aus der Mittelschicht, die dort aushandeln, was Mutterschaft bedeutet, wer Verantwortung für die Kinder trägt und was daraus folgt, als online, ne, bindungsorientierte Elternszene. Frauen, denen es darum geht, die traditionelle Mutterrolle zu ehren. Die Rhetorik von der sichtbaren Bindung wird dort gezielt herangezogen, um konservative und oftmals mütterzentrierte Politik zu machen, die in Teilen von einem biologistischen Familienbild geprägt ist. Die bindungsorientierte Elternszene ist unterwandert worden. Biologistisch, ja. Sogar gar nicht mal so verkehrt mit dem Biologistischen, nur dass das wieder Quatsch ist, dass sie dann meinen, dass das irgendwie menschenfeindlich wäre. Irgendwie menschenfeindlich. Die wollen eine enge Bindung mit ihrem Kind haben, diese Schweine, diese menschenfeindlichen Schweine, Drecksäcke, diese Rechten. Und dieses Buch, was ich gelesen habe, war übrigens von einer amerikanischen Schauspielerin, die auch studiert hat. Irgendwas mit, war es sogar Biologie? Ja, auf jeden Fall. Die ist eine Impfskeptikerin, richtig heftige Impfskeptikerin auch. Also, die ist schon ganz schön durch. Und die hat dieses Buch geschrieben und ich habe mir das auch eigentlich nur durchgelesen, weil ich mal gucken wollte, wie durch das ist. Und das ist schon ziemlich durch. Und jetzt erzählen die hier, das wäre irgendwie rechts. Ja, okay. Natürlich. Aber das haben sie auf der Republik gemeint, dass alles, was die bindungsorientierte Elternszene ist unterwandert worden. Und zwar von rechts. So unterwandert, ja. Genau, das mache ich wie auch sonst. Unterwandert ist immer von Biologisten. Ne? Genau. Die Blase hat ein Nazi-Problem. Die neuen Rechten erziehen ihre Kinder längst nicht mehr mit Härte und Drill, sondern präsentieren sich als sanfte und zugewandte Eltern, Menschen. Diese Monster. Viele Eltern fühlen sich dadurch verunsichert, manche verunglimpft. Man sei ja wohl kein Nazi, wenn man sein Kind lange stillen oder als Frau zu Hause bei den Kindern bleiben wolle. Natürlich nicht. Aber was bedeutet schon natürlich? Darum geht's. Ja, darum geht's euch, genau. Darum geht es euch. Oder was? Ah, natürlich bist du kein Nazi, aber hast du es nicht gecheckt? Oh. Das ist genau das Ding, natürlich. Und das ist euer postmoderner Schwachsinnsansatz, mit dem ihr mal wieder rumschwurbelt. Ihr Leute. Tja, ja, und ja, dann gibt es ein bisschen Pädagogiktheorie und dann, wie gesagt, so, ja, natürlich werden diese Leute durch Netzwerke unterstützt und das sind gar keine besorgten Bürger, die das machen, sondern das ist alles gesteuert. Beispielsweise wird hier drauf gemacht, so, ja, schon im Jahr 2007 hatte sich ein Netzwerk gegen den Ausbau von Krippenplätzen organisiert. Allerdings gibt es das nicht mehr. Die Ideen von Gordon Neufelds existieren weiterhin. Ja, also es gab zwar irgendwelche Sachen, die 2007 gegründet wurden, um gegen den Kita-Ausbau irgendwie zu protestieren, aber den gibt es auch gar nicht mehr. Und das ist der Beweis, dass es halt bis heute nachwirkt, dass es halt alles so organisiert wurde. Ja, weil Kinder, die im Jahr 2007, also die Eltern, die im Jahr 2007 Kita-pflichtige Kinder haben. Ich meine, wie alt sind die Kinder jetzt? Na, kann man ja rechnen, aber gut. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es in Deutschland überhaupt so ein Ding ist, weil, wie gesagt, ich kannte das dann nur aus Amerika. Bei denen läuft das ja eh anders. Also Kita-Pflicht. Gut, ich meine, in einer pluralistischen Gesellschaft sollte es für und gegen alles irgendwelche Lobbyorganisationen geben oder irgendwelche Vereine oder sowas. Ja, aber das ist doch rechts. Das ist doch rechts, ja. Und biologistisch, das müssen wir auch verbieten, hallo. Tja, ja. Gut, also die Betreuungsskepsis kann sich nicht fundiert belegen lassen. Natürlich ist das gut, wenn die Eltern die Kinder so liebevoll erziehen, aber rein theoretisch ist es egal. In 12 Monaten ist Bindung sicher etabliert, sagt der Bindungsforscher. Das Kind. Aus Forschungsperspektive lässt sich keine seriöse Aussage ableiten, dass eine außerfamiliäre Betreuung negative Auswirkungen auf die Bindungsqualität der Kinder an die Eltern hat. Auch nicht bei jüngeren Kindern. Die Qualität der Bindung des Kindes an Personen hängt davon ab, wie angemessen sie mit den kindlichen Signalen umgegangen sind. Also, wenn das Kind Probleme hat mit den Eltern, weil die Eltern das Kind nach einem Jahr in die Kita geschickt haben, wenn es Probleme mit der Bindung gibt, liegt es immer an den Eltern. Ja, vielleicht ist es dann auch nicht, dass die Kinder als Kinder Probleme kriegen, sondern vielleicht erst als Erwachsene oder so. Das sagt der Text nicht so richtig, ne? Tja, ja. Gut, also generell ist es, die einen sagen, es ist ganz wichtig, die anderen sagen, es lässt sich durch nichts belegen. Das macht die Bindungstheorie so reizvoll für so unterschiedliche Menschen wie jene aus einem sehr linken oder sehr rechten Milieu. Beide Gruppen sehen sich nach gesellschaftlichem Wandel durch eine vermeintlich bessere Erziehung und glauben somit an die Überlegenheit eines Stils, der Eltern zwar unter Druck setzt, aber eben auch politisch wirksam werden kann. Dahinter steckt noch eine ganz andere Strategie, beobachtet die Erziehungswissenschaftlerin und Rechtsextremismusforscherin Heike Radwan von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Rechte Eltern haben verstanden, dass sie ihre Kinder mit Härte und Drill nicht zu Persönlichkeiten erziehen, die sie etwa zu erfolgreichen Kadern für ihre politischen Ziele einsetzen können. Oh, Kinder, die Gewalt erleben, sind von Angst geprägt. Das schränkt ihre Entwicklung zu einer sprechfähigen Persönlichkeit ein, die von Neugierde und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bestimmt ist. Also die Eltern erziehen ihre Kinder nur, weil sie sie sonst nicht später im politischen Kader ordentlich einsetzen können? Ja, ohne Scheiß. Die umsorgen die jetzt damit und schlafen mit denen am Bett und so, damit sie später zu besseren Rechtsradikalen erziehen können. Ja, ganz bestimmt. Ne? Muss so. Ja, ich sehe das schon kommen. Aber die Autone-Stiftung sattet jetzt um von, es sind nicht mehr Zöpfe und wie war das hier, Jungs, die Sport treiben, sondern in Zukunft ist es dann Liebe, die das Problem ist. Oder wie? Ja, obwohl theoretisch mehrere Bindungspersonen möglich sind, läuft es in der Praxis doch auf eine Mutterideologie hinaus. Da wundert es nicht, dass rechte Gruppen die Theorie vereinnahmen. Mutterideologie. Ja, aber pass auf, es geht noch weiter. Nicht nur die Nazis sind das Problem. Die Bindungstheorie sei westlich und elitär und richte sich vor allem an Kleinfamilien aus der weißen Mittelschicht. Familien mit wenig Einkommen, aber auch migrantische Familien, die ein anderes Familienverständnis hätten, würden von dem Familienverständnis, wie es die bindungsorientierte Theorie gibt, völlig ausgeschlossen. Ausgeschlossen, ja, ganz bestimmt. Weil die Zeit sagt also, migrantische Familien können ihre Kinder nicht so lieb haben wie wir, oder was? Nee. Was lese ich jetzt hier raus? Sie sind nicht dazu in der Lage. Alter Schwede, ey. Ja, und übrigens nach diesem Buch, was ich gelesen habe, sind die Männer da komplett auch dran beteiligt natürlich. Die pennen da halt mit den Kindern dann da alle in einem Bett. Und dieses durch die Gegend tragen, das müssen die natürlich auch mitmachen. Das ist ja nicht, dass die Frauen die Kinder nur die ganze Zeit durch die Gegend tragen, am Körper jetzt so. Und da siehst du auch, wenn du dir hier dich irgendwo in der Großstadt mal umguckst, dann siehst du auch reichlich Männer mit diesen hier Haltevorrichtungen da unten im Kind. Ja, Tragetuch, Haltevorrichtung. Das ist ja wirklich seit Jahren, gehört das hier zum Stadtbild. Also irgendwie zu behaupten, dass das exklusiv nur für die Frauen dann wäre, ist halt auch Quatsch. Tja. Und den Mist, wenn die beim Windelnlosen den machen, dann müssen euch nur die Frauen wegräumen, aber mal abgesehen. Tja, ein demokratischer Erziehungsstil im Zusammenhang mit einer Bindungsorientierung ist grundsätzlich zu begrüßen. Doch, wenn andere Familien und Lebensweisen, wie zum Beispiel geflüchtete oder queere Familien, abgewertet werden, ist ein rechtes, rassistisches Weltbild sehr wahrscheinlich. Für Eltern bedeutet diese Gemengelage vermutlich nichts anderes, als genau hinschauen zu müssen, sich zu erklären, sich abzugrenzen und sich zu positionieren. Ne, also, wenn ihr euer Kind liebt habt, müsst ihr aufpassen, ne, müsst ihr doppelt so viel politisch aktiv sein, weil sonst ist ganz klar, in welche Ecke ihr zu stecken seid. Es sei denn, ihr macht es nicht, dann ist es auch klar. Also so oder so ist es klar. Der einzige Weg, wie es nicht klar ist, ist, wenn, keine Ahnung, deine Mutter dich verlässt, wenn du klein bist oder so. Dann ist es klar, dass du auf jeden Fall nicht rechts wirst. Obwohl, wer weiß. Wenn du von so einem Vater nur erzogen wirst, das ist ja auch wieder, also ich meine, Männer sind ja generell rechts, ne? Also hilft dir dann auch wieder nichts. Also eigentlich ist es sowieso klar, dass alle rechts werden. Außer Migranten natürlich nicht. Ich kriege echt zu viel über diesem Scheiß hier. Das ist doch nicht mehr wahr. Aber es ist so lustig, halt diese Akrobatik, die diese Leute vollführen, ne? Also. Wenn das nicht ernst gemeint wäre, was die hier bringen, dann wäre es echt eine lustige Satire. Es ist Realsatire, ja. Nur leider ist es Politik. Realsatire, die Politik gemacht, politische Folgen hat. Naja. Erziehung als Ersatzideologie. Ja, hier nur ein kleiner Zwischenruf. Das ist eine etwas seltsame Story gewesen. Die einen sagen, es stimmt gar nicht, ist gar nicht passiert. Viele Leute sagen, das ist passiert. Die Quellenlage ist so ein bisschen uneinheitlich. Im Endeffekt ist es so, ein Amazon Delivery Driver ist halt zu einem Haus hingekommen und dann hat er die Klingel gedrückt und was er da gehört hat, hat ihn irgendwie rassistisch beeindruckt und er hat sich dann bei Amazon darüber beschwert. Und daraufhin wurde das gesamte Smart Home System quasi online deaktiviert und konnte nicht mehr benutzt werden von den Leuten, die zu dem Zeitpunkt auch gar nicht zu Hause waren. Wäre jetzt erstmal die Frage, haben die auch so ein Smart Lock gehabt? Dann wären die wahrscheinlich gar nicht mehr reingekommen, wo sie nach Hause gekommen wären. Und das Ganze soll mehrere Tage angedauert haben, bis es wieder geklärt wurde. Wie gesagt, die Quellenlage ist ein bisschen uneindeutig, deswegen würde ich das jetzt einfach mal als Urban Legend einstufen. Aber generell ist es ja gut, weil es zeigt einfach auf, was es da für eine Gefahr gibt. Ne? Du hast die Smart Home Systeme bei dir und wenn du an einem System dranhängst, was von außen manipuliert werden kann, wie das jetzt bei Amazon beispielsweise der Fall ist, dann kann aus allen möglichen Gründen, es kann ja auch mal ein Fehler passieren, kann einfach das alles ausgeschaltet werden und dann bist in deinen eigenen vier Wänden nicht mehr her in deinem eigenen Hause. Ähnliches gab es ja in New York, wo diese, was waren es, starke Regenfälle, Flut oder irgendwas, wo es viele Stromausfälle gab und dann halt die Leute auch in ihren Apartments waren und nicht raus konnten, weil halt die ganzen elektronischen Türschlösser sich automatisch verriegelt hatten. Ja. Gut, ich meine, Smart Home, es bringt meiner Meinung nach bis heute nicht so eine Erleichterung im Alltag, dass es wirklich was bringt. Es ist weiterhin nur eine Spielerei, meiner Meinung nach. Mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht abgesehen. Und die ein, zwei Ausnahmen, die kann man auch Open-Source-mäßig sich so zusammenbauen, dass man nicht angewiesen ist auf solche externen. Naja, aber der Zug ist wahrscheinlich eh abgefahren. Ja, Egypt bans Dutch archaeologist over exhibition linking Beyoncé and Rihanna to Queen Nefertiti. Oh, hier kommt gerade ein Helikopter vorbeigeflogen. Einen Moment. Wenn sie Leute runterwerfen, lass sie nicht dein Geld an andere verteilen. Boah, der ist aber geheizt und ziemlich tief geflogen, muss ich aber sagen. Gut. Ja, worum geht es? Ja, Cleopatra, die war ja, ist ja jetzt in verschiedenen Diskussionen verwurstet worden. Und es geht im Endeffekt wieder um das Gleiche. Ne? Die Ägypter haben ja schon gesagt, hier, es ist Geschichtsverklärung, wenn man Kleopatra anders herstellt als eine hellhäutige Person mit griechischen Gesichtszügen. So, weil das einfach der Geschichte entspricht. So. Und in Leiden, in einem Museum, gab es halt eine Ausstellung. Da ging es im Endeffekt um Einflüsse von ägyptischer Kultur auf schwarze Künstler in Amerika. Beispielsweise also Egypt in Hip-Hop, Jazz, Soul and Funk. Ne, Ancient Egypt and Nubia have been an undeniable source of inspiration for musicians of African descent for over 70 years. So, da haben wir wieder das Problem, dass Afrikaner sich auf Kleopatra berufen, aber das sind halt meistens dunkelhautfarbige Leute und Kleopatra war halt das nicht. Und da gibt es einfach diesen ständigen Konflikt, ne? Dann kommt auch diese ganze We Was Kings Thematik, ja, die alten Herrscher in Afrika, die ja die Technologie hatten, bis sie von den kolonialistischen Europäern kaputt gemacht wurden und so weiter und so fort. Wakanda, naja. Und diese Ausstellung hat halt ja diese ganzen Sachen weiter angestoßen und hat gesagt, so ja, das ist vollkommen normal und die Interpretation ist richtig und das ist wichtig für die Leute von afrikanischen, die afrikanische Identität haben. Und ja, das ägyptische Ministerium hat daraufhin jetzt gesagt, oh gut, alle Leute, die mit eurem Museum was zu tun haben, haben ab jetzt keine archäologische Lizenz mehr, um in Ägypten an der Ausgrabung teilzunehmen. Ja. Finde ich, die Ägypter, die machen da ein bisschen Tacheles, ne? Die haben da einfach die Nase voll von diesem Kulturkampf, der in Ägypten ja selber auch überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja, die haben da ganz andere Probleme, ne? Ich sag nur Militärdiktatur und Muslimbruderschaft. Und die Sache mit dem Wasser und mit Äthiopien ist auch noch nicht so ganz ausgestanden. Aber ja, ne, jetzt dürfen die Woken Archäologen dürfen jetzt da nicht mehr hinfahren. Und Indiana Jones lacht sich ins Fäustchen. Ja. Oh, der Andrejla. Andrejla, der lacht sich nicht ins Fäustchen, der ist sprachlos, weil, wie hat er das so schön geschrieben, das Asylrecht wird quasi abgeschafft in Deutschland durch die neue europäische Regelung. Die EU-Innenminister-Innenkonferenz, endlich sehe ich diese Zusammenstellung mal, die fand ich immer schon gut, Innenminister-Innenkonferenz, hat vor kurzem mit der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems das Recht auf Asyl faktisch abgeschafft. Denn in Zukunft, wenn die Reform umgesetzt werden soll, werden Geflüchtete in Gefängnissen an den EU-Außengrenzen festgehalten. Wer den oberflächlichen Test dort nicht besteht, soll zurück in einen unsicheren Drittstaat oder ins Ursprungsland abgeschoben werden. Das wird freilich Schutzsuchende nicht daran hindern, Schutz zu suchen, aber Asyl beantragen wird in der EU nun noch schwieriger, faktisch unmöglich werden. Ja, er fühlt sich, als würde die Union mit der AfD koalieren, wenn er diese Entscheidung der Ampel sieht, der Mohammed. Ein bisschen dramatisiert. Ja, natürlich. Klar. Und er empfiehlt Frau von der Leyen doch einfach mit der Giorgia Meloni doch mal drüber zu sprechen, wie sie es macht, dass sie keine menschlichen Dünkel hat. Die verrät ihr. Oh, super Idee. Ja, Mohammed, das Mohammed-Things. Einfach alle reinlassen, Mohammed. Ne? Einfach alle reinlassen. Ja, Staatsanwaltschaft ermittelt in Baerbocks Visa-Affäre. Ja, das ist ein etwas längeres Thema, was schon länger auf dem Schirm ist. Der Cicero hat da länger drüber geredet. Ja, so, ich finde jetzt meinen Artikel jetzt gleich, den muss ich halt aus dem Kopf sagen. Ja, es geht ja im Endeffekt darum. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Eigentlich geht es jetzt nur darum, dass jetzt ermittelt wird wegen Rechtsbeugung, genau, für den Fall, dass da tatsächlich was dran sein sollte an den Vorwürfen, dass also das Auswärtige Amt auf Teufel komm raus seit die Leute ohne Prüfung nach Deutschland holt, die Afghanen. Ja. Ja, genau. Also es geht auch darum, es ist halt ein ganzes, es gab so ein Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan, das wurde wegen Sicherheitsbedenken jetzt ausgesetzt, bevor es richtig gestartet wurde. Weil der Botschafter berichtete in vertraulichen Schreiben an das Auswärtige Amt in Berlin über Anhaltspunkte für einen systematischen Missbrauch humanitärer Aufnahmeprogramme durch Islamisten. So, und geht es halt um einen ganz konkreten Fall, der halt der Baerbock vorgeworfen wurde, dass sie halt in einem besonderen Fall bei einer bestimmten Person sich persönlich dafür eingesetzt hat, dass es auf jeden Fall trotz aller Bedenken keine Probleme gibt. Ich persönlich hätte da gedacht, okay, gibt es da irgendwelche geheimdienstlichen Hintergründe? Warum sollte sie sich für eine Person so besonders einsetzen? Da sind bei mir da die Lampen angegangen. Aber gut, da gibt es generell ein Problem mit. Ja, es wird zu wenig geprüft und wird da zu wenig geprüft aufgrund von Ideologie oder gibt es da irgendwelche anderen Sachen? Ja, bin mal gespannt, wie das jetzt aufgearbeitet wird. Ne? Dass der Frau Baerbock da irgendwas passiert, bezweifle ich. Ne? Und ich meine, ein weiterer Skandal für die Regierung. Was ist schon ein weiterer? Ist ja nur einer mehr. Ja, digitale Gewalt. Ja, digitale Gewalt. Das Thema hatten wir auch öfters. Es wurde ja, vor 2 Monaten haben wir darüber gesprochen, da wurde das Eckpunktepapier für ein Gesetz gegen digitale Gewalt vorgestellt und damals gab es schon sehr viele Kritikpunkte und jetzt sind verschiedene Verbände der Zivilgesellschaft, ja, dann aufgefordert worden, dazu Stellung zu nehmen und die meisten haben Kritik geäußert, mit einer Ausnahme, dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, so, komme ich gleich nochmal drauf. Ein wesentlicher Kritikpunkt, der in den 36 Stellungnahmen am häufigsten angemerkt wird, ist die fehlende Definition des Gegenstandes des geplanten Gesetzes. Es fehle eine Abgrenzung, was bereits nach heutigem Recht gesetzlich geregelt ist und wogegen etwa im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auch heute schon schnelle Abhilfe möglich ist. Es fehlt auch an einer klaren Definition, was die Schwelle zur Strafbarkeit angeht und was durch das geplante Gesetz eigentlich erfasst werden soll. Viele Menschen verstehen unter digitale Gewalt ganz unterschiedliche Phänomene, etwa hasserfüllte, beleidigende oder bedrohliche Rede, mitunter aber auch vernetzte Mobbing-Aktionen oder Stalking-Methoden. Auch Identitätsdiebstahl oder Bloßstellen und Verleumden von Menschen fällt manchmal darunter. Manche zählen gar Geschmacklosigkeiten oder beißenden Spott dazu. Einiges davon ist bereits strafbewehrt, anderes an der Grenze zur Strafbarkeit oder bisher nicht strafbar. Allein das Adjektiv digital eint die verschiedenen Inhaltsdefinitionen. Das Ministerium stiehlt sich mit einer nur vagen Beschreibung aus diesem Definitionsdilemma. Immer wieder werden Menschen im Netz massiv beleidigt und verleumdet oder im schlimmsten Fall wird dort ihr Leben bedroht. Ja, das werden die meisten, die im Netz unterwegs sind, unterschreiben können. Es eignet sich allerdings nicht als inhaltliche Abgrenzung. Ja, das geplante Gesetz soll neue Speicher- und Identifikationspflichten und ausgeweitete Auskunftsansprüche festschreiben. Ja, es ist mehr als zweifelhaft. Also es kann nicht sein, dass jemand, der beleidigt oder bedroht werde, schlechter gestellt sei als Opfer einer Urheberrechtsverletzung. Ja, das ist der nächste Punkt. Also mehr Auskunftspflichten, das kann missbraucht werden, um an Adressen zu bekommen von politischen Gegnern oder was auch immer. Der Gewerkschaftsbund sagt, ein Gewerbebetrieb kann nicht von digitaler Gewalt betroffen sein. Es soll nur auf Privatpersonen beschränkt werden, ja, weil es soll ja jetzt beispielsweise auch rechtsverletzende Produktbewertungen oder unwahre Arbeitgeberbewertungen als digitale Gewalt gezählt werden. Hatten wir ja das Thema, ne? Schreibst einen schlechten oder einen negativen Kommentar über was, dann ist das schon Hass und Hetze im Netze und ist das schon digitale Gewalt und darf dein Konto deswegen jetzt direkt gesperrt werden? Das ist ja der Punkt hier, ne? IP-Adressen potenzieller Verfassungen rauszugeben, ist datenschutzrechtlich sehr schwierig und kann so theoretisch gar nicht stattfinden. Amnesty International sieht ein Missbrauchspotenzial darin, dass die Auskunftsverfahren genutzt werden könnten, um die Anonymität von Personen aufzuheben oder sie einzuschüchtern. Mhm. Ja, dann gibt es international ja schon einige Regelungen dazu. Die Bitkom warnt in seiner Stellungnahme vor einem deutschen Sonderweg und einer Doppelregulierung. Also wir haben schon Sachen, die in diese Richtung gehen, haben wir auch schon drüber berichtet. Aber hier geht es nochmal um kleinteiliger und deutscher Sonderweg bei uns besonders. Der Chaos Computer Club sagt, Accountsperren ist ein Straf ohne Urteil, da oftmals das Online-Leben des Betroffenen de facto beendet wird. Ne? Und ja, also niemand hat da wirklich viel Spaß an der ganzen Sache. Einzig der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hingegen regt in seiner Stellungnahme an, dass der Anspruch auf Accountsperren noch erweitert werden soll. Auch in Fällen von Volksverhetzung sollen sie möglich werden. Ja, also das nur als Feedback, was die Verbände zu diesem Gesetz zur digitalen Gewalt sagen. Das ist, ja, keiner will es wirklich haben. Keiner braucht es wirklich. Die Umsetzung ist dämlich. Also was ist neu? Es wird wahrscheinlich bald einfach durch den Bundestag gewinkt dann. Ja, ja. Digitale Gewalt, ja. War das jetzt auch schon digitale Gewalt, dass ich hier drüber gesprochen habe? Man weiß es nicht. Es gibt halt keine Definition. Ein bisschen schmerzt noch. Also mir tut's weh. Tja, ja. Hier mal ein Artikel von Tichys Einblick. Mache ich ja selten, weil es meistens halt nur zusammenfassende Meinungsartikel sind. Aber hier fand ich es einfach nochmal ganz interessant wegen diesem ganzen Hitzeaktionsplan, ne? Der Sondemie und ja, die Ökolobby hat wieder ihre Finger drin. Einen Tag vor dem Hitzeaktionstag bereitete der öffentlich-rechtliche Sender die Tonlage vor. Selbst auferlegter Lockdown bei einer relativ milden Sommertemperatur von 26 Grad. Ja, der Karl Lauterbach trat vor die Bundespressekonferenz, kündigte die gemeinsame Erarbeitung eines nationalen Hitzeaktionsplans an. Und wer ist daran beteiligt? Die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. KLUG als Akronym. Die KLUG war es auch, die zusammen mit der Bundesärztekammer den Hitzeaktionstag ins Leben gerufen hat. Ja, sinnvolle Aktionen wären gewesen, dass man deswegen zum Beispiel Pflegeheime mit besseren Klimaanlagen ausrüstet oder dafür sorgt, dass ältere Patienten nicht in stickigen oder aufgeheizten Räumen vegetieren. Das wäre ein Ansatz, der lobenswert wäre. Doch es gibt einen Fadenbeigeschmack, wenn man sich auf der Webseite der KLUG genauer informiert. Denn ein Blick auf die Förderer verrät, hinter der KLUG steckt die Ökolobby, die auch schon bei der Alcora-Affäre auftauchte. Namentlich die European Climate Foundation und die Mercator-Stiftung. Ja, ja, also im Endeffekt, was soll man sagen, immer das Gleiche. Ne? Du hast wieder eine Lobbyaktion, die irgendwas herbeiredet und die Regierung ist einfach nur willentlicher Vollstrecker von den Ambitionen der Zivilgesellschaft, sage ich jetzt mal. Ja, nicht so besonders, aber interessant. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da planten Firmen, internationale Größen in Deutschland irgendwie Werke aufzumachen oder so. Ja, Tesla war zu schnell, der hat das sogar gemacht. Aber Intel mit ihrem Chip, mit ihrer Chipfabrik, die wollen scheinbar zurückziehen. Und das liegt natürlich in den Bedingungen, die sich hier so stark geändert haben, denke ich mal. Also nicht denke ich mal, sondern mit Energiekosten und so weiter. Haben die halt eine andere Kalkulation vor Augen gehabt. Und ja, das nimmt unsere Regierung so hin, ne? Also so ein Flaggschiff sozusagen, so ein namensstarkes Werk in Deutschland, dass es dann doch nicht kommt. Finde ich ganz schön scheiße, wenn das wirklich nicht kommt. Also ich hätte das eigentlich ganz gerne in Deutschland. Ja, das in diesen ganzen, also wir reden ja hier über langfristige Verträge, die 10, 15, 20 Jahre Laufzeit teilweise haben, wo sehr viele Sachen abgefedert werden, weil über so einen langen Zeitraum ja sehr starke Schwankungen sein können in verschiedenen wirtschaftlichen Ebenen. Allerdings gibt es ja Ausstiegsklauseln, wenn sich bestimmte Sachen zu krass verändern. Ja, und ich denke mal gerade der Industriestrompreis und die Auflagen, die jetzt kommen werden, werden so stark sein, dass Intel quasi sich aus diesem Vertrag zurückziehen kann. Ansonsten wäre das gar nicht möglich. Wir reden ja jetzt auch von Sachen, wo schon Absichtserklärungen unterschrieben sind, wo schon Hermes-Bürgschaften geflossen sind und viel Fördermittel schon geflossen sind. Ja? Deswegen kann sich Intel da an sich nicht so rausziehen. Es wird jetzt im Endeffekt nur nachverhandelt, wie es bei sehr vielen Industrieunternehmen im Moment ist. Die sagen alle, ey, Amerika, die geben uns mehr Subventionen als ihr. Ihr gebt uns jetzt entweder mehr Subventionen oder wir gehen nach Amerika. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass deswegen diese Fabrik nicht gebaut wird. Sie steht halt nur in Polen oder Tschechien. Das ja, oder Gewinn die Fabrik wird gebaut und sie wird nicht benutzt. Das wäre dann auch keine Insolvenz nach Habeck, sondern die haben einfach aufgehört zu arbeiten da. Mhm. Jetzt haben die angefangen, aber okay. In dem Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber die Grünen haben ja angeblich in ihrer Parteizentrale selbst Probleme, die Wärmepumpe einzubauen. Und das angeblich auch schon seit 3 Jahren oder so. Ja, und hier hat mal der Fokus nachrecherchiert und hat sich das angeguckt. Und das, bei dem betroffenen Modell Wärmepumpe, das da auf dem Hof steht, handelt es sich um ein kleines Modell, das die Serverräume kühlen soll. Das ist eigentlich eine ganz normale Klimaanlage. Und das hat nichts mit der Gebäudeheizung oder so zu tun. Ich weiß gar nicht, ob sie da jetzt Gas einbauen oder so. Also eine große Wärmepumpe jedenfalls nicht. Das ist irgendwie Quatsch gewesen, die Geschichte. Ja, es ging um eine Klimaanlage für den Serverraum. Ja. Genau, und nicht für das ganze Haus eine Heizung. Was sie eigentlich einbauen wollten. Genau. Ja, eine Klimaanlage ist ja auch eine Wärmepumpe, aber ein Kühlschrank ist auch eine Wärmepumpe. Also. Ja, aber nicht eine Wärmepumpe in der Form, worum es halt geht. Ne? Familiäre Verstrickung in der Bundesregierung? Familiäre Verstrickung in der Bundesregierung, ja. Sprachverwirrung. Oh. Was zählt jetzt als Wärmepumpe? Nur eine Luft-Luft-Wärmepumpe? Wärmepumpinnen. Da gibt es schon verschiedene, aber die Luft-Luft ist wohl die gängigste, was Klimaanlagen angeht. Meine Gasheizung identifiziert sich auch als Wärmepumpe. Ja, genau. Ja. Kommt ab zur Wärme. Also hier wollte die AfD gerne einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der die familiären Verstrickungen der Bundesregierung beleuchtet. Und dazu gab es dann eine Debatte, die wir hier sehen. Und im Endeffekt, also dieser Herr Dieren hier von der SPD hat halt die großen Sachen halt wieder vorgeworfen, meinte irgendwie, ja, bei der AfD, da macht er ja dies, das und jenes, irgendwie 1000 Aufzählungen von irgendwelchen angeblichen Verstrickungen von der AfD. Also Whataboutism, wie wir es vorhin genau, gelernt haben? Genau, Whataboutism, ja. Da hat er sich hier noch diese Kurzintervention von dem Herrn Kleinwächter eingefangen, der dann von ihm wollte, dass er sich dazu äußert und wir können uns dann mal kurz das anhören, was er dann dazu als Antwort gegeben hat, weil das ist auch nicht lang. Bitte schön. Gerne, Frau Präsidentin, antworte ich darauf. Es stimmt ja, dass das Vorwürfe sind, die geeignet sind, die Angesprochenen verächtlich zu machen. Warum? Weil die Taten, die ich Ihnen vorwerfe, das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ja, verachtenswert sind. Diese Straftaten, diese Vorwürfe, das Verhalten, das es von Abgeordneten und Mitgliedern der AfD gibt, ja, die sind verachtenswert. Aber, und da haben Sie Unrecht, Sie sind nicht unwahr. Das, was ich gerade vorgelesen habe, ja, das lässt sich alles belegen. Ich schicke Ihnen das gerne alles nochmal schriftlich. Ich habe zitiert aus Recherchen von Korrektiv, aus Artikeln. Oh mein Gott. Quelle Gawker. Ich habe zitiert aus Recherchen von Korrektiv. Finde den Fehler. Das kann ich Ihnen alles schicken. Oder auch gut fand ich, ja, ich will Sie verächtlich machen. Weil die Sachen, die ich Ihnen vorwerfe, die sind ja verachtenswert. Also will ich sie verächtlich machen. So funktioniert das scheinbar. Namentlich juristisch erwähnt Bernd Höcke. Bernd Höcke, der sich als Land... Bernd Höcke. Voll lustig, wie er ihn immer Bernd nennt. Was ein trolliger kleiner Typ. Bernd, das Brot. ...in NPD-Zeitschriften verlinkt hat. Ich habe gerade erwähnt, Andreas Kalbitz, namentlich, das kann man alles nachlesen, googeln Sie es. Ich habe andere namentlich erwähnt, das lässt sich alles belegen. Ich kann Ihnen das gerne schriftlich auch noch mal nachreichen. Die Google-Universität, die bringt uns das an, boy. Es ist geeignet, Personen verächtlich zu machen, weil es verachtenswert ist, aber Sie haben Unrecht, die Vorwürfe treffen zu. Und was hat das mit den Verstrickungen der Bundesregierung zu tun? Naja, seine Rede bestand aus AfD ist blöd. Also, ach, die AfD ist in der Bundesregierung. Also was mehr so... ist in der Bundesregierung. Silber. Ja, die Familienverstrickung. Silber verstrickt. Ich glaube, Brandner war das auch, der mit der Autobahn GmbH anfing, wo ja jetzt der ehemalige Landeschef von der FDP Niedersachsen, der jetzt nicht mehr Landeschef ist, weil ja auch die Fraktion nicht mehr vertreten ist im Landtag. Der ist ja jetzt, sollte ja jetzt Chef von der Autobahn GmbH werden. Und wie es der Zufall so will, ist dieser Herr halt verheiratet mit einer Dame, die wiederum die Schwester ist von der Dame, mit der Herr Habeck verheiratet ist. Also die beiden sind verschwägert. Und das führt dann dazu, dass Leute auch irgendwie meinen, das wäre Vetternwirtschaft oder so. Aber ich meine, der Typ, dessen Name mir jetzt gerade Stefan Birkner heißt, er, so heißt er, genau. Der ist halt auch Volljurist und alles Mögliche und war schon hier Minister und so weiter. Also das ist kein Greichen, will ich damit nur sagen. Und klar, die kommen jetzt natürlich an und sagen so, ja, der ist ja verschwägert mit dem. Aber ich glaube nicht, dass er diesen Posten da bekommen hat, weil er verschwägert ist mit Robert Habeck. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Weil der ist halt niemand, der jetzt nicht von sich aus auch qualifiziert wäre für so eine Stelle. Also ja, ich meine, so den Kumpel sehen, wie die Jobs zuschustern, wenn man kann, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm verwerflich, aber ich denke mal, in dem Fall wird das vielleicht so gelaufen sein, dass er eben nur gesagt hat, immer, da ist eine Stelle, wo sich eine Bewerbung lohnt oder so. Und das ist ja auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Wenn überhaupt, ja. Ja. Aber das ist ja auch nur reine Spekulation jetzt an der Stelle. Das ist richtig. Außerdem waren die natürlich auch gemeint, dass sie das alles ja aufgedeckt hätten und so von der AfD. Da erinnere ich mich jetzt auch nicht so richtig dran. Also über diese Agora-Energiewende-Geschichte hat meistens nach die Bild-Zeitung schon berichtet, schon kurz nachdem die Regierung sich gebildet hat, wer dieser Greichen ist und so. Und dann hat das halt noch eine ganze Weile gedauert, bis es dann irgendwie dann plötzlich doch nochmal wieder zum Skandal geworden ist, nachdem ja halt monatelang nichts passiert ist, so wie das ja häufiger immer so ist. Das merken wir ja auch häufiger, dass so Sachen irgendwie, über die man sich eigentlich aufregen müsste, dann plötzlich irgendwie nach ein paar Monaten dann allen Leuten irgendwie auffallen. In Duisburg wurde der Wirtschaftsminister von Stahlarbeitern ausgebuht. Doch Habeck kam mit einer Hoffnung zur Demo der Thyssenarbeiter. Ja, dann ist doch alles gut. Ja, und zwar hat er gesagt, dass die 2 Milliarden, die von der EU versprochen wurden für den neuen Hochofen, hätte ich jetzt was gesagt, dass sie demnächst dann wahrscheinlich doch kommen wollen. So. Entscheidung sei gefallen und mit dem Geld sei es zu euch. Das war dann die Hoffnung, die er mitgebracht hat. Ja. Ja, und die Heizung wurde jetzt auch vorgestellt im Bundestag, das Gesetz, wobei ja alle möglichen anderen Leute, die jetzt nicht in der Regierung sind, halt gemeint hatten, wir wissen überhaupt gar nicht, was jetzt Sache ist. Angeblich steht da ja irgendwie drin, dass wir ja trotzdem klimaneutral werden und das schaffen wir dann irgendwie, ohne irgendwas vorzuschreiben und so weiter und so fort. Was sich für mich so liest, wie wir wollen niemandem irgendwas vorschreiben, aber wir schreiben ja vor, dass irgendwelche Ziele erreicht werden und behaupten dann hinterher wieder, dass es ja keine anderen Wege gäbe, diese Ziele zu erreichen. Und damit haben wir dann doch wieder das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten, nämlich den Leuten irgendwas vorzuschreiben. Also, das ist jetzt meine Analyse. Diese ganze Debatte war ganz merkwürdig. Also, wie gesagt, es war so ein, wir wissen überhaupt gar nicht, worüber wir reden und was macht ihr da eigentlich und ihr wollt das ja selber alles nicht mehr haben und Und ihr seid ja alle sowieso nicht glücklich und halt eben von der Regierung natürlich dieses Ding von wegen, ja, beschwert euch nicht, wir werden den Planeten jetzt retten und alles wird gut und wir sind technologieoffen und diese ganzen Phrasen halt. Im Spiegel haben sie was geschrieben, dass jetzt auch schwierige Ziele irgendwie da umschifft werden konnten oder so. Da habe ich mich gefragt, irgendwie ja, die Gebäudesanierung doch wahrscheinlich eher nicht, ne? Das sind weiterhin die Kostentreiber so in der ganzen Sache. Ja, das Problem ist, dass einfach viel, viel zu viele Sachen immer noch nicht klar definiert sind, wie wir es vorhin bei der digitalen Gewalt haben. Bestimmte Sachen sind einfach noch nicht so ganz klar. Ja, weil ein Beispiel einfach nur, 65% muss erneuerbare Energie sein. Ja, funktioniert das mit Bioethanol beispielsweise in der Heizölheizung? Wäre sie dann... Das ist einfach nicht geklärt. Gute Frage, ja, wahrscheinlich ja. Ne? Das ist der Punkt. Und es wird wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass einfach sehr viele Leute weiter einfach mit dem Zeugs heizen, mit dem sie jetzt heizen und sich einfach nur ein paar Klimasplit-Geräte einbauen lassen, damit sie rechnerisch auf 65% kommen. Ja, weil da, wenn man, also zumindest in einer Planung, die es gab, wenn man sich das alles mal ausrechnet, ja, kann man bei einem bis 150 Quadratmeter oder sowas kommt man mit zwei Klimasplit-Geräten A 3,5 hin. Leute. Ob man die jetzt in Betrieb nimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Man muss nur rechnerisch nachweisen, dass es funktioniert. Und wenn man das so machen will, dass die alte Heizung rauskommt und nur über Luftwärmepumpen beispielsweise geheizt wird, dann kommt diese ganze Dämmungsproblematik noch dazu. Aber es gibt ja noch ein weiteres Gesetz, was allerdings erst in ein paar Jahren gilt. Da kommt nochmal dieser ganze Modernisierungszwang. Also das, was jetzt viele Leute beim Heizungsgesetz befürchten, das wird dann mit dem anderen Gesetz zwangsläufig kommen. So, selbst wenn man sich um die Heizungsproblematik ein bisschen rumdrücken kann, wie ich es gerade beschrieben habe, muss man trotzdem das Haus modernisieren, heiß dämmen und so weiter. Und so. Ja, um das Rumdrücken wird man auch nicht drum herum kommen, denn hier heißt es ja, Handwerk und Gewerkschaften lehnen verkürzte Heizungslehre ab. Also die Verkürzung auf 2 Jahre von 3,5, finde ich auch ganz schön krass, muss ich mal sagen. Vielleicht hätte man auf 2,5 oder 3 Jahre verkürzen sollen und nicht gleich 1,5 Jahre so. Aber gut, das wollen sie eben nicht. Und, ja, weil sie im Endeffekt sagen, dass die Leute ja dann einfach nur als Hilfsarbeiter für Wärmepumpen dann eingestellt werden. Ja, finde ich jetzt auch ein bisschen krass, dann 2 Jahren Lehrzeit zu sein, dass das Hilfsarbeiter ist. Ich schreibe, mit dem Ende der Wärmepumpenwelle vor dem Nichts stehen. Vor dem Nichts stehen, was für ein Blödsinn. Ne? Als wenn sie keine Arbeitserfahrung hätten oder so, dann, naja. Das ist ja, was für ein Argument. Das sind so die, siehst du, so die oder dann nicht eine Weiterbildung machen können auf eine andere Technologie oder so. Da scheint es ja genug Sachen zu geben, wenn es da normalerweise eine 3,5-jährige Ausbildung für gibt. Also mit dem Ende der Wärmepumpenwelle. Ja, das ist auch das Ding. Wenn alle erstmal auf Wärmepumpen umgestellt haben und dann Utopia verwirklicht ist, wo ja dann noch niemand jemals wieder eine neue Wärmepumpe braucht, ne? Auf gar keinen Fall. Das bleibt ja dann ein bisschen alle Zeiten so. Genauso wie mit den Windkrafträdern, die ja auch nie erneuert werden müssen und auch nicht verrotten brauchen dann. Die können ja bis alle Zeit da einfach stehen. Na, das ja, die haben ja damals die Förderung für 20 Jahre festgeschrieben und dann stellt sich eben raus, nach 20 Jahren werden die Dinger dann eben auch so, ne, werden nicht weiter betrieben halt. Wirklich. Ah ja, Meyerburger. Burger. Meyerburger. Ja, nicht der Wutburger, sondern der Meyerburger. Ja, Meyerburger ist eine Schweizer Solarfirma mit 3 Produktionsstätten in Deutschland und einem in Amerika. Hier geht es wie bei so vielen anderen darum, wie funktioniert das mit der Industrie für die Energiewende. Ja, es wäre ja sehr schön, wenn wir nicht darauf angewiesen werden, die ganzen Sachen aus anderen Ländern einzukaufen, sondern wenn wir eine europäische Industrie hätten. Und Meyerburger ist eines der wenigen Unternehmen, was noch in Europa produziert. So, das Problem ist nur, jetzt auch genau das Problem. Die bauen gerade einen weiteren in den USA auf und jetzt steht im Endeffekt an, okay, wo fließen jetzt die Investitionen hin? Der amerikanische Steuerzahler nimmt im Unternehmen rund 25% der gesamten Kosten eines dort produzierten Solarmoduls ab. Ja? 25% der Endkosten des produzierten Solarmoduls. Ja, das ist eine Subvention, da können wir nicht mit hinhalten. Kann man einfach nichts. So, das sind einfach traumhafte Zahlen. Da wären die wirklich doof, wenn die hier irgendwas machen würden, wenn die da 25% vom Staat einfach Bezuschuss bekommen. Ja, die Gutschriften sind bis 2033 dort festgezurrt. Insgesamt wird Meyer-Burger in 10 Jahren mehr als 600 Millionen Dollar erhalten. Diese Rechnung basiert allerdings auf einem älteren Expansionsplan. Inzwischen will Meyer-Burger die Produktionskapazität für Solarmodule am Standort Arizona noch weiter ausbauen. Es ist also bereits eingeplant, dass die USA wichtiger werden als Europa als Produktionsstandort. Allerdings peilt Meyer-Burger an, die Gesamtproduktion bis Ende 2026 nochmals zu verdoppeln, sofern weitere Fördergelder aus der EU eintreffen oder für die EU eintreffen. Ja, und das Problem an der ganzen Sache ist, ja, wir haben diese Solarenergiebranche und die allgemeine Energiebranche, die wird gefördert. Ja, durch Subventionen wird die gefördert. Kommen dabei dann hinten Produkte raus, die kosteneffizient gefertigt werden können und konkurrieren können mit ausländischen Fabrikaten, die keine Subventionen bekommen? Nein. Nein. So, tragfähig ist das nicht. Meyer-Burger täte gut dran, Solarzellen und Solarmodule zu entwickeln, die ohne öffentlichen Zustupf konkurrenzfähig sind. Ja. Ende kommen wir so Kurzsachen rein. Grundsätzlich nutzt ein Subventionswettlauf keiner Volkswirtschaft. Wenn eine Solarzellenindustrie in Europa nur mit Subventionen überleben kann, ist sie langfristig nicht konkurrenzfähig. Punkt. Oh, das ist klein geworden. Was war akustisch da eben wenig? Ja, genau. Tja, und hier, das ist dann natürlich Wunschdenken. Ihr habt gerade gehört, was die Industrie denkt. Die müssen die Werke bauen und sowas und das tun sie nicht. Es sei denn, die kriegen mehr Subventionen, mehr Förderung. Aber die Bundesregierung will die Solarenergie massiv ausbauen, doch mangelt aber an Handwerkern und Produzenten. Industrie. Ja. Eben, es mangelt an allen Ecken in der Beziehung. Das könnte sich ein bisschen länger hinziehen, als jetzt momentan gewünscht, scheint mir so. 100.000 Arbeitskräfte. Mit der Hälfte der Arbeitskräfte kannst du in anderen Kraft, wie soll man sagen, in anderen Kraftwirtschaften kannst du mehr reißen, kannst du mehr Strom machen, sagen wir so. Ja, ich denke mal, die machen wahrscheinlich dieses Ding mit den vom Kirchentag, ne, dass wir uns alle auf so ein Fahrrad setzen, oder? Ja, gute Idee. Die Gott haben wahrscheinlich ist immer das Beste. Energie. Ja, man muss sie nur anzapfen. Energy. Ja. Und der Lobo. Und die große Frage, wie sich die ganze Scheiße finanzieren lässt, die wir hier uns aufbürsten. Also wir haben ja ein Sozialsystem, wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben Klima, wir haben Entwicklungshilfe, wir haben alles Mögliche, was wir bezahlen. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass gerade auch die jüngeren Leute nicht so genau wissen, dass man halt dafür auch was erwirtschaften muss. Weil hier geht es um den dämlichen Spruch von de Maizière auf dem Kirchentag irgendwie, Gott habe das so festgelegt, dass man 6 Tage arbeitet und am 7. ruht. Das ist natürlich kein Argument, das ist völliger Schwachsinn. Was ich aber für ein Argument halte, ist, dass halt der Wohlstand in diesem Land erstmal erwirtschaftet werden muss. Und ich glaube, viele sehen gar nicht mehr den Zusammenhang zwischen dem, was passieren wird, wenn ihre wahnsinnigen Utopie-Ideen alle durchkommen, und wie das ihr Leben beeinflussen würde. Die sagen heute zwar ein bisschen verzichten, ist ja kein Problem, aber so auf alles verzichten kann dann halt schon wieder problematisch sein. Das habe ich als junger Typ auch nicht so gesehen, glaube ich. Ja, und Lobo biedert sich halt hier mit Jahrgang 75, ist der Mann 5 Jahre jünger als ich, biedert sich halt an die jungen Leute an, indem er den de Maizière dafür Boomer nennt, halt, was ich schon einfach nur noch. Mir ist ja aufgefallen, dass sie ihn bei der Republika jetzt irgendwie geblacklistet haben. Oh. Er war ja immer der Mr. Republika, er sagt uns die Lage der Netznation. Okay, aber jetzt macht das El Hotzo, oder was? Jetzt macht das irgendwie El Hotzo, ja. Und El Hotzo hat ihn auch irgendwie als Internet-Experten für Boomer irgendwie bezeichnet. Und ich glaube, das Ganze liegt daran, dass er sich mit dieser einen Aktivistin da angelegt hatte, sag schnell, wo es um Sexarbeit ging. Oh. Naja, saß ja irgendwie mit seiner Frau oder Freundin oder so in dieser Talkshow und hat da irgendwie ihr versucht, was zu erklären. Und als Mann ist das ja verkehrt, ne? Und deswegen ist er jetzt, glaube ich, in Ungnade gefallen. Tja. Ich finde das so großartig, diesen einen Satz, ich finde es gerade nicht. Er schreibt irgendwie, dass die Generation Z irgendwie, hier, die Millennials und vor allem die Generation Z haben mit einem großartigen Gespür für die Realität begriffen, und den Satz finde ich an sich schon geil, also den beiden ein großartiges Gespür für die Realität zu unterstellen. Und ich spreche da wie immer nicht die Ausnahmen an, die die Regel bestätigen, sondern die Leute, die ja glauben, es gäbe Männer, Frauen und 73 weitere. Dass die gängige Vorstellung davon, wie Arbeit zu sein hat, eine postindustrielle Zumutung ist. Sie war vielleicht notwendig, als es wegen Nachkriegsschmerz und fehlender Digitalisierung ganz gut war, den Leuten nicht zu viel Zeit zum Nachdenken zu... Nochmal, wer soll denn das Fressen erwirtschaften? Wer soll die Gesundheitsversorgung erwirtschaften? Wer soll die Handouts an aller Herren, Männer, Menschen bezahlen, die hierher kommen? Wer? Der Sascha doch nicht. Wenn alle 20 Stunden Woche machen und den Rest der Zeit beim Yoga sind oder klettern oder irgend so eine Scheiße, wie stellt ihr euch das vor? Der Punkt ist der. Der Witz an der Sache ist die, theoretisch wäre es möglich gewesen, wenn wir nicht eine andere Sache gemacht hätten. Das Stichwort ist Produktivität. Ja, wenn du eine angestellte Person hast oder einen Arbeiter, was auch immer, der einfach durch eine neue Maschine oder durch neue Techniken seine Produktivität verdreifacht, dann kann der auch ein paar Stunden weniger pro Woche arbeiten, bei gleicher Produktivität. So. Das ist die reine logistische Seite. Aber da gibt es ja noch eine finanzielle Seite. Ja, jetzt, wenn die Leute weniger arbeiten und du willst die Produktion trotzdem durchlaufen lassen, brauchst du mehr Leute, die du einstellst. Wäre theoretisch nicht das Problem. Das Problem ist die Arbeitskosten für die Mitarbeiter. Ja, alle Kosten, die nicht das Bruttogehalt sind, die Sozialversicherungen, die administrativen Sachen, Arbeitskleidung, pipapo, da müssten sehr viel mehr Leute eingestellt werden dann natürlich. Die bräuchten diese ganzen Zusatzkosten und das verändert die ganze Profitabilität immer. Das immer unterm Strich kann man sagen. Ab einer gewissen Produktivität lohnt es sich erst, einen Angestellten einzustellen, aufgrund der hohen Zusatzkosten, die für jeden einzelnen Arbeitnehmer quasi auftreten. Das ist das Problem. Hätten wir diese zusätzlichen Kosten nicht so massiv in die Höhe getrieben, wäre es möglich. Jetzt lohnt es sich für ein Unternehmen nicht, eine Person einzustellen, um die Arbeitszeit von einer anderen Person zu verkürzen, weil es einfach nicht rechnerisch funktioniert. So, also wenn man die Arbeitgeber entlastet hätte bei den Sozialbeiträgen, bei den ganzen anderen Auflagen, die man hat, dann wäre es möglich gewesen. Aber alle Produktivitätsgewinne hat sich der Staat durch die Erhöhung auf der Arbeitgeberseite immer wieder genommen. Deswegen gibt es keine Verkürzung der Arbeitszeit. Meine Interpretation der Lage. Ja, aber ich kann Sascha, Lilly und den Leuten, die nichts arbeiten wollen, ja mal empfehlen, sich anzugucken, wie Krankenhäuser momentan so mit Personalstand arbeiten und wie leicht es ist, da Leute zu bekommen. Und wie viel Platz da ist für eure Ideen. Das ist ganz viel Platz. Ja, Ex-Regierungssprecherin Ulrike Demmer zur RBB-Intendantin gewählt. Ja, wer hätte es gedacht? Die Querelen beim RBB gehen weiter, nachdem die letzte aufgrund von Skandalen gehen musste. Die sehen es einfach nicht ein. Ja, nach dem Rückzug von 3 der 4 Kandidaten blieb nur die frühere Regierungssprecherin Ulrike Demmer als neue RBB-Intendantin zur Wahl übrig. Komisch? Seltsam? Mehrere freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forderten vor Ort, die Wahl abzusagen und das Intendantenamt neu auszuschreiben. Die Personalratsvorsitzende sagte kurz vor Sitzungsbeginn, es habe Versuche politischer Einflussnahme auf die Entscheidung über die Kandidierenden gegeben, die sie sich nie haben vorstellen können und so noch nicht erlebt haben. Wir brauchen einen Neustart, wir brauchen ein neues Bewerbungsverfahren. Ja, aber nee, aber die Wahl ist durch. Die Wahl ist nun vollzogen. Und der Drops ist gelutscht. Und da kriegt man richtig gute Laune bei sowas. Ne? Macht echt Spaß. Ja. Aber man darf natürlich nicht Zwangsgebühr das nennen. Ne? Es ist eine Abgabe, es ist keine Gebühr. EU-Kommission plant deutliche Lockerungen bei Gentechnik in Lebensmitteln. Auch so eine Sache, womit niemand gerechnet hätte. Ja, wieder die Kommission, ne? Ist das nicht das, doch das ungewählte Gremium, ne? Genau. Ja, also das, was Gesetze auch vorschlagen darf. Das Parlament darf ja nur darüber bestimmen. Die dürfen ja keine eigenen vorschlagen. Also das hat das schon alles seine... Ja, aber das mit ungewählt sein ist ja in Anführungsstrichen im Endeffekt, weil im Endeffekt setzt sich die Kommission ja zusammen aus den Landesregierungen. Mhm. Also die entsenden ja diese Kommissare. Okay. Und die sind ja wieder ungewählt. Also insofern ist das nicht so ganz richtig mit dem ungewählt, aber die sind halt nicht direkt gewählt. Ne? Also okay. Die sind nur über Bande sozusagen gewählt. Ja. Ja, die werden entsandt, ja. Ja, also im Endeffekt, worum geht's? Konkret bedeuten die geplanten Regeln, dass etwa Verfahren wie die CRISPR-Cas-Genschere keinen EU-Gentechnik-Regeln unterliegen, wenn die dadurch entstandene Sorte auch durch Verfahren wie Kreuzung oder Auslese hätten entstehen können. Ne? Also wenn du genmanipulierst, irgendwas machst, und am Ende kommt was raus, was du auch irgendwie theoretisch händisch hättest machen können, indem du über 30 Jahre die Pflanzen irgendwie aufwachst und kreuzt und so weiter. Das habe ich aber auch schon mal gelesen, dass das genauso funktioniert. Die beschleunigen praktisch nur diese Entwicklungen, diese Zyklen. Und können dann eben schneller feststellen, was irgendwie nach einer längeren Zeit rausgekommen wäre. Ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich als Laie ist das nicht nachzuvollziehen, wie man da unterscheiden kann. Und es gibt es gibt weiterhin eine gute Begründung, warum das abgelehnt werden soll. Und das ist einfach die Transparenz für die Endkunden. Ja. Ja, sollte der bekannt gewordene Vorschlag Realität werden, wäre dies das Ende der Wahlfreiheit für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die gentechnikfreie Lebensmittelwirtschaft. Ja. Ja, Würmer oder Gentechnik? Ach nee, beides. Ja. Ah. Tja, gentechnische Pflanzen sollten eine Risikoprüfung durchlaufen, gekennzeichnet werden und rückverfolgbar sein. Das ist nach dem aktuellen Vorschlag nicht mehr vorgesehen. Der Vorschlag wäre das Ende der ökologischen Landwirtschaft. Diese muss sich dann mit immer mehr Aufwand von Kontamination, etwa durch von Wild verwehte Samen, schützen. Und ja, also ich sage einfach nur, entweder will man Gentechnik oder will man keine Gentechnik. Ja, da gibt es sehr viele Sachen, die in der Diskussion sehr falsch gelaufen sind. Bestimmte Sachen sind bestimmt nicht so gefährlich, wie sie dargestellt wurden. Allerdings haben wir da wieder das Slippery Slope Prinzip. Ne? Wenn es einmal gestattet wird, dann werden auch andere Sachen, die vielleicht gesundheitsgefährdend sind, zugelassen. Und da gibt es halt noch diese Kennzeichnungspflicht. Ne? Wie will man denn bitte jetzt dann nachvollziehen, ob da wirklich keine genmanipulierten Sachen überhaupt drin gelandet sind bei der industriellen Lebensmittelproduktion, die wir derzeit haben? Ja, na gut. Jetzt kein Riesenaufregungsthema, nur halt so, ne? Gehen weiter mit großen Schritten in die richtige Richtung. Looming Copper Shortage could be a wake-up call for Big Tech. Ja, die Kupferproblematik kündigt sich schon seit einiger Zeit an, wird jetzt aber wirklich konkret, weil jetzt ja erste wirkliche konkrete Planungen erzeugt werden, wie weit Netze ausgebaut werden müssen, um unsere Carbon-Net-Zero-Ziele zu erreichen. Und eine Sache ist klar, man braucht sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel mehr Kupfer, als wir bisher gebraucht haben. Und die Frage ist, gibt es so viel Kupfer überhaupt? Ja, weil es dauert 10 bis 20 Jahre, bis von einem Kupferfund das erste Kupfer extrahiert werden kann. Und die Produktion ist halt derzeit in einem Bottleneck, ja, weil sehr große Unsicherheit besteht, Investitionsrisiken, die Hochzinsphase, die Investitionen derzeit auch nicht gerade begünstigt. Und das Problem ist, dass halt die ganzen, es gibt halt verschiedene ökonomische Theorien und derzeit werden die ökonomischen Theorien präferiert, die halt sich nur auf Kapital und Kapital und Arbeitskräfte konzentrieren und die physischen Ressourcen einfach komplett außen vor lässt. Das kann man nachvollziehen. Es wird da einfach von ausgegangen, physische Ressourcen sind immer in dem Maße vorhanden, wie es nachgefragt wird, weil wenn eine Nachfrage besteht, dann wird das Angebot diese Nachfrage bedienen können, weil es da ja ein Equilibrium gibt, ne, mit und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es rein physisch einfach so, dass wir ab 2 Jahren haben wir ein großes Marktproblem, weil dann einfach nicht mehr genug Kupfer auf dem Weltmarkt vorhanden ist. Das weiß man jetzt. Das ist eindeutig so. Da kann man auch nichts dran ändern. Es sei denn, irgendwelche Länder sagen, wir kaufen jetzt überhaupt gar kein Kupfer mehr, was nicht passieren aber wird. Wir haben doch alle so ein Glas oder so eine Schüssel mit Kleingeld. Ja, du sagst jetzt hier, das ist nämlich genau der Punkt. Es gibt schon Programme, die aufgelegt wurden von bestimmten Staaten, um Kupfer zu sparen, Altkupfer zu recyceln, irgendwelche Bauruinen, die man sich selbst überlassen hat, jetzt doch zu recyceln, einfach nur, um an die Kupfersachen ranzukommen. Lohnt sich das Ganze? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist es halt eher eine Sache, wir brauchen den Kupfer für das Projekt, wir können es auf dem Weltmarkt nicht holen, deswegen machen wir Zwischenlösung, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber das wird einfach die Zukunft sein. Materialrecycling, gerade bei Kupfer, wird massiv so werden. Ja, wie gesagt, du hast es jetzt gerade gesagt, wir haben doch noch unser ganzes Kupfergeld und so. Ja, da gibt es viele lustige Ideen, wie man noch Ressourcenrecycling betreiben könnte. Ne, die Idee, wenn man Bargeld abschafft, dass man dann natürlich das ganze Münzgeld auch wieder recyceln kann. Die Idee, die liegt ja nah. Ne? Und das Problem einfach, der Kupferpreis wird massiv steigen. Das wird die ganzen Investitionen verteuern. Die Spekulanten wissen das jetzt auch schon. Ne? Der Preis ist derzeit noch okay, aber in 1-2 Jahren wird der Preis einfach massiv steigen. Ja, keiner kann was dagegen tun. Tja. Ja, weiter Energiewandel. Biodiesel. Ja, Biodiesel ist doch auch eine schöne Sache, die die Umwelt und das Klima schützt und alles ist wunderbar mit Biodiesel und da wird überhaupt gar kein Schindluder getrieben. Aber wie es bei so vielen Sachen ist, ne, aus China wird das billig bei uns dann importiert. Alles, ne, also ohne China könnten wir die Energiewende ja gar nicht wuppen, ne, seien wir mal ehrlich. Die haben im Endeffekt Jahr auf Jahr 80% mehr Biodiesel exportiert, was die Zahlen vor Ort einfach nicht hergeben. Es gibt ja gewisse Kriterien, wie aus welchen Sachen darf dieser Biodiesel hergestellt werden. Ja, und da ist jetzt im Endeffekt mehr oder weniger liegt die Theorie im Raum, dass China halt auch andere Stoffe, die nicht genehmigt sind, weil sie einfach diese umweltschützenden Eigenschaften nicht mehr haben, so nenne ich die jetzt einfach, haben sie einfach Biodiesel in großem Maß hergestellt und teuer nach Europa verkauft. Und in a letter sent to the European Commission, also Biodiesel-Lobby hat im Endeffekt der Europäischen Kommission gesagt, wenn es keine schnelle und harte Reaktion von der EU und von internationalen Behörden gibt, dann wird die europäische Waste-Based and Advanced Biodiesel Industry wird in eine Todesspirale kommen, aus der sie sich nicht erholen werden kann. Und wir werden die Industrie europaweit komplett verlieren, weil wir einfach mit dieser Preisdifferenz aus China nicht konkurrieren können. Und bitte Marktabschottung gegenüber China. Ob die jetzt Schindluder getrieben haben oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich gehe davon aus, ja. Ne? Aber Marktabschotten, damit die Industrie hier nicht kaputt geht, und die Industrie bitte noch subventionieren. Und es ist überall das Gleiche. Es wird ideologisch etwas durchgedrückt, was nach Marktkräften nicht funktioniert. Sei es mit den CO2-Zertifikaten, mit Biodiesel, mit Wasserstoff. Ihr merkt, immer wenn es um diese Themen geht, da wird so viel Schindluder getrieben, weil es einfach ideologisch ist und an der Realität zum Teil vorbeigeht. Ja, ich meine, Biodiesel aus China importiert und das ist dann gut für die Umwelt. Merkt ihr den Fehler? Ja, ich meine, fahren die Schiffe, die das Biodiesel dann hier rüberfahren, fahren die auch mit Biodiesel? Ich glaube nicht. Ne? Ja, merkt man schon. Ja, und schön, wenn man aus Bloomberg eine Nachrichtenmeldung liest, die in Deutschland irgendwie gar nicht vorgekommen ist. Deutschland warnt vor Industrie-Shutdown, sollte Russland nicht mehr an osteuropäische Länder Gas exportieren. Es steht jetzt eine neue Verhandlung an zwischen Russland und der Ukraine über die Gastransporte durch die Ukraine durch. Und wie ihr euch vorstellen könnt, sind das etwas schwierige Verhandlungen. Und ja, es sieht wohl so aus, dass vielleicht keine Lösung gefunden werden kann. Das hätte im Endeffekt zur Folge, dass die osteuropäischen Länder weniger Gas von Russland bekommen oder kein Gas mehr von Russland bekommen. Und das hätte wiederum zur Folge, dass wir als Deutschland und die anderen europäischen Staaten, dass wir dazu verpflichtet sind, quasi unsere Gasressourcen mit den Leuten zu teilen. Das war die Thematik, die ich schon im Winter angemerkt habe, wo ich gesagt habe, ja, ist ja schön, dass wir uns darüber freuen, dass die Gasspeicher so voll sind, aber wenn es eine Gasknappheit im Ausland gibt, dann müssen wir das Gas abgeben und dann können wir uns nicht priorisiert daran bedienen und das ist genau die Problematik. So, wer hat es gesagt? Robert Habeck hat das gesagt. There is no secure scenario for how things will turn out. Also es gibt kein klares sicheres Szenario, wie die Sachen beendet werden und es kann sein, dass es zu Schwierigkeiten kommt und wir müssen dafür, auch mit den LNG-Terminals hätten wir nicht genug Kapazität, das alles zu machen und ja, da hat der Habeck mal was Richtiges gesagt, deswegen tritt es wahrscheinlich nicht in Erscheinung in den deutschen Nachrichtenmedien. Ja, also die Gasthematik ist weiter nicht vom Tisch. Ne? Jetzt haben wir hohen Sommer, jetzt interessiert es niemanden, aber das Szenario ist überhaupt nicht vom Tisch. Strom importieren wir übrigens weiterhin. Die ganze Zeit. Ja, Russland hat die Nase voll. Ich habe es ja schon gesagt, eine der großen Errungenschaften, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg waren, sind die großen internationalen Institutionen gewesen, die genug Schindluder getrieben haben, die aber eins gemacht haben. Man hat ein Forum gehabt, wo sich staatliche Akteure austauschen konnten und versuchen konnten, Kompromisse zu finden, die vielleicht niemandem geschmeckt haben, unter Aufsicht der internationalen Community. Und diese internationalen Gremien, die haben sehr viel dazu beigetragen, dass es sehr viel weniger Kriege gegeben hat in der Vergangenheit. Meine persönliche Meinung. Genug Probleme, Korruption, Lobbyarbeit, was auch immer, aber diese großen internationalen Foren, wo da der Austausch von auch sich nicht gegenseitig mögenden Staaten stattfinden kann, war eine zivilisatorische Errungenschaft. Die wird jetzt zurückgedrängt. Ja, ich habe ja schon gesagt, Russland wird international in diesen Gremien überall isoliert, wo sie nur isoliert werden können, was ja dem Grundidee von diesen Gremien zuwiderläuft eigentlich. Ja, gerade wenn man ein Problem mit Russland hat, sollte man sie da nicht isolieren, sondern da voll einbinden, weil das ja theoretisch das Forum ist, wo man solche Sachen klären kann. Ja, aber im Endeffekt ist es so, dass Russland da überall an den Rand gedrängt wurde und man muss nichts gutheißen, was Russland in den letzten Jahren gemacht hat, um zu sagen, da sind sie nicht ordentlich behandelt worden. Ja, und deswegen ist es schon absehbar gewesen, dass wenn sie in diesen ganzen Gremien sind und das bringt denen nichts, ja, und sie haben keinen Vorteil, sondern nur noch Nachteil davon, dass sie dann irgendwann austreten werden. Wir reden jetzt hier konkret über die Weltgesundheitsorganisation und über die Welthandelsorganisation. Ja, die Welthandelsorganisation war sehr wichtig für Russland, weil sie über die Welthandelsorganisation Zugang zu internationalen Handelsmärkten bekommen hat. Ja, im westlichen Raum ist das ja sowieso nicht mehr der Fall. Deswegen hat Russland nichts mehr von der Welthandelsorganisation. Weil russische Rechte werden von der Welthandelsorganisation nicht mehr durchgesetzt. Warum soll man da überhaupt noch dran teilnehmen? Verstehe ich. Ja, also wie gesagt, man muss nichts gutheißen, was Russland macht, um zu verstehen, was sie jetzt tun. Und das ist halt sehr schlimm, weil wenn man irgendwann kein Forum mehr hat, wo man sich austauschen kann, gibt es immer mehr Missverständnisse und irgendwann kommt ein offener Konflikt. Ich meine, da stehen wir ja eh schon fast vor. Und was passiert gleichzeitig? Dass Russland und viele Länder sich von den westlichen Systemen abkoppeln. Es werden parallele Systeme geschaffen oder Systeme, die es schon länger gab, werden ausgebaut. Hier reden wir nochmal über das internationale Bankensystem, SWIFT. Russland wurde ja von SWIFT ausgeschlossen, was ich bis heute einfach nur krass finde. Und daraufhin ist Russland der Cross-Border Interbank Payment System beigetreten, was die Alternative zu SWIFT von China ist. Die meisten BRICS-Länder, die handeln jetzt über CIPS und benutzen SWIFT zwar noch im Handel mit westlichen Ländern und Amerika, aber der bilaterale Handel zwischen den BRICS-Ländern wird jetzt immer weniger in US-Dollar abgehandelt, was ja auch die De-Dollarisierung ist, die ich schon mal angesprochen habe. Und jetzt gibt es noch das iranische SEPAM-System. Ich meine, dass die Iraner auch ein separates System machen mussten, könnt ihr euch ja denken, die sind ja schon länger unter Sanktionen. Und jetzt hat sich im Endeffekt die asiatische Clearing-Union und die chinesische Cross-Border Interpayment System, die hat sich jetzt mit dem SEPAM-System quasi vereint. Ne? Und das sind jetzt immer noch separate Systeme, aber es sieht halt immer mehr so aus, als ob da quasi ein großes separates System zu Swift entstehen wird. So, was aus diesen ganzen kleineren Systemen zusammengebastelt wurde. Und ja, dann wird es langsam kritisch. Ja, dann muss diese Sanktion mit dem SWIFT-System zurückgenommen werden. Ansonsten hat man ein internationales Zahlungssystem, was größer ist als SWIFT. Und dann können sich langsam die ganzen Staaten, die bei SWIFT angeschlossen sind, sich überlegen, okay, würde es für uns nicht vielleicht Sinn machen, wenn wir beispielsweise mit China handeln, dass wir dann nicht das SWIFT-System benutzen, sondern das alternative System dazu, weil es effizienter und günstiger für uns ist. So, und das ist dann der Tod des SWIFT-Systems. Und darauf laufen wir gerade zu. Und das ist schon, ist schon ganz interessant. Ja. Ich habe hier einen Artikel von Zero Hedge da genommen, weil zu viele einzelne Quellen dazu sind. Es geht ja um das Grundproblem. Das Grundproblem, dass sich das westliche Wirtschaftssystem selber kaputt macht, indem es die Leute ausschließt. Tja. Ja, Photosynthese. Ja, die Wissenschaft hat endlich herausgefunden, wie Photosynthese so ein bisschen funktioniert. Seit ungefähr 1700 wissen wir wissenschaftlich, dass es Photosynthese gibt, aber wie das so ganz genau funktioniert, haben wir bis jetzt immer noch nicht herausgefunden. Man kann sich vorstellen, warum wäre es interessant, ja, aus Sonnenlicht über Photosynthese Energie zu erzeugen, ist besonders effizient, ne, und könnten wir auch von profitieren. Und jetzt hat man im Endeffekt es geschafft, mit einem einzelnen Photon den Photosyntheseprozess anzustoßen, was vorher als unwahrscheinlich galt, dass es möglich ist. Und einfach nur interessant. Wieder Grundlagenforschung, wir wissen nicht so viel über die Natur, wie wir denken, und ein weiterer Schritt, die Photosynthese zu verstehen. Mehr war es auch nicht. Schlägt in die Kerbe. Wir wissen so viel, was wir nicht wissen. Mhm. Ja, wir haben so viel Grundwasser auf dem Planeten hin und her gepumpt, dass sich die Erdachse verschoben hat, wird hier behauptet in einem Paper. Im Endeffekt wird es ja hauptsächlich auf Nordamerika und Indien bezogen. Und es wird da halt gesagt, da wurde zwischen 1993 und 2010, das ist hier der Zeitraum, der untersucht wurde, so viel Grundwasser hin und her gepumpt, dass sich 80 Zentimeter an der Erdneigung verändert hat. So. Warum kommen die da drauf? Ja, wir haben ja verschiedene Modelle, wie wir das Klima messen und wie wir Veränderungen geophysischer Art nachvollziehen können. Und da gab es halt die ganze Zeit so eine Diskrepanz in diesem Modell. Ja, es gab in diesem Klimamodell gab es eine Diskrepanz, die halt die Veränderung der Erdachse nicht erklären konnte. Und rein rechnerisch kam daraus, wenn man 2150 Gigatonnen Grundwasser von A nach B pumpt, könnte das diese Auswirkungen haben. Und dieser Wert passt zufällig genau in dieses Modell rein. Und deswegen gehen die davon aus, dass es so ist. Also es ist eine reine statistische und mathematische Herleitung. Ja, also wir pumpen so viel Wasser, dass sich die Erdachse neigt. Hm. Ist es jetzt wirklich so? Korrelation, Kausalität. Es passt halt in dieses Klimamodell, was sie benutzen, passt es rein. Mehr ist die Aussage nicht. Das Klimamodell von dem ist natürlich perfekt. Kann kein Fehler sein. Aber die hat eine Diskrepanz und die konnten die nie erklären. Jetzt können sie sie erklären. Also hört auf, Fragen zu stellen. Dann wissen sie es jetzt ganz genau, ja, wenn sie keine Diskrepanz mehr haben. Ja, gut, dass das geklärt ist. Auf den Tag genau, würde ich sagen. Genau, also die Leute, die sollten vielleicht bei den nächsten Wahlen ein bisschen aushelfen. Dann gibt es auch weniger Diskrepanzen da, gerade in Berlin. Die Frage ist, wie weit neigt sich der Wald, wenn man in ihn hineintritt? Der Wald neigt sich so, wie es in ihn reinschallt. Ja. Ja, Leute, wieder eine Woche rum. Ne? Der halbe Stolzmonat ist schon wieder vorbei. Ja, der längste Tag des Jahres ist auch bald vorbei. Ne? Das sind nur 3 Tage oder so. Dann wird es langsam wieder früher dunkel. Und dann nächste Woche ist Winter. Dann müssen wir wieder die Elektro-Schock-Headsets rausholen gegen die Winterdepression. Ja, ja. Ja, guck mal, Winterdepression loswerden und weniger rassistisch sein. Ja. Und weniger religiös. Ja. Das ist so eine gelbe Brille, muss man sich hier kaufen. So eine gelbe Sonnenbrille, dann hat man immer gute Laune. Was ist das? Gelb oder rosa? Ja, vielleicht auch. Aber dann siehst du nicht mehr, welcher Schnee gelb ist. Rose tints my world, keeps me safe. Ja, und auch heute wieder die Frage, ob das Bild ein KI-Bild ist. Und dazu sage ich, zählt mal die Arme. Dann habt ihr eure Antwort. Ja. Ja, ja, ja. Ich finde immer noch, der ganz rechts ist Abel. Ja. Ja, der Chris hat ein bisschen mit den Bildern rumexperimentiert. Das ist alles auf seinem Mist gewachsen. Was? Oh, welche Bilder? Mit KI. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thatsafespace.net. Abonniert Mama und Magazin. Genau. Ab in den Wald. Kulturmarxismus zerschmettern. Ja, auch neue Videos. Der freie Dienst zerschmettert, ja, was ihr schadet. Deswegen, ne? Stimmt, Mama. Und du hast ein neues Video gesehen. Vegan-Scheiß. Über vegan. Dingsbums-Zeugs. Ja. Mit Fleischersatzprodukten. Bitte gucken kommen. Da ist jede Menge Fleisch dran an dem Video über Veganer. Ich mache ein Videoersatzprodukt anschauen stattdessen. Okay, nee. Ich habe ein Radiogesicht, deswegen passt das gut. I was transgender, drank humble life. It's the transgender blues. Ah. You masters of trans. Mach's gut, Leute. Ja, man. Bis nächste Woche.